aber dieser Kardinal ist einer der wenigen Islamexperten im Vatikan und er hat viel Gutes über den Propheten Muhammad geschrieben. Er war übrigens der Einzige, der Papst Benedikt XVI. In Rom kritisiert hat, als dieser im September 2006 in Regensburg seine bedenkliche Rede gegen den Propheten Muhammad gehalten hat. Eine interne Kritik, aber hörbar genug. Ein für seine guten Kontakte beim Vatikan bekannter Journalist berichtete, Kardinal Cornaro habe in einer Sitzung dem Papst wegen dieser Rede höflich widersprochen. Als der Papst ihn zu einem Gespräch unter vier Augen geladen habe, habe er seiner Heiligkeit 72 Stellen in der Bibel genannt, die explizit die Vernichtung des Feindes verlangen und Mord und Totschlag verherrlichen. Dagegen, soll er zu ihm gesagt haben, ist der Koran ein freundliches Erziehungsbuch, eine süße Limonade. Der Papst sei daraufhin sehr zornig gewesen. Zornig gegen den Kardinal, gegen sich selbst und vor allem gegen Kardinal Buri, diesen angeblichen Islamexperten, der ihm die Rede geschrieben hatte. Ja, der Kardinal hat recht. 200 Jahre lang sind christliche Mörderhorden auf Kreuzzügen mit dem Segen der Päpste über die arabischen Länder hergefallen, sagte Salman und erschrak über seine laute Stimme und die radikalen Worte. Genau, bestätigte Mancini. Und deshalb kann ich mir schwer vorstellen, dass die Mörder Islamisten waren. Ich mir schon. Und weißt du warum? Mancini schüttelte den Kopf, wartete gespannt auf Salmans These. Weil diese Idioten nicht lesen, um zu erfahren, wer ihr Feind und wer ihr Freund ist. Der Ägypter Farash Fuda hat bis zu seiner Ermordung 1992 hunderte von Artikeln und mehrere Bücher geschrieben. Im Grunde war er ein liberaler Aufklärer. Als der Richter den Mörder fragte, »Warum hast du ihn umgebracht?«, antwortete dieser, »weil er abtrünnig und ungläubig war.« »Und aus welchem seiner Bücher hast du das herausgelesen, dass er ungläubig oder abtrünnig ist?«, fragte der Richter weiter. »Ich habe keines seiner Bücher und keinen seiner Artikel gelesen,« antwortete der junge Mann. »Wie denn das?«, staunte der Richter. »Ich bin Analphabet und kann weder schreiben noch lesen, aber das hat unser Scheich gesagt,« erklärte der Mörder. »Sie schicken Kinder und Analphabeten los, um kluge Denker zu töten, und andere ziehen im Hintergrund die Fäden und kommen ungestraft davon. Wer weiß, vielleicht musste der Kardinal sterben, weil man dem Papst einen Denkzettel verpassen wollte,« sagte Salman. Kommissario Mancini hob überrascht die Augenbrauen. Sein Chef hatte genau dieselbe Vermutung angestellt. Angriffe auf christliche Geistliche gab es in arabischen Ländern immer wieder, wenn der Mob von einem fanatischen Scheich aufgehetzt wurde. Aber der Kardinal war, nach den spärlichen Informationen, die sein Chef aus Damaskus bekommen hatte, nicht vom aufgebrachten Pöbel, sondern von Profikillern kaltblütig umgebracht worden. Das war nicht Hass, das war moderne Propaganda. »Dennoch hat der Vatikan zurzeit großes Interesse«, erläuterte Mancini, »an einem ausgewogenen, freundschaftlichen Verhältnis zu den arabischen Ländern, vor allem zu Syrien und dem Libanon. Papst Benedikt hat unseren Innenminister Roberto Maroni zu einem Gespräch unter vier Augen empfangen. Danach bekam mein Chef grünes Licht. Ich darf fahren und brauche keine Kosten zu scheuen.« »Aber was hatte der Kardinal verdammt nochmal so ungeschützt in Syrien zu suchen?«, fragte Salman eher empört als neugierig. Kommissario Mancini schwieg eine Weile. Als er merkte, dass sein Schweigen Salman noch neugieriger machte, sagte er, »Keine Ahnung, vielleicht sollte er alle Vatikanbotschaften in den arabischen Ländern besuchen, weil man in Rom plant, sie zusammenzuziehen, um Kosten zu sparen.« Wie Mancini war auch Salman nicht sonderlich interessiert, das Gespräch zu vertiefen. Er wollte den Kommissario nicht zu nah an sich herankommen lassen. Bei der Landung gegen 18 Uhr tauschten sie ihre Adressen und Telefonnummern in Rom. Als der Kommissario zum Abschied schüchtern sagte, »Hoffentlich sehen wir uns in Damaskus«, überging Salman die Andeutung geflissentlich. Bei seinem ersten Besuch in Damaskus nach 40 Jahren wollte er kein Risiko eingehen. Ein Treffen mit einem italienischen Polizisten hätte Folgen gehabt. Mancini verstand das Schweigen des Syrers als das, was es war, als Angst, und schwieg eine Weile. »Es war unvernünftig von mir«, sagte er dann in die Stille hinein. »Ich weiß, in einer Diktatur soll man keine Kontakte zu Ausländern aufnehmen.« Dann verabschiedeten sie sich mit einem kurzen Händedruck und gingen auseinander. Salman sah sich aus der Ferne noch einmal um, und so entging ihm nicht, dass Kommissario Mancini von einem grauhaarigen, stämmigen Mann in Zivil abgeholt wurde. Ein junger Polizist in Uniform trug den Koffer des italienischen Gastes. Als hätte Salmans Blick den Italiener gekitzelt, drehte auch dieser sich noch einmal um und winkte. »Oh la la, du bist ein VIP und ich bin ein armer Mann«, signalisierte Salman mit den Händen. Mancini blieb stehen, lächelte verlegen und sagte etwas zu dem Grauhaarigen. Dieser warf einen verstohlenen Blick auf Salman, der sich in diesem Moment in die Warteschlange einreihte, und schüttelte den Kopf. Salman verstand sofort, dass Mancinis Vermittlungsversuch keine Früchte getragen hatte. Er winkte, und Mancini gab ihm mimisch zu verstehen, dass er ihm zu seinem Leidwesen das Warten nicht ersparen konnte. Und so machte Salman eine letzte Geste, als würde er Dreck hinter sich werfen, um zu zeigen, es war ihm egal. Sprachbegabungen. Mancini war angetan von der Freundlichkeit, der Pünktlichkeit und der Leichtigkeit, der er am Flughafen in Damaskus begegnete. Der Flughafen war supermodern. Von bürokratischen Hürden war für ihn nichts zu spüren. Weit und breit kein arroganter Carabinieri, kein unfreundlicher Angehöriger der Guardia di Finanza wie in Italien. Nur lächelnde Menschen, wo er hinsah. Am Ausgang nahm ihn dann Kommissar Barudi in Empfang. Er hielt ein Schild vor sich, auf dem auf Italienisch stand: »Benvenuti a Damasco, Commissario Mancini.« Wann hat sich je ein italienisches Amt so viel Mühe damit gegeben, einen kleinen arabischen Kriminalbeamten zu empfangen? Die luxuriöse Dreizimmerwohnung in der Midanstraße gegenüber dem Postamt war nicht einmal 200 Meter von den Büros der Kriminalpolizei entfernt. Barudi erklärte seinem italienischen Kollegen, dass er in dieser Wohnung im zweiten Stock zwischen all den anderen Mietern besser geschützt sei als in jedem Hotel. Er, Barudi, lebte in derselben Straße in einer bescheidenen Wohnung und Mancini könne ihn jederzeit aufsuchen. Er würde niemanden stören, außer die zahlreichen Spinnen in ihren Netzen. Mancini war von dieser Herzlichkeit geradezu gerührt. Sogar an eine Espressomaschine hatten seine Gastgeber gedacht. Dann schlug Barudi seinem Kollegen vor, gemeinsam essen zu gehen. Er hatte ein vornehmes Restaurant ausgesucht und rief ein Taxi. Als die beiden Männer aus dem Haus traten, stand das Taxi bereits mit laufendem Motor vor der Tür. »Du möchtest bestimmt nicht italienisch essen, oder?« »Ich bin bis unter die Schädeldecke voll davon. Hier in Damaskus will ich nur syrisch essen.« Barudi nannte dem Taxifahrer eine Adresse im Babschaki-Viertel. »Kannst du denn italienisch kochen?« fragte Barudi neugierig, als sie nach der kurzen Fahrt Platz nahmen in dem vornehmen Restaurant, das in einem schönen alten arabischen Haus untergebracht war. Sie saßen an einem Fenster zum beleuchteten Innenhof. Die Kälte erlaubte es nicht, draußen zu sitzen, aber Mancini genoss das wohlgestaltete Innere, die arabische Wohnkunst, den Sinn für die Ästhetik von Raum und Farbe. Der achteckige Springbrunnen in der Mitte des Restaurants war ein arabisches Kunstwerk. Auch der Boden glich einem Gemälde. Jede einzelne Fliese war mit Bedacht platziert. Jeder Bogen perfektionierte das Bild vom Paradies. Der Saal war groß. Drei arabische Bögen und eine bunte Kuppel gaben ihm das Aussehen eines Audienzsaales. Eine Treppe führte zu einer Galerie mit wenigen Tischen. Mancini kam sich vor wie in einem Traum. Erst jetzt nahm er wahr, dass Barudi seine Frage wiederholt hatte. »Selbstverständlich«, antwortete er. »Und du? Kannst du Hummus und Falafel, Kebbeh und Tabbouleh zubereiten?« »Nicht wirklich«, wich Barudi verlegen aus. Er wollte nicht zugeben, dass er überhaupt nicht kochen konnte und sich erst vor kurzem vorgenommen hatte, es von seinem Kollegen Choukri zu lernen. Aber dafür kenne ich ein günstiges Restaurant, das so leckere Falafel und Hummus anbietet, dass man bis zum Abwinken essen möchte. »Und warum essen wir nicht dort?«, fragte Mancini nach einem Kennerblick auf die Speisekarte. Das Restaurant war eines der elegantesten und teuersten in Damaskus. Allein diese Kellner, die in Rom nicht eleganter und vornehmer hätten sein können. Einer von ihnen trat gerade mit einer Verbeugung an den Tisch, brachte Erfrischungsgetränke und nahm Barudis Bestellung entgegen. »Weil das hier vom Chef, ich meine vom Amt, bezahlt wird. Du sollst morgen früh in sein Büro kommen und er wird dich bei einem Café willkommen heißen. Die Arbeit mit dir überlässt er mir«, sagte Barudi ironisch. Mancini lachte herzlich. »Du Armer! Aber sag, wie ist er so?« »Wie ein Chef eben«, antwortete Barudi giftig. »Aber er gibt uns gute Rückendeckung und er ist mit dem Präsidenten verwandt. Das ist mehr wert als jede Qualifikation.« Barudi wurde ernst. Er erläuterte seinem Gast die Verhältnisse im Innenministerium und den Aufbau des Polizeiapparats, erwähnte nur so nebenbei auch die 15 Geheimdienste, wobei er sich einen gehässigen Unterton nicht verkneifen konnte, und erkundigte sich dann nach den Verhältnissen bei der italienischen Polizei. Nun berichtete Mancini, und Barudi staunte nicht schlecht, wie ähnlich sich Armee und Polizei hier wie dort waren. Als Mancini mit einer giftigen Bemerkung über die Feigheit der herrschenden Parteien in Italien endete, die nach 65 Jahren immer noch nicht mit der Mafia fertig wurden und die Polizei immer wieder im Stich ließen, erzählte Barudi seinerseits voller Bitterkeit von seinen Erfahrungen mit der syrischen Mafia. Er unterbrach seine Ausführung, als die Bedienung mit 20 kleinen Tellern in Form länglicher Schiffchen an den Tisch trat, auf denen die berühmte Messe platziert waren. Mancini kannte diese Speisen. Man bestellte sie, wenn man sich lange unterhalten und dabei immer wieder etwas naschen wollte. »Und vergiss bitte nicht«, sagte Barudi und beugte sich vertraulich über den Tisch, »das Wort Mafia kommt aus dem Arabischen und bedeutet schattiges oder sicheres Versteck.« »Ach, das habe ich nicht gewusst«, sagte Mancini und nahm ein Falafel, tunkte es in ein Dippschälchen und biss hinein. Er schloss die Augen und stöhnte genüsslich. »Ja, nie«, rief er ganz wie die alten Damaszener, wenn sie begeistert sind. »Wie kommt es, dass die Italiener so gut Arabisch sprechen?«, fragte Barudi. »Die Italiener?«, fragte Mancini erstaunt zurück, lachte und häufte einen Löffel Tabule-Salat auf seinen Teller. »Ja«, sagte Barudi ernst, »vor 3 Jahren habe ich einen Monat in einem Kloster verbracht, dessen Gründer und Leiter ein italienischer Jesuit namens Paolo Siriano war. Auch er sprach perfekt Arabisch.« »Du warst im Kloster?«, wunderte sich Mancini. »Ja, ich hatte eine schwere Krise und brauchte Ruhe. Es war Mitte Juni und dort in den Bergen ist es frisch. Ich hielt es nicht aus, hier in der Bratpfanne Damaskus zu schmoren, also nahm ich mir Urlaub, um mich in dieser schönen Gegend zu erholen. Kennst du sie?« »Nein, leider nicht«, antwortete Mancini. »Das Kloster des heiligen Moses, des Äthiopiers, auf Arabisch Musa al-Habeschi, wurde mehrmals zerstört. Paolo Siriano aber fand seine Ruhe in den Ruinen des Klosters und beschloss, es zu renovieren. Zunächst wurde er ausgelacht, aber bald begeisterte sein Mut viele junge Männer und Frauen, und so bauten sie das Kloster wieder auf. Siriano erklärte das Kloster zum Ort des Dialogs aller Kinder Abrahams, der Juden, der Christen und der Muslime. Heute lebt dort eine große Gemeinschaft. Es war eine einmalige Erfahrung. Ich hatte nur Gutes über Paolo Siriano gehört und über die Kraft der Ruhe, die das Kloster seinen Bewohnern schenkt. Aber es übertraf all das noch. Den ersten Tag werde ich niemals vergessen. Ich kam unten im Tal an. Das Kloster liegt auf einem Berg. Man muss über 330 Stufen hinaufsteigen. Ich verfluchte meinen Leichtsinn. Nach 50 Stufen war ich kurz davor, kehrt zu machen, als eine alte Frau mich überholte, oberhalb von mir einen Moment stehen blieb und sich zu mir umdrehte. »Junger Mann, wir machen hier doch nicht schlapp, oder?« Es lohnt sich, oben anzukommen, sagte sie und stieg scheinbar mühelos weiter. Mich packte die Wut auf die Frau, auf die Faulheit der Städter und auf den Erbauer des Klosters. Aber sie hatte nicht übertrieben. Ein Mönch empfing uns mit kühlem Wasser, ein zweiter kam mit Tee, und ich stand oben wie ein Adler. Die weite Landschaft lag vor meinen Augen. Doch vor allem beeindruckt der Geist, der an diesem Ort herrscht. Einem Menschen wie dem Jesuiten Paolo begegnet man nur einmal im Jahrhundert. Ich hatte das Glück, über 3 Stunden mit ihm zu sprechen. Meine Arbeit interessierte ihn und er fragte mich, ob ich als Christ keine Schwierigkeit hätte, in einem muslimischen Land als Kommissar zu arbeiten. Ich war ehrlich und sagte, manchmal sei es natürlich sehr schwierig, wenn ein Mord zum Beispiel in einem konservativen muslimischen Haus passiert. Aber mit Anstand und Höflichkeit könne ich meine Arbeit immer bewältigen. Er fragte, was das Schwierigste sei. Ich sagte, dass man den Glauben an die Menschen täglich mehr verliert. Jeden Abend muss ich mir sagen, es gibt noch Menschen, für die es sich zu kämpfen lohnt. Sonst müsste ich ja den Dienst quittieren oder mir die Kugel geben. Wäre er an meiner Stelle, würde er erleben, was ich erlebe, und er würde auch an der Menschheit verzweifeln. Väter vergewaltigen ihre eigenen Kinder, Mütter töten ihre Babys, Brüder bringen wegen einer lächerlichen Erbschaft ihre Geschwister um. Auf der einen Seite hat man Verbrecher, die in ihrem Tun immer perfekter werden, und auf der anderen Seite Polizeibeamte, die bis auf die Knochen korrupt sind. Betrüger, Lügner, Heuchler und Dummköpfe füllen den Polizeiapparat und das Innenministerium. Am liebsten würde ich sie alle erst verhaften lassen, bevor ich mit einer Ermittlung beginne. All das erzählte ich dem Jesuiten. Er hörte still zu und sah mich durch seine Brille groß an. »Das ist wahrlich schwer«, sagte er leise. Wir sprachen täglich miteinander. Ich blieb 1 Monat im Kloster. Mein Chef kannte den Mönch. Als ich den Urlaub beantragte, sagte er, er gönne mir die Zeit dort nur unter der Bedingung, dass ich nicht zum Mönch würde, denn sonst müsste er Paolo zum Kommissar machen. Als ich das Paolo erzählte, lachte er darüber. Die Tage vergingen wie im Flug. Es ist eine andere Welt. Das Kloster ist eine Oase der Menschlichkeit. Ich musste täglich arbeiten, dazu beitragen, dass das Leben im Kloster funktioniert. Mit diesen Maßnahmen und der absoluten Ruhe hält das Kloster die Touristen auf Abstand. Der Abschied fiel mir schwer. Paolo umarmte mich herzlich und nannte mich seinen Freund. Ich musste wie ein Kind weinen. So erholt war ich noch nie. Nach so vielen Jahren der Konfrontation mit dem Abschaum braucht man eine Zeit der Ruhe und Besinnung, um seinen Glauben an die Menschen zurückzugewinnen. »Das klingt gut, ich könnte das auch gebrauchen.« »Ja, aber entschuldige, ich bin abgeschweift. Ich war nur darauf gekommen, weil ich mich wundere, dass du, genau wie Paolo damals, so gut Arabisch sprichst, ohne Akzent. Was seid ihr bloß für ein kluges Volk? Ich kann leidlich Englisch, weil ich 1 Jahr in London bei New Scotland Yard war. Mein Chef spricht ein Englisch, dass man Mitleid mit den Briten bekommt.« »Wir sind gar nicht so klug, wie du meinst. Auf jeden Fall nicht dümmer oder klüger als Syrer, Südafrikaner oder Chinesen. Die meisten Italiener können nicht einmal richtig Italienisch. Sie lesen wenig außer ihrer Sportzeitung und sprechen ihre Dialekte. Die Dialekte in Italien haben historische Wurzeln und manche gelten als eigenständige Sprachen. Vielleicht ist es ein Zufall, dass du ausgerechnet mit 2 Italienern zu tun hast, die Arabisch mögen und es gut gelernt haben. Du hast 2-mal das Gewinnerlos gezogen, aber es gibt weltweit 70 Millionen Italiener, bei denen du immer wieder eine Niete ziehen würdest.« Baroudi lachte. »Ich ziehe, seit ich auf der Welt bin, immer nur Nieten. Nicht einmal ein langes Leben mit einer guten Frau hat mir Gott gegönnt.« »Wie das?« erkundigte sich Mancini. »Ich war so glücklich mit Basma, aber plötzlich begann sie sich unwohl zu fühlen. Wir dachten, sie hätte eine Darmentzündung und könnte deshalb nichts mehr essen. Aber dann war es bösartiger Darmkrebs mit Metastasen. Sie starb 4 Wochen später. Das war der Schock meines Lebens, verstehst du?« »Natürlich, natürlich«, sagte Mancini. »Bist du verheiratet?« »Dreimal gewesen, und jetzt hoffe ich, endlich die Richtige zu finden«, sagte Mancini und lachte. Aber Baroudi ahnte, dass sein Kollege mit dem Lachen eine Tarndecke über seine Trauer ziehen wollte. »Vielleicht liegt es an unserem Beruf. Wir machen viele Verbrecher unglücklich. Sie verfluchen uns, und der Himmel erhört ihre Bitten und macht uns unglücklich. Warum aber ist ein hochgebildeter Mensch wie du zur Polizei gegangen? Ich habe in den Unterlagen gelesen, dass du Jura und Orientalistik studiert hast, mit Abschluss. Warum also zur Polizei?« »Ich war ein braver Streber und habe eine Prüfung nach der anderen erfolgreich, aber gelangweilt abgelegt. Aber die arabische Sprache zu lernen, das langweilte mich nicht. Sie wurde zu meiner Leidenschaft. Ich achtete auf die Aussprache der Wörter und übte wie verrückt, die schwierigsten Buchstaben auszusprechen. Manchmal wurde mir der Hals dabei wund. Ich bat syrische und libanesische Freunde, mir Wörter und Sätze vorzusprechen, und nahm sie auf. Die Kassette spielte ich Tag und Nacht auf einem alten Rekorder ab, bis eines Tages mein Nachbar, ein englischer Student, bei mir klopfte und sich höflich erkundigte, ob ich irgendjemand erwürge oder medizinische Hilfe brauche. Er studiere Medizin. Von da an übte ich leiser. Den ersten Kurs außerhalb Italiens habe ich in Beirut besucht. Am Ende des ersten Monats war ich sehr unzufrieden. Ich hatte mich in meine libanesische Lehrerin verliebt und war eher bemüht, ihr den Hof zu machen, als die Passivformen zu lernen. Aber die Liebe brachte meine Zunge in Schwung. Abends formulierte ich für mich Sätze, die ich der schönen Frau sagen wollte. Am nächsten Tag, wenn wir uns in einem Café am Meer trafen, wurde ich nicht einmal ein Viertel davon los. Sie brachte immer irgendwelche Männer mit, mal Verwandte, mal Bekannte. Allein wollte sie mich nie treffen. So war ich zwar ein Profi in allen Redewendungen, mit denen man einer arabischen Frau den Hof macht, aber darüber hinaus blieb die arabische Sprache für mich ein schönes, verschlossenes Haus. Als ich kurz vor dem Abschied einem libanesischen Bekannten vorjammerte, ich hätte nicht genug Arabisch gelernt, gab er mir den Hinweis, die Kurse in Damaskus seien besonders gut. Damaskus war damals sehr billig, also reiste ich im Jahr darauf nach Damaskus und schwor mir, mich nicht zu verlieben, sondern stattdessen die Verben zu konjugieren. Ich wohnte in Babtuma bei einer redseligen Familie und nach einem Monat verlängerte ich um einen weiteren. Es war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Ich betrat das Haus der arabischen Sprache. Mein Arabisch wurde immer besser, und ich fuhr auch in Rom fort, den Umgang mit der Sprache zu pflegen. Ich hörte täglich arabische Sender, surfte durch die arabischen Homepages und hörte und sah auf YouTube Theaterstücke und Lieder. Dadurch lernte ich auch, die Dialekte zu verstehen. Das wurde im Ministerium bekannt, weil mein Chef mit mir angegeben hat. Und so bekam ich jeden Auftrag, der mit den arabischen Ländern zu tun hatte. Ich bin in Tunesien, Beirut, Kairo, Algier, Dubai und Bagdad gewesen. »Aber du hast meine Frage nicht beantwortet«, wandte Baroudi ein. »Warum bist du mit dieser ausgezeichneten Ausbildung zur Polizei gegangen?« »Entschuldige, ja, ich war schon als Kind ein Gerechtigkeitsfanatiker. Auch deswegen habe ich Jura studiert, um die Entrechteten zu verteidigen, ein juristischer Robin Hood.« Aber um in Italien Rechtsanwalt zu werden, brauchst du Beziehungen. Und ich komme aus einer kleinbürgerlichen Familie. Orientalistik war damals eine brotlose Wissenschaft. Also bewarb ich mich, als es bei der Polizei eine Ausschreibung für die Polizeihochschule gab. Es ist ein Wettbewerb wie bei einer Ausschreibung? Ein Wettbewerb? Warf Baroudi ein. Du meinst eine Bewerbung bei einem Amt, oder? »Nein, es ist eine Ausschreibung, eine Art Wettbewerb um die Aufnahme.« Baroudi lachte. »Wettbewerb? Das hört sich an wie eine Kampfveranstaltung, und der Sieger darf Bulle werden.« »Es ist aber so, und für uns Italiener hat dieser Begriff Concorso gar nichts Lächerliches. Der Andrang der Bewerber mit Diplom ist manchmal so groß, dass die Prüfungskommission eine Art Vorprüfung mit Multiple-Choice-Fragen durchführt. Jedenfalls habe ich alle Prüfungen, auch die körperlichen und psychologischen Eignungstests bestanden. Danach habe ich 2 Jahre an der Polizeifachhochschule Scuola Superiore di Polizia in Rom studiert und ein Praktikum in verschiedenen Abteilungen der Polizei absolviert. Danach wurde ich Commissario Capo. Und jetzt wirst du über mich lachen. Ich war versessen darauf, die Mafia zu bekämpfen. An der Uni habe ich mit 2 Freunden sogar ernsthaft überlegt, eine Untergrundorganisation zu gründen, deren Aufgabe einzig und allein darin bestehen sollte, Mafiosi zu verfolgen, zu verhaften, an den Pranger zu stellen oder gar zu töten. Eine Art Robin Hood für erwachsene Illusionisten. Als Student und später als Kommissar trug ich das Foto von Falcone und Borsellino mit mir wie ein Amulett. »Wer ist das denn? Kommissare, die vom Vatikan für heilig erklärt wurden?«, fragte Baruti voller Ironie. Der Rotwein hatte die letzte Fremdheit zwischen ihm und dem sympathischen Italiener getilgt. »Nein, das sind 2 sehr berühmte Mafiajäger. Beide wurden vom Staat im Stich gelassen, verraten. Sie hatten große Erfolge und wurden dann von der Mafia getötet. Der Staat schaute zu. Jedenfalls, ich war die ganze Zeit bei der Kriminalpolizei und tat meine Arbeit sehr gerne. Aber dann ergab sich die Möglichkeit, für 1 Jahr in der Behörde zu arbeiten, die gegen die Mafia ermittelt. Sie heißt DIA, Direzione Investigativa Antimafia. Den Grundstein haben diese beiden Helden, Falcone und Borsellino, gelegt. Nach ihrer Ermordung wurde übrigens der Flughafen von Palermo nach ihnen benannt. Meine Arbeit dort aber war langweilig und lebensgefährlich. Ich hatte sie mir ganz anders vorgestellt. Vielleicht hatten Filme und Romane das Bild romantisch heldenhaft verklärt. Es gab viel mühsame, zähe Recherchearbeit, vor allem am Computer. Wir mussten abhören, auswerten, ausspionieren, verfolgen, mit dubiosen, zwielichtigen Informanten zusammenarbeiten. Auf diese Weise hofften wir, zum Kern der Mafia vorzudringen. In den 90ern war ich vor allem in Kalabrien tätig, wo wir es mit der 'Ndrangheta, der kalabrischen Mafia, zu tun hatten. Immerhin war ich bei der Verhaftung des Mamuliti-Clans dabei. Es ging um den Mord an Antonio Cordopatri dei Capece am 10. Juli 1991 vor seinem Haus, der sich geweigert hatte, den Verbrechern seine Olivenhaine zu verkaufen. Ohne unsere Kontakte zum mafiosen Untergrund hätten wir die Clanführung nie gefasst. Aber jeder Termin mit einem solchen Typen konnte eine Falle sein und tödlich enden. Der Fall hat mich und meine Instinkte fürs Leben geschult. Von Borsellino stammt übrigens der Satz, der über meinem Schreibtisch an der Wand hängt: Wer Angst hat, stirbt jeden Tag. Wer keine Angst hat, stirbt nur einmal. Wie recht er hat. Das gilt für uns hier in Damaskus auch, denn die syrische Mafia schaufelt mit Hilfe mächtiger Politiker Milliarden aus dem Land. Und wehe, sie erkennen in dir eine Gefahr, stimmte Baruti zu. Als der Kellner die vielen kleinen, inzwischen blank geputzten Teller abräumte, fragte er höflich, ob die Herren noch etwas wünschten. Mancini schlug sich auf den Bauch. »Oh, das reicht mir für eine Woche«, sagte er. »Nein, nein, ohne Nachtisch und einen kräftigen Mokka ist das Essen in Damaskus nicht zu Ende«, widersprach Baruti, wandte sich an den Kellner und bestellte ein paar edle Sorten der berühmten Damaszener Süßigkeiten. Im Lokal wurde es ruhiger. Nur 1/3 der Tische war noch besetzt. Nach dem 1. Schluck Kaffee nahm Mancini das Gespräch wieder auf. Er wollte genauer wissen, wer dieser Baruti war. »Was denkst du über unsere Aufgabe? Was wollen sie von uns?«, fragte er. Baruti dachte eine Zeit lang nach, zögerte, wusste nicht recht, wie er bei aller Vertrautheit mit diesem ihm eigentlich völlig fremden Menschen umgehen sollte. Nach ein paar Minuten, die Mancini wie Jahre vorkamen, sagte er: »Hör gut zu, Kollege.« Und dann erzählte er dem italienischen Kollegen von seiner 1. großen Niederlage, wie er an die jordanische Grenze versetzt wurde, nur weil er auf der Suche nach der Wahrheit war. Mancini hörte gespannt zu. Als er fast zum Ende gekommen war, machte Baruti eine kleine Pause, nahm einen Schluck Rotwein und schaute Mancini fest an. »Heute, fuhr er dann fort, stehe ich kurz vor der Pensionierung. Ich möchte mir alle Mühe geben, um die ekelhaften Verbrecher, die einen Gast meines Landes feige ermordet haben, vor Gericht zu bringen. Und danach in Frieden aus dem Dienst scheiden. Keine Strafversetzung mehr, verstehst du? Mancini nickte. Auch er war von einem Kollegen verraten worden. Dabei geriet er in eine Falle, die ihn das Leben hätte kosten können. Er wurde angeschossen, konnte sich aber mit einem Sprung aus dem Fenster im ersten Stock retten. Die Narbe an seinem Bauch erinnerte ihn immer wieder daran. »Trotzdem will ich auch bei diesem letzten Fall sauber bleiben«, erklärte Barudi. »Meine Aufgabe ist schnell erklärt. Mein Chef erwartet von mir, dass ich einen Islamisten als Täter fasse. Davon geht er zumindest aus. Und dich dabei im Übrigen bestens behandle, damit du mit der Zusammenarbeit zufrieden bist und nach deiner Rückkehr in Rom nur das Beste über uns erzählst. Das ist, nebenbei, auch die Erwartung des Innenministers und auch, so munkelt man hinter vorgehaltener Hand, die des Staatspräsidenten. Er ist durch Gaddafis Vermittlung in näheren Kontakt mit Berlusconi gekommen, in der Hoffnung, so wenigstens einen westeuropäischen Partner zu finden. Berlusconi, so korrupt er ist, hat daran aber kein besonderes Interesse, da Syrien kaum Erdöl besitzt und unser Präsident enge Beziehungen zur Hisbollah pflegt. Vor 2 Monaten begann Gaddafis Fürsprache Früchte zu tragen. Vielleicht waren es auch seine Milliarden. Hochrangige italienische Politiker haben sich im letzten Jahr hier die Klinke in die Hand gegeben. Da kam die Ermordung des Kardinals ungelegen. So ist auch diese ungewöhnliche Offenheit zu erklären, dass meine Regierung einen italienischen Kommissar einlädt, an der Ermittlung teilzunehmen. Sie fürchtet nämlich, dass der Anschlag die Beziehung zu Italien stark belasten könnte. Ich habe nichts dagegen. Der Präsident hat persönlich sein Wort gegeben, dass wir ungestört ermitteln können und der Geheimdienst sich raushält. Alle sind überzeugt, dass nur Islamisten als Täter in Frage kommen. Das käme ihnen zumindest gelegen. Der Präsident gewährt also unserem Amt völlige Freiheit und ist auf einmal sehr großzügig, was die Finanzierung der Ermittlungen angeht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du gekommen bist und an der Aufklärung mitwirkst, schloss Barudi und fühlte eine seltsame Erleichterung, denn er wusste, nach diesen Ausführungen würde er sich nicht mehr verstellen müssen. Lieber Kollege, danke für deine Offenheit. Meine Anweisung unterscheidet sich nicht von deiner. Mein Chef betrachtet eure Einladung als freundliches Entgegenkommen. Er war im Vatikan und wünscht eine schnelle Aufklärung des Falls. Auch er vermutet, dass die Islamisten hinter dem Mord stecken. Aber wer auch immer der Mörder war, Hauptsache, es war keine politisch motivierte Tat. Mein Wunsch ist zu sehen, wie ihr arbeitet. Ich verstehe mich als dein Gesprächspartner. Es liegt weder mir noch meinem Chef daran, irgendetwas zu kontrollieren. Das wäre Kolonialismus. Dafür hätte ich mich nicht zur Verfügung gestellt, weil ich Syrien und die arabische Kultur achte und liebe. Ich will meine Kenntnisse über Land und Sprache vertiefen, einen schönen Urlaub machen und natürlich dabei gut verdienen. Ach ja, wegen der Zuschüsse für Auslandseinsätze, warf Barudi ein. Ja, genau. Mein Einkommen verdoppelt sich von 4 auf 8.000 Euro, sagte Mancini und bestellte beim Kellner noch einen Kaffee. Barudi folgte seinem Beispiel. Also gut, dann wäre ja alles geklärt. Nun noch etwas anderes, sagte Barudi und Mancini richtete sich auf. Wir haben für dich die Rolle eines Journalisten vorgesehen. Du bist Korrespondent einer italienischen Zeitung und begleitest mich, um eine Reportage über mich oder was auch immer zu schreiben. So kannst du dich sicherer bewegen, als wenn du als westlicher Polizist auftrittst. Der Kolonialismus hat Spuren hinterlassen und wir können fremde Militärs nicht ausstehen. Man hat uns immer betrogen und verraten. Hunderttausende Araber haben ihr Leben auf dem Schlachtfeld gelassen, um sich von den Osmanen zu befreien. Sie ahnten damals nicht, dass ihr Land bereits zwischen den französischen und englischen Kolonialisten aufgeteilt wurde. Auch der erste Putsch in Syrien gegen eine demokratisch gewählte Regierung im Jahr 1949 wurde von der CIA und der amerikanischen Botschaft geplant und. Ach, die Liste ist lang. Ich will dich nicht langweilen. Der einfache Mann kann nicht so ohne weiteres zwischen einem Kommissar und einem Offizier der italienischen Armee unterscheiden. Und das könnte dir gefährlich werden. Ausnahmen machen die vatikanische und die italienische Botschaft. Die Mitarbeiter sind eingeweiht und wissen, dass du hier bist. Vom vatikanischen Botschafter könntest du sogar Informationen bekommen, die er mir verweigert. An allen anderen Orten ist es besser, dass du als Journalist auftrittst. Uns geht es vor allem darum, dass du sicher bist. Morgen kannst du im Amt den Presseausweis ganz nach deinem Wunsch ausfüllen lassen. Wir haben die besten Fälscher in Syrien. Wenn du möchtest, kannst du einen anderen Namen eintragen lassen, um jede Spur deiner Identität zu verwischen. Das ist gut. Das ist wirklich gut durchdacht, sagte Mancini bewundernd. Dann lächelte er. Ich spiele also die Rolle eines Journalisten. Endlich kann ich meine Lieblingsnamen annehmen. Mastroianni. Seit meiner Kindheit liebe ich Marcello Mastroianni. Und als Vornamen nehme ich Roberto. Ich finde Roberto Benigni großartig. Außerdem heißt einer der tapfersten Kämpfer gegen die Mafia so, Roberto Saviano. Ich habe die arabische Ausgabe seines Buches Gomorra gelesen, sagte Barudi. In zwei Nächten war ich durch. Furchtbar. Seitdem geht mir das Bild nicht aus dem Kopf, wie im italienischen Hafen ein Container aufbricht und chinesische Leichen herausfallen. Aber jetzt zittert nicht die Mafia, sondern der mutige Saviano um sein Leben, sagte Mancini bitter. Nicht dem Verbrecher wird misstraut, sondern demjenigen, der gegen ihn kämpft. So wie du hier vom Staat beäugt, behindert und ausgebremst wurdest, so wird Saviano argwöhnisch beobachtet, weil er die Täter beim Namen nennt und damit vielen ein schlechtes Gewissen macht, die aus ihrer Position heraus selbst so hätten handeln können. Wie dem auch sei, du bist für mich ab jetzt Roberto, sagte Barudi. Und du, wie heißt du mit Vornamen? Fragte Mancini. Zaccaria. Nein, Barudi ist schöner, dann rufe ich dich nach wie vor Barudi, erklärte Mancini. Ist mir sehr recht, erwiderte Barudi und gab dem Kellner ein Zeichen, dass er zahlen wollte. Und morgen, was wollen wir morgen tun nach dem Empfang bei deinem Chef? Ich glaube, am besten nimmst du den vatikanischen Botschafter in die Mangel. Er weiß viel, aber er hat mir gegenüber so gut wie nichts gesagt. Einen Augenblick lang schwebte Stille über den beiden Kommissaren, als plötzlich die Tür aufgerissen wurde und vier Männer das Restaurant betraten. Die Anwesenden misstrauisch beäugten, um dann an der Bar Platz zu nehmen. Einer von ihnen zückte sein Smartphone und telefonierte. »Bestimmt kommt gleich ein hohes Tier«, sagte Barudi leise. Mancini schaute zur Tür. Tatsächlich traten in diesem Moment drei Personen ein. Zwei massige Leibwächter begleiteten einen kleinen, blassen Mann zu einem Tisch ein wenig abseits. Mehrere Kellner beeilten sich, ihre Dienste anzubieten. »Das ist Malfouf«, sagte Barudi. Und da Mancini nicht wusste, wer das war, fügte Barudi hinzu, was jeder Syrer wusste. »Ein Cousin des Präsidenten. Sein Bruder ist der Chef des Geheimdienstes. Dieser hier ist der Milliardär.« Barudi zahlte und stieg mit seinem Gast in ein Taxi. Einen Moment lang dachte er, den Kommissar noch auf ein Glas Rotwein zu bitten, aber dann erinnerte er sich daran, dass es in seiner Wohnung wie auf einer Müllhalde aussah. Er nahm sich vor, endlich mal wieder zu putzen, damit er seinen Kollegen einladen könnte. Die Überraschung. Kommissar Barudis Tagebuch. Ich habe lange nicht mehr geschrieben. Es ist viel passiert und ich schlafe schlecht. Wirre Träume haben mich aufgeweckt und die ohnehin lauten Nachbarn nebenan feiern schon wieder. Die Wände sind so dünn, dass ich sogar ihre dummen Gespräche mithören muss. Sie sprechen nicht, sie schreien. Sobald ich in Pension bin, ziehe ich hier aus. Ich möchte zurück in das schöne christliche Viertel Baab Touma. Vielleicht bin ich auch unruhig, weil ich mich wieder einmal übernommen habe. So einen komplizierten Fall wie den Mord an dem Kardinal kurz vor der Rente anzunehmen, grenzt an Leichtsinn. Aber es beschämt mich zutiefst, dass man einen Gast ermordet hat. Ich muss die Mörder fassen, koste es, was es wolle. Ich mache mir Sorgen um den italienischen Kommissar, der an der Aufklärung des Mordes teilnehmen soll. Was, wenn ihm etwas zustößt? Schukri ist der Einzige, der mich versteht. Du Armer, sagte er und klopfte mir auf die Schulter. Ich bin wirklich froh um Schukri. Heute habe ich Schukri zum Gewürzmarkt nahe der Omayyaden-Moschee begleitet. Der Tag war kalt, aber sonnig, und die Leute auf der Straße hatten viel bessere Laune als in den vergangenen Tagen. Das war eine kleine Entspannung für mich. Schukri hat eine Menge Koriander, Kardamom, Pfeffer und Muskatnuss gekauft. Er scherzte mit dem Händler. Mir fiel auf, dass der junge Mann ein hellblaues und ein schwarzes Auge hat. Seltsam sah er aus. Als ich Schukri darauf ansprach, grinste er. »Der Mann kommt aus dem Dorf Ain Lil Sama. Dort sind alle so.« Allein der Ortsname, ein Auge für den Himmel, schien mir kurios. Aber die Behauptung, alle Einwohner besäßen Augen mit unterschiedlichen Farben, hielt ich für einen Scherz. »Nein, das ist kein Scherz«, sagte Schukri. Und dann begann er von seinem Vater zu erzählen. Er sei in den letzten Jahren seines Lebens ein sehr wohlhabender und berühmter Arzt gewesen, aber als junger Mediziner wollte er in den 20er Jahren nicht, wie der Großvater es wünschte, eine Praxis im reichen Viertel von Damaskus eröffnen, sondern kaufte von seinen Ersparnissen Medikamente, Verbandszeug, Desinfektionsmittel, Vitamine und chirurgische Instrumente und reiste mit einem kleinen Wagen Richtung Süden. 5 Jahre fuhr er durch die ärmsten Gebiete Syriens. Wo er überall gewesen war, wusste Schukri nicht genau, aber was der Vater in den späteren Jahren seines Lebens erzählte, grenzte an Märchen. Er berichtete von der bitteren Armut im Süden. Der osmanische Sultan war nur daran interessiert, die Menschen auszubeuten, als wären sie seine Sklaven. Im Ersten Weltkrieg wüteten seine Soldaten als barbarische Räuber, die alles aus Mensch und Tier herauspressten und den Boden auslaugten. 1918 war der Erste Weltkrieg zu Ende, aber nicht das Elend. Für den sensiblen Mediziner war es traurig mit anzusehen, wie sich diese Menschen, Nachfahren der griechischen, römischen und arabischen Zivilisationen, nach mehreren Jahrhunderten osmanischer Herrschaft zu armseligen, vor sich hin vegetierenden Menschen degradiert hatten, die durch Aberglauben noch tiefer in die Dunkelheit gerieten. Dennoch konnte der junge Arzt Erfahrungen mit einigen uralten Heilmitteln sammeln, die die Bauern kannten und die besser als alle neueren Medikamente wirkten. Eines Tages stieß Schukris Vater auf ein Dorf, das einsam in einer malerischen und fruchtbaren Hügellandschaft lag. Der Ortsname erschien ihm geheimnisvoll. Ain Lil Sama. Als er den Dorfplatz erreichte, versammelten sich die Neugierigen um sein Auto. Es waren Menschen aller Altersstufen, Frauen und Männer. Erstaunlicherweise sahen sie sich alle, ob jung oder alt, erschreckend ähnlich. Und alle hatten ein schwarzes und ein blaues Auge. Schukris Vater wurde zum Dorfältesten eingeladen und bewohnte dort ein schönes Zimmer, das bald zu seiner Arztpraxis wurde. Die Menschen waren freundlich und sanft. Er behandelte ihre Krankheiten gewissenhaft, lehnte Geld und Geschenke ab und wurde von der Familie des Dorfältesten wie ein Prinz behandelt. Einmal im Monat besuchte er seine Eltern in Damaskus, die ihn als Idealisten belächelten, aber großzügig mit Geld unterstützten, so dass er sich dort wieder mit allem, was ein Mediziner brauchte, eindecken konnte. Als er sich bei einem Tee nach dem frappierenden Phänomen der 2 verschiedenfarbigen Augen erkundigte, erzählte ihm der Dorfälteste eine unglaubliche Geschichte. Vor etwa 40 Jahren sei ein Zauberer gekommen, der die Welt und deren Bewohner von innen und außen kannte. Er kam im Sommer und schlug sein Zelt in einer kleinen römischen Ruine auf, die den großen Hügel am südlichen Dorfausgang krönte. Durch bloßes Handauflegen konnte er Kranke heilen. Bald kursierte das Gerücht, der Fremde sei kein Heiler, sondern ein Heiliger, der direkt mit dem Himmel in Kontakt stehe. Mit seinem blauen Auge sehe er bis zum siebten Himmel hinauf und mit seinem schwarzen Auge bis ins tiefste Verlies der Hölle. Bald scharten sich die Menschen um ihn, aber er lehnte alle Einladungen ab. Die Engel hätten ihm befohlen, hier in den Ruinen zu wohnen. Sie seien die Boten, die ihm von Himmel und Hölle berichteten. Es vergingen keine 3 Monate, und Hunderte von Männern und Frauen hatten aus den Ruinen wieder ein prächtiges Haus aufgebaut, damit der Heilige im Winter nicht unter der Kälte leiden musste. Eines Nachts beobachteten die Bauern in ihren dunklen Häusern eine leuchtende Gestalt auf dem flachen Hausdach des Heiligen. Sie glühte weiß wie das Licht der Sonne. Die Gestalt tänzelte ein paar Minuten lang, dann wurde sie von der Dunkelheit verschlungen. »Das ist ein Engel mit einer himmlischen Botschaft. Durch mich soll eine Frau schwanger werden und euch den Erlöser bringen. Ich werde sein Vater und sein Sklave sein. Auch wenn ich eure Krankheiten heile, so wird doch er es sein, der euch im 20. Jahr nach seiner Geburt reich und glücklich macht.« Zuerst kamen die Frauen heimlich. Jede wollte die Mutter dieses Erlösers werden. Dann brachten Männer ihre Frauen, Töchter und Tanten. Sie waren stolz darauf, mit dem Heiligen zu schlafen. Als sich eines Nachts ein Neugieriger dem Haus des Heiligen näherte, schlug ihm in der Dunkelheit am Gartenzaun eine unsichtbare Kraft zurück. Er erschrak fast zu Tode. Es fühlte sich teuflisch an, wie ein Schlangenbiss, als würden Tausende von Nägeln in seine Adern stechen. Von da an wagte niemand mehr, das Haus des Heiligen auszuspionieren. Immer wieder aber tanzten leuchtende Engel auf seinem Flachdach. Binnen 2 Jahren wurden an die 400 Frauen schwanger und gebaren Kinder, die dem Heiligen ähnelten. Er selbst erlag einem Schlaganfall. Die 400 Kinder hatten alle seine Augen, viele ihrer späteren Kinder und Enkelkinder auch. Sein Grab glich einem kleinen Tempel. In einer Kammer seines Hauses fand man mehrere schwere schwarze Boxen, eine Menge Draht und zur Überraschung aller einen Mantel mit angenähten kleinen Lämpchen. Ein Lastwagenfahrer, der durch Zufall ein paar Monate später vorbeikam, erklärte den Versammelten, dass seien Batterien, die Licht erzeugen können, und er ließ vor den ungläubig starrenden Menschen den Mantel hell aufleuchten. Das Geheimnis vom grausamen Schlangen bis am Gartenzaun fand auch eine Erklärung. Ein dünner, nackter Draht an die Batterie angeschlossen, verpasste jedem einen Stromschlag, der den Draht berührte. Auch das konnten die Leute erst glauben, als man ihnen zeigte, wie es funktionierte. Der Lastwagenfahrer riet ihnen, das große Gatter der Schafweide mit diesem Elektrozaun zu schützen. Er selbst würde immer wieder vorbeischauen und ihnen die Batterien aufladen. So zog die Elektrizität ins Dorf ein, und die Wölfe blieben weg. Vergangene Nacht hörte ich den verärgerten Nachbarn laut über seine Schwiegermutter fluchen. Er wünschte ihr alle möglichen Krankheiten an den Hals, und als ob das nicht reichte, bestellte er ihr einen grausamen Tod, und als ob auch das noch nicht genug wäre, wünschte er ihr im Jenseits ein ewiges Braten in den Feuern der Teufel. Ich musste lachen. Doch plötzlich kam mir der Gedanke, dass jeder Fluch auf dem Aberglauben beruht, Worte hätten eine direkte Wirkung. Wenn wir einem verhassten Menschen nur den Tod wünschen, dann wird dieser auch schnell und möglichst qualvoll sterben. Unser Vorbild bei diesem Aberglauben ist kein geringerer als Gott, der sowohl in der Bibel wie auch im Koran ganze Volksgruppen mit seinem Donnerwort verflucht hat. Bin heute durch die Marktgassen gegangen, dort, wo keine Touristen hinkommen. Irgendetwas ist in uns kaputt gegangen. Wie traurig mich der Anblick der Menschen und Städte macht. Lustlosigkeit ist das Wort, das mir in den Sinn kommt, wenn ich sie sehe. Die Leute schleppen sich durch die Straßen, lümmeln sich auf wackligen Stühlen vor ihren Läden im Dreck, vernachlässigen sich selbst, ihre Häuser und Straßen. Man merkt ihnen an, dass sie sowohl ihren Körper als auch ihre Städte verachten. Es fehlt ihnen nicht an Wasser, Seife, Kamm und Rasierzeug, auch nicht an Waschmittel und schon gar nicht an Besen oder an ein paar Eimern Farbe für die Fassaden. Es fehlt die Lebenslust. Wenn dies etwas zeigt, so ist es unsere andauernde Niederlage. Und unsere Körper, unsere Städte sind der Spiegel dafür. Mit der vollkommenen Verschleierung der Frauen, die keine Religion vorschreibt, erreichen wir die tiefste Stufe dieser Niederlage. Wir lassen die Frauen verschwinden. So sind auf unseren hässlichen Straßen nur noch hässliche Männer und gesichtslose Frauen zu sehen. Heute las ich in der Zeitung einen Bericht über mehrere Personen, die durch einen Betrüger ruiniert wurden. Er verkaufte ihnen Gold oder Juwelen, angeblich aus Afrika, für ein Vermögen, und die armen Trottel dachten, sie würden ihr Geld verzehnfachen. Von der 10 aber blieb nur die 0 übrig. Alle wollen möglichst schnell reich werden, wie die Machthaber, die erst gestern bettelarm aus ihren Dörfern kamen und heute mit 30 Jahren nach russischem Vorbild Milliardäre sind. Wer soll da noch 8 Stunden als Bäcker für einen niedrigen Lohn arbeiten, der nicht einmal für die Miete reicht? Bäcker braucht man gar nicht mehr. Wir kriegen das ungenießbare Brot in Plastiktüten aus der Fabrik. Die Korruption ist weit gediehen. In jeder Familie gibt es ein Beispiel, das den Nachwuchs verdirbt. Stumpfen wir ab angesichts der Bilder des Elends, die man uns permanent vorsetzt? Früher habe ich beim Anblick der hungernden Kinder in Afrika geweint. Diese großen Augen, die verzweifelt um Hilfe bitten. Heute schüttle ich nur den Kopf und blättere weiter oder schalte auf einen anderen Sender. Aber nun ist der Italiener gekommen. Er heißt Marco Mancini. Ich habe Glück. Kommissario Mancini ist sympathisch und witzig und kann tatsächlich sehr gut Arabisch. Er spricht den Damaszener-Dialekt ohne Akzent, als wäre er Damaszener. Sagenhaft. Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Spontan habe ich im Restaurant beschlossen, alles offen zu legen und mit ihm zu besprechen. Es war, als würden wir uns seit einer Ewigkeit kennen. Wir waren uns sofort einig. Ich bin gespannt, wie die weitere Zusammenarbeit wird und ob sie für die Ermittlung hilfreich ist. Als Kommissar Mamluki, nicht gerade die hellste Birne in unserem Amt, in der Morgenbesprechung Schukri kritisierte, er sei ein Zyniker, antwortete dieser gelassen: »Ja, du hast recht, ich bin ekelhaft zynisch. Aber ich bin nur ein Spiegel. Die Welt ist der größte Zyniker und du bist Teil dieser Welt.« Ich bewundere den Kerl. Mamluki ist ein mieser Petzer. Ich meide ihn und Gott sei Dank habe ich selten mit ihm zu tun. Gestern ging ich im alten christlichen Viertel ein wenig spazieren. Nostalgisch schaute ich an dem Haus empor, in dem ich als junger Kommissar ein Zimmer gemietet hatte. Ich kam an einer Kirche vorbei, in der ein Gottesdienst, ein merkwürdiges Wort, als ob Gott in unserem grässlichen Gesang, der bei jedem Raben Mitleid erregt, einen guten Dienst sähe, gefeiert wurde. Jedenfalls sehnte ich mich nach dem Geruch von Kerzenwachs und Weihrauch. Mein Genuss hielt 5 Minuten an, dann kam die Predigt. Der Pfarrer hetzte gegen die voreheliche Liebe, nannte sie eine Todsünde. Er hörte gar nicht mehr auf zu geifern und zu drohen und zählte die ewigen Qualen der Hölle auf, die auf die Sünder warteten. Fluchtartig verließ ich die Kirche. Draußen atmete ich tief durch. Was ist das für ein Gott, der uns armseligen Geschöpfen für ein paar Sünden in einem begrenzten Leben eine ewige Strafe aufbrummt? Das hört sich an, als wäre Gott wie unsere arabischen Diktatoren. Ungnädig und unmenschlich. Nein, das ist nicht Gott, das sind seine irdischen Angestellten. Basmas Tod hat mir meine Hoffnungen genommen. Alles andere wurde klein, auch mein Leben. Wahrscheinlich bin ich auch deshalb in den Augen vieler mutiger geworden. Mein Chef lobt oft meine Waghalsigkeit. Er findet es vorbildlich, dass ich mein Leben für den Beruf riskiere. Ich riskiere gar nichts. Ich suche den Tod, aber dieser Feigling verkriecht sich vor mir. Heute hat Ali gesagt, Wer gegen das Unrecht kämpft, wird sich nie langweilen. Er hat recht. Ich fühle Enttäuschung, Freude, Befriedigung, Genugtuung, Müdigkeit, Niedergeschlagenheit und vieles andere mehr. Aber Langeweile kenne ich nicht. Shukri hat mir folgende Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, ob sie stimmt. Sein Cousin arbeitet als Fahrer eines Rettungswagens und erlebt Tragödien und Komödien am laufenden Band. Zur Lachnummer wurde das Liebesspiel eines Apothekers. Der 50-Jährige hatte heimlich zu viele Pornos gesehen. Irgendwo hatte er gelesen, es fördere die Sexualität sehr, wenn man sie abenteuerlich gestaltet. Nun wollte er nicht mehr wie ein Normalsterblicher mit seiner Frau ins Bett gehen. Als Wüstenritter verkleidet, wollte er von einem kleinen Schrank auf seine ans Bett gefesselte Frau springen, um sie aus den Fängen eines fiktiven bösen Ölscheichs zu retten. Doch der liebestolle Apotheker verfehlte das Bett, brach sich beim Aufprall auf die eiserne Metallkante das Bein, fiel zu Boden und wurde ohnmächtig. Die gefesselte, nackte Frau konnte nicht sehen, da ihr Mann ihr die Augen verbunden hatte. Sie hörte nur einen dumpfen Schlag und seinen Schrei. Sie konnte nichts anderes tun, als so lange um Hilfe zu schreien, bis die Nachbarn kamen. Ich habe so gelacht, dass der Sindbad-Imbissbesitzer, mit dem wir befreundet sind, mich leise fragte, ob er einen Arzt rufen solle. »Nicht für mich, nicht für mich, sondern für den Apotheker«, sagte ich. Und Shukri und ich lachten so laut, dass die Gäste im Imbiss mitlachen mussten. Der Imbissbesitzer rief den anderen Gästen zu, »Die Bullen haben heute eine Haschisch-Zigarette zu viel geraucht.« Marco Mancinis Wut. Der Empfang war überwältigend. Alle Beamten schienen auf ihn gewartet zu haben. Mancini war beeindruckt. Baroudi scherzte, nicht einmal für einen arabischen König würden die Kollegen so pünktlich und vor allem freiwillig erscheinen. Die Syrer mochten die Italiener einfach. Es war nichts Sentimentales dabei, sondern hatte mit dem guten Gedächtnis der Araber zu tun. Syrien hatte immer besonders gute Beziehungen zu Venedig gehabt und Italien hatte Syrien nie besetzt. Die Kreuzzüge kreideten die Syrer dem Vatikan an, nicht aber den Italienern. Major Atif Suleiman hielt eine kurze Rede, in der er die gute Zusammenarbeit mit Italien hervorhob und lobte den Selfmade-Man Berlusconi. Er hieß den tüchtigen Kommissario Mancini willkommen. »Signore Mancini, wir haben Ihnen Kommissar Baroudi an die Seite gestellt. Er ist nicht nur einer der erfahrensten Kommissare, sondern auch ein großer Italien-Fan. Dreimal in der Woche lässt er sich eine Pizza bringen«, fügte er hinzu und alle lachten. Am lautesten Baroudi selbst, weil er und seine Kollegen tatsächlich nicht selten vom nahegelegenen Sindbad-Imbiss Falafel, Hummus oder eben Pizza bestellten, wenn die Arbeit zu lange dauerte. Atif Suleiman warnte seine Untergebenen scherzhaft vor dem Gast, der dem Vernehmen nach vor Jahren in Damaskus Arabisch gelernt und in Babtuma gewohnt hatte, wo man Schimpfwörter ohne Ende hören konnte. Sie sollten vorsichtig sein, wenn er in der Nähe sei. Mancini lachte und beinahe wäre ihm ein deftiges Schimpfwort gegen diesen Schleimer und gegen Berlusconi herausgerutscht, aber er schluckte es hinunter und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Es gab Kaffee und Erfrischungsgetränke und dazu kleine Häppchen. Mancini war gerührt von so viel Herzlichkeit. Dann wollten die Kollegen hören, welche Schimpfwörter er tatsächlich kannte, was Mancini wiederum zu der Erkenntnis brachte, dass er bei den komplizierten Flüchen noch einiges zu lernen hatte. Baroudi verhielt sich vorbildlich. Mancini merkte, dass er die Seele des Hauses war. Gleichzeitig erfuhr er, dass Baroudi längst die Leitung des Amtes innehätte, wenn ihm nicht der Parteiausweis fehlte und die verwandtschaftliche Nähe zum Präsidenten. Mancini gewann den Eindruck, dass besonders zwei Menschen in diesem Amt Baroudi nahestanden: Frau Malik und der Chef der Spurensicherung Shukri. Und obwohl Frau Malik nur die Chefsekretärin war, hatte Mancini das Gefühl, alle Mitarbeiter achteten sie wie ihre Mutter. Schukri war witzig, neigte zum Sarkasmus und als er erfuhr, dass Mancini gern kochte, schlug er vor, einen arabisch-italienischen Kochabend bei sich zu Hause zu veranstalten, zu dem er auch Barudi einladen wollte. Mancini müsse allerdings an der Türschwelle zu seiner Wohnung schwören, dass beim Essen weder über Zahnoperationen noch über Leichen gesprochen würde. Mancini lachte, das mit den Zähnen könne er sofort akzeptieren, aber ohne Leichen komme bei ihm kein Abend und kein Essen aus. Zwei weitere Beamte fielen Mancini auf. Sie schwirrten um Barudi herum und erledigten, was er ihnen auftrug. Auf Mancini wirkten sie wie Laufburschen. Das waren Barudis Assistenten. Zum einen der Unteroffizier Ali, ein Mann in den 50ern, klein, dürr, mit grauem Haar und Boxergesicht. Er wirkte auf Mancini eher einfältig. Und zum anderen der junge Kommissar Nabil, ein charmanter großer Mann, Mitte 20, der fließend Englisch sprach. Die beiden schienen sich nicht sonderlich gut zu verstehen. In ihrem Zimmer saßen sie mit dem Rücken zueinander. Als sie nach der Feier auf der Fahrt zur vatikanischen Botschaft darüber sprachen, meinte Barudi, Mancini sei ein guter Beobachter. Mit Ausnahme von Ali stimmt alles, was du gesagt hast. Ali ist ein kluger, hartnäckiger und zuverlässiger Rechercheur. Wenn er sich in eine Sache vertieft, holt er immer das Wichtigste heraus. Sein einfältig wirkendes Gesicht ist seine beste Maske. Leider hat er auch eine große Schwäche. Er ist sehr impulsiv und neigt zu Gewalt. Deshalb wurde er auch schon mehrmals bestraft. Er ist die härteste Bremse für seine eigene Karriere. Vor einem Jahr wäre er fast entlassen worden. Ich habe den Chef gebeten, sich für ihn einzusetzen. Letztendlich hat er nachgegeben, um mir einen Gefallen zu tun. Es war nicht einfach. Was ist damals passiert? Ali war im Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn. Da bildete sich ein verzogener junger Mann ein, ihm den Weg versperren zu müssen. Immer wieder versuchte Ali auszuweichen, aber der andere fuhr ja einen teuren Sportwagen, wie all diese Schnösel der Schickeria. Er ließ ihn einfach nicht vorbei. An einer roten Ampel war es dann soweit. Ali stieg aus, zerrte den Mann aus seiner edlen Karosse und prügelte ihn auf der Straße windelweich. Leider aber war er der Sohn des Universitätspräsidenten. Mancini lachte. »Ein guter Mann, dieser Ali. Ich könnte ihn in Rom gebrauchen«, sagte er. Als sie die Botschaft erreichten, verabschiedete sich Barudi. »Wie, willst du nicht mit hineinkommen?«, fragte Mancini etwas überrascht. »Nein, ihr sollt euch die Freiheit nehmen, auf Italienisch offen miteinander zu reden. Mich interessiert, was genau der Botschafter weiß. Was wollte der Kardinal in Syrien? Was für eine Mission hatte er? Ich ahne, dass der Botschafter darüber eine ganze Menge zu sagen hätte. Aber wie ich dir schon erzählt habe, weigert er sich, mit mir zu reden. Er hat sich hinter seiner diplomatischen Zurückhaltung verschanzt. Es kommt viel Arbeit auf dich zu, mein Lieber.« Mit diesen Worten streckte Barudi seinem Kollegen die Hand entgegen. »Feigling, wenn es langweilig wird, lässt du mich im Stich, was?« sagte Mancini lachend und erwiderte den Händedruck. Mancini stieg aus und schlug die Wagentür zu. Da ließ Barudi das Beifahrerfenster herunter. »Ruf mich auf dem Handy an, sobald du fertig bist. Ich bin hier in der Nähe. Ali und Nabil untersuchen eine Routineangelegenheit. Ein junger Mann hat beim Herumhantieren mit Leitungen einen tödlichen Stromschlag erlitten. Einen Monat zuvor erst hatte er eine dicke Lebensversicherung abgeschlossen. Der Fall ist klar, das war die Schwiegermutter. Sie wollte ihre Tochter absichern«, gab Mancini zurück und ging davon. Barudi lachte. Er spürte, wenn er in sich hineinhorchte, langsam so etwas wie Glück aufsteigen. Der Italiener gab seinem Leben eine gute Würze. Mancini hatte schon eine Wut im Bauch, als er vor dem Gebäude der Vatikanischen Botschaft stand. Dass man sich Barudi gegenüber so verschlossen zeigte, war nur ein Grund. Der zweite Grund war, dass er sich an die unverschämte Kälte des ersten Botschaftssekretärs am Telefon erinnerte. Der hatte ihm, Mancini, zunächst keinen Termin geben wollen. Mancini blieb höflich, aber der Sekretär setzte noch einen drauf. Mancini solle am nächsten Tag noch einmal anrufen. Vielleicht ließe sich in ein paar Tagen eine Möglichkeit finden. Der Terminkalender seiner Exzellenz sei übervoll. Da wurde Mancinis Kragen sehr eng. Hören Sie gut zu, was ich Ihnen jetzt sage. Ich bin in einer Stunde bei seiner Exzellenz und wehe Ihnen, Sie verhindern das Treffen. Dieses Verhalten werde ich in Rom melden. Ich bin hier nicht zum Vergnügen, sondern im Auftrag sowohl des Innen- als auch des Außenministeriums. Haben Sie verstanden? Ohne die Antwort abzuwarten, fügte er eine zweite Frage hinzu, die den ersten Botschaftssekretär auf die Größe einer Erbse schrumpfen ließ. Haben Sie von der italienischen Botschaft erfahren, dass ich komme oder nicht? Wenn nicht, rufe ich den Botschafter an, denn dann hat er mich belogen. Wenn doch, heißt das, Sie wollen einen Mord vertuschen. Um Gottes Willen, ich doch nicht, aber kein Aber. Ich habe es eilig. Und jeder verlorene Tag macht die Aufklärung des Falls schwieriger. Wir wollen den Mörder fassen, wenn Sie erlauben. Arrivederci, Signore. Und damit legte er auf. Baroudi hatte neben ihm im Büro gestanden. Außer Arrivederci hatte er kein Wort verstanden, aber er war mehr als zufrieden, als Mancini ihm den Wortwechsel wiedergab. »Du wirst noch exkommuniziert«, scherzte er. Eine junge Frau öffnete die Tür und grüßte höflich. »Buongiorno, Signore Commissario Mancini?« »Ja, guten Tag.« »Seine Exzellenz wartet bereits auf Sie«, sagte sie und ging auf das Zimmer des Botschafters zu. Sie klopfte an und öffnete die Tür. Der Botschafter schrieb gerade etwas. Strahlend richtete er sich auf. »Signore Mancini, wie war die Reise?« 3,5 Stunden später läutete Barudis Handy. Er ging sofort ran. »Wo bist du? Ich hätte beinahe eine Vermisstenanzeige aufgegeben.« »Wo?« Baroudi bedeutete seinen Assistenten mit einer Geste, leise zu sein. Die beiden debattierten gerade heftig über den Fall. Augenblicklich verstummten sie. »Ich bin sofort bei dir. Warte neben dem Eingang zum Aubon Café. Dort gibt es einen exzellenten Espresso, aber 10 davon, und du musst den Rest des Monats trockenes Brot essen.« »Eine Weile hat sich das Gespräch im Kreis gedreht«, begann Mancini zu erzählen. Die beiden Männer saßen jetzt in Barudis Büro. Ein kleiner Digitalrekorder zeichnete Mancinis Bericht auf. Barudi saß ihm gegenüber. »Ich weiß nicht warum, aber zunächst hatte ich den Eindruck, der Botschafter wollte nicht reden. Ich kann es mir zwar nicht erklären, aber ich denke, er hatte Angst, dass der Fall die vatikanische Botschaft und ihre Arbeit in Mitleidenschaft zieht. Vielleicht glaubt er, die Sache ist umso schneller vorüber, je weniger er sagt. Ich habe ihm höflich erklärt, dass seine Zurückhaltung die Sache nur verlängern würde. Dann ging ich zum Angriff über und fragte, ob er wisse, dass der ermordete Kardinal Angelo Cornaro ein Kritiker des Papstes gewesen sei und dass diese tödliche Mission auch einen Schatten auf seine Heiligkeit werfe. Der Botschafter versuchte, meine Behauptung zu relativieren. Kardinal Cornaro sei kein Kritiker des Papstes. Cornaro habe dem Papst in vielen Debatten beigestanden. Er habe lediglich einige Mitarbeiter des Papstes scharf kritisiert, weil sie dem Papst schadeten, indem sie ihn über den Islam falsch informierten. »Ob er sich denn mit Kardinal Cornaro bei dessen Aufenthalt hier gut verstanden habe?«, fragte ich weiter. Der Botschafter kannte, meinen Recherchen zufolge, den Kardinal seit vielen Jahren und damit bestimmt auch einen Teil seiner privaten Gedanken. »Er fühle sich wie ein Schüler dieses großartigen Mannes«, antwortete der Botschafter. »Er habe ihn geradezu lieb gewonnen und sei stolz, dass der Kardinal sich von ihm mit den Worten »Gottes Segen für dich, meinen Freund« verabschiedet habe.« Mancini räusperte sich, bevor er fortfuhr. »Ich flehte ihn an. Dann legen Sie endlich Ihre Zurückhaltung ab und helfen Sie mir als Freund dieses edlen Mannes, seinen gemeinen Mörder zu fassen.« Ich betonte, dass Kardinal Cornaro wie er und ich Italiener war, und ich wies ihn darauf hin, dass der Vatikan des Öfteren Verbrechen und Skandale nicht aufgedeckt, sondern vertuscht habe. Ich erinnerte an den Direktor der Vatikanbank in den 80er Jahren, der wegen Geldwäsche und anderer Mafiageschäfte per Haftbefehl von der italienischen Polizei gesucht wurde, und an den dreifachen Mord in der Wohnung des Kommandanten der Schweizer Garde. Bis heute ist dieser furchtbare Mord nicht aufgeklärt. Der Botschafter schwieg eine Weile und schien mit sich zu kämpfen. »Also gut«, sagte er schließlich. »Er sei bereit, bei der Aufklärung mitzuhelfen. Er habe mit dir nicht offen reden können, weil er den syrischen Behörden nicht vertraue.« Das schien mir eine sehr laue Erklärung. Ich machte mehr Druck. Sein Beschluss, offen mit mir zu reden, sei eine gute Entscheidung, sonst werde sicher irgendein Journalist in Rom schreiben, die vatikanische Botschaft habe den Mord vertuscht. Erst jetzt begann er auszupacken. Ich kam trotz meiner Ausbildung als Stenograf kaum hinterher. Meine Erfahrung riet mir, sicherheitshalber alles mit dem Smartphone aufzunehmen. Ich wollte nicht riskieren, etwas falsch zu verstehen. Es soll ja später nicht heißen, seine Exzellenz habe das eine oder andere nicht gesagt. Eine wichtige Stelle muss ich mir tatsächlich noch einmal in aller Ruhe anhören. Vielleicht ist mir da doch etwas entgangen. Was für eine Stelle? Die Stelle, an der der Botschafter über die Enttäuschung des Kardinals sprach. Es war fast eine Stunde vergangen, bis er mir das geheime Ziel der Mission verraten hat. »Was? Wirklich?« fragte Baroudi. »Ja, aber lass mich erst weiter berichten, was der Botschafter erzählte. Ich komme später darauf zurück«, bat Mancini mit einem Blick auf seine Aufzeichnungen. Der Kardinal blieb also Gast der Botschaft und bewohnte, um so wenig Aufsehen wie möglich zu erregen, eine kleine Einliegerwohnung im ersten Stock. Er blieb dort bis zu seiner Abreise am 5. November. Dann reiste er in den Norden, in einen Ort namens Derkas oder Derkas, 40 Kilometer südwestlich von Aleppo. Die Bewohner sind zur Hälfte katholische Christen und zu einem Viertel Sunniten. Drusen und Schiiten teilen sich das letzte Viertel. Wie du weißt, ist die Leiche am 15. November in einem Olivenölfass nicht an die vatikanische, sondern an die italienische Botschaft geliefert worden. Aber es gibt noch einen weiteren interessanten Hinweis. Der Kardinal telefonierte täglich mit dem Botschafter. Der letzte Anruf erfolgte am 10. November. Danach rief er nicht mehr an und sein Handy reagierte nicht mehr. Auch von dem Jesuiten, der ihn begleitet hat, fehlt jede Spur. »Wie? Es gibt auch noch einen Jesuiten, der verschwunden ist? Warum wissen wir das nicht?« »Ich weiß nicht, warum, aber der Kardinal verließ die Botschaft in Begleitung eines Jesuiten. Dazu später mehr.« »Der Kardinal konnte kein Arabisch. Er sprach 5 Sprachen, aber kein Wort Arabisch. Also brauchte er einen zuverlässigen Dolmetscher.« Wenn ich den Botschafter richtig verstanden habe, hat er sich deswegen mit dem Jesuitenzentrum in Damaskus in Verbindung gesetzt. Man war bereit, einen erfahrenen Mann als Begleiter zu schicken. Da der Kardinal für die schwierige Mission 6 bis 8 Wochen angesetzt und absolute Diskretion verlangt hat, weiß im Jesuitenzentrum womöglich bis heute niemand vom Tod des Kardinals. Sonst hätte man in der Botschaft nachgefragt. Der Begleiter, der sicher zu viel gesehen hatte und zu viel wusste, hat wahrscheinlich auch sterben müssen. »Warte einen Augenblick«, bat Baroudi und rief per Telefon seinen Assistenten Ali. Mancini schaltete den Digitalrekorder aus und studierte seine Notizen. Bald erschien Ali in der Tür. »Wir sind einen kleinen Schritt weitergekommen«, erklärte Baroudi. »Ein Jesuit hat den Kardinal begleitet. Er ist verschwunden. Womöglich ebenfalls ermordet. Geh bitte ins Jesuitenzentrum und hole Informationen über ihn ein, aber sei nett und rücksichtsvoll gegenüber dem Generalsekretär. Niemand weiß, was dem Mann zugestoßen ist. Sie erwarten ihn erst kurz vor Weihnachten zurück. Sag ihm, die Untersuchung läuft unter strengster Geheimhaltung. Wir sind dabei, die Sache aufzuklären, und wir werden ihn zu gegebener Zeit informieren.« Ali nickte nachdenklich und ging leise davon. »Willst du einen Kaffee?« fragte Baroudi, weil ihm auch danach war. »Oh ja, mit viel Kardamom«, erwiderte Mancini. Baroudi tippte eine Nummer in sein Tischtelefon. »Eine große Kanne Mokka, bitte. Mit viel, viel Kardamom.« Er legte auf und grinste Mancini an. »Ich höre«, sagte er dann, und Mancini drückte wieder auf den Aufnahmeknopf des Rekorders. »Nun ein paar Sätze zu Kardinal Cornaro und danach über diese merkwürdige Freundschaft zwischen dem Kardinal und dem Botschafter. Diese Informationen offenbaren einiges über die starke Persönlichkeit des Kardinals und erklären auch, warum der Botschafter nicht gern über seinen Tod spricht. Der ermordete Kardinal stammte aus der mächtigen venezianischen Familie Cornaro. Er wurde Priester und beschäftigte sich lange mit dem Mittelalter. Schließlich erhielt er die Bischofsweihe und wurde Bischof von Verona. Mario Saleri, geboren 1954, 10 Jahre jünger, empfing am 5. Juli 1980 durch Cornaro das Sakrament der Priesterweihe. Beide verstanden sich auf Anhieb und der junge Priester war von der Geradlinigkeit des Bischofs fasziniert. Bald wurde er, vom Bischof empfohlen, nach Rom geschickt. Dort trafen sich die beiden Jahre später wieder in der Kirche Santa Maria della Vittoria im Norden der Altstadt. Mario Saleri war dort Priester und Cornaro, inzwischen einflussreicher Kardinal, kam jeden Sonntag zum Gottesdienst. Ein Vorfahre des ermordeten Kardinals hat im linken Querschiff der Barockkirche eine Kapelle erbaut, die bis heute den Namen Cornaro trägt. Der berühmte Bildhauer Bernini schuf für diese Kapelle seine schönste Skulptur, die Verzückung der heiligen Teresa. An den Seitenwänden sieht man Mitglieder der Familie Cornaro, die wie in Theaterlogen die Szene der heiligen Teresa betrachten. Mancini machte eine Pause, als ein junger Beamter den Mokkasamt Tassen sowie 2 Gläser Wasser brachte. Baroudi schenkte ein. Mancini nahm einen kräftigen Schluck. Also, der Kardinal pflegte jeden Sonntag, wenn er in Rom weilte, eine Stunde lang kniend vor der Skulptur zu beten. Danach trank er seinen Kaffee und unterhielt sich eine Weile mit Saleri. Er erkannte die Begabung des jungen Priesters und empfahl ihm, Jura zu studieren, insbesondere Völkerrecht. Das tat Mario Saleri mit großem Enthusiasmus. Er studierte Jura und Geschichte und schloss sein Studium mit einer beeindruckenden Doktorarbeit ab. Er schrieb über China als zukünftige Supermacht, mit der auch der Vatikan rechnen sollte. Die alten Kardinäle lachten ihn aus und ließen sich sogar dazu hinreißen, ihn als Maoisten zu beschimpfen. Aber Johannes Paul II., der geniale Diplomat, erkannte die Klugheit des jungen Mario Saleri und ernannte ihn 1994 zum ständigen Beobachter des Heiligen Stuhls im Büro der UNO in Wien. Dort war er auch mit Fragen der industriellen Entwicklung und der Atomenergie beschäftigt. Danach berief Papst Benedikt XVI. Ihn, nach langen Jahren in mehreren afrikanischen Ländern, zum Botschafter in Damaskus. »Apostolischer Nuntius«, korrigierte Baroudi ihn amüsiert. »Ach, lass mich mit diesen aufgeblasenen Formalitäten in Ruhe. Er ist für mich ein Botschafter des kleinsten Staates der Welt mit nicht einmal 1000 Einwohnern. Das sind weniger als in ein Hochhaus in New York passen. Aber hör zu.« Ich wollte weiter von der besonderen Freundschaft zwischen Mario Saleri und Angelo Cornaro berichten. Das wird dir erklären, warum Mario Saleri nicht gern über den Kardinal redet. Mit mir zu Beginn auch nicht. Er fühlt sich nämlich mitschuldig an dessen Tod. »Wie denn das?« staunte Baroudi. »Das hat er mir fast weinend erklärt.« Saleri war seit seiner Priesterweihe ein Bewunderer und Schüler des klugen Cornaro und folgte dessen Ratschlägen. Cornaro seinerseits mochte Saleri, und so entstand eine Freundschaft bzw. eine Brieffreundschaft. Die beiden sahen sich kaum, schrieben einander aber lange Briefe, fast wöchentlich. Mir zeigte der Botschafter einen von insgesamt 12 Ordnern voller Briefe. Sie besprachen darin alles. Politik, Theologie, Kunst, Literatur, Gott, seine Propheten und den Teufel. Das Wichtigste an diesen Briefen war ihre Offenheit. Und dann kam Anfang Januar dieses Jahres jener Brief, in dem Cornaro seinem Freund Saleri vertraulich berichtete, Papst Benedikt befinde sich in der Klemme, weil seine konservativen Freunde, angeführt von einem deutschen Kardinal syrischer Herkunft, Theophil Buri, für mehrere Wundertäter aus Syrien eine Anerkennung vom Vatikan bekommen wollten, quasi ein Gütesiegel. Der Papst aber war auf der Hut vor Kardinal Budi, denn dieser hatte ihn mit einer Rede gegen Mohammed, die der Papst 2006 in Regensburg gehalten hatte, in Schwierigkeiten gebracht. Diese Rede hatte Kardinal Budi geschrieben. Darin hatte er seinen Hass gegen den Islam und dessen Propheten Mohammed zum Ausdruck gebracht. Papst Benedikt kennt sich sehr gut mit Jesus aus, aber von Mohammed versteht er nicht mehr als jeder europäische Abiturient. Er verließ sich auf Kardinal Budi und hatte das Nachsehen. Nun sieht der Kreis um diesen Kardinal Budi in den Wundern in Syrien eine Möglichkeit, den katholischen Glauben im ganzen Orient zu festigen. Papst Benedikt konnte aus Angst vor der mächtigen Budi-Gruppe nicht ablehnen, wollte aber auch nicht zustimmen, ohne die Angelegenheit gründlich überprüft zu haben. Dazu kommt, dass der Vatikan seit Jahrtausenden nichts für Heilige aus Asien, Afrika oder Lateinamerika übrig hat. Heilige sind ein Monopol der Europäer. »Das alles hat der Botschafter gesagt?« hakte Bardudi ungläubig nach. »Nein, der letzte Punkt ist meine Meinung. Das ist mir schon als Abiturient aufgefallen«, antwortete Mancini und lachte. Nun aber zurück zu Papst Benedikt. Mit Bedacht hat er Cornaro für diese heikle Aufgabe ausgewählt. Er sollte unter einem Vorwand nach Syrien fahren und die Wahrhaftigkeit dieser Wunder vor Ort überprüfen. Cornaro aber wollte nicht. Seiner Meinung nach war die Mission zum Scheitern verurteilt. Egal, welches Urteil er über die Wundertäter fällen würde, es würde Streit geben. Aber warum wählte Papst Benedikt ausgerechnet Kardinal Cornaro? Sein starker Charakter, seine Sorgfalt, sein tiefer Glaube, sein Mut und sein Fleiß waren auch von seinen Gegnern anerkannt. Der Papst wusste, dass Cornaro Wundertäter verachtete und sinngemäß gesagt hatte, Jesus in seiner Erhabenheit brauche diese Scharlatane und ihre idiotischen Anhänger nicht. Und genau hier kam Saleri ins Spiel. Er schrieb seinem Freund, der Besuch in Syrien sei ein Geschenk des Himmels, so könne Cornaro ein paar Tage in Damaskus verweilen und ihm die Ehre geben. Gleichzeitig könne er diesen Scharlatanen, die in Syrien wie Pilze aus dem Boden schossen, den gar ausmachen. Auf den Einwand des Kardinals, seine Recherchen hätten ergeben, dass der wichtigste Wundertäter ein Muslim sei, ein Bergheiliger, der in Darkas lebe. Dieser Bergheilige ist wirklich ganz anders, warf Bardudi ein. Ich habe im Fernsehen eine Sendung über ihn und seine heilenden Hände gesehen. Jedenfalls die Gegend, in der dieser Heilige lebt, sei vollkommen sicher, beschwichtigte der Botschafter und sandte dem Kardinal Fotos von seinem Ausflug zu der kleinen historischen Kirche in Darkas, wo der muslimische Wunderheiler in einer Felsenhöhle hinter dem Altar lebt. Er selbst, Saleri, sei dermaßen fasziniert gewesen, dass er sich bemüht habe, die Höhle so schnell wie möglich wieder zu verlassen, um nicht selbst zum Anhänger des Heiligen zu werden. Auch wenn das Ganze ein Spektakel eines Scharlatans wäre, würde es sich doch lohnen, einmal im Leben dort gewesen zu sein. All das schrieb er seinem Freund Cornaro, und genau diese Beschwichtigung lastet nun wie eine Schuld auf ihm. Kardinal Cornaro wiederum schrieb an Saleri zurück, dass er sich seiner Feigheit schäme und dem Botschafter für die aufrichtige Einladung danke. Vor einer Stunde habe er dem Papst seine Zustimmung überbringen lassen und würde in den 3 Monaten bis zu seiner Abreise die Unterlagen der 4 Fälle studieren. An erster Stelle stand seiner Meinung nach der Wunderheiler von Darkas, über den er viel gehört und gelesen hatte. Der Mann sei ihm auch deshalb sympathisch, weil er auf all den Humbug mit Öl und Stigmata verzichte, massenweise Kranke heile und sich als Muslim Jesus zum Vorbild nehme. Das sei spannend genug. Der im Vatikan bekannteste Fall sei aber der einer Frau in Damaskus, Stigmata an Handflächen und Stirn, Absonderung von Olivenöl und Gespräche mit der heiligen Maria. Kardinal Budi sei von dieser Frau vollkommen überzeugt und lege seine Hand für sie ins Feuer. Cornaro habe die Unterlagen gelesen und hoffe, die Hand des konservativen Kardinals Budi werde nicht verbrennen. Die Frau sei seiner Meinung nach eine dubiose Person, die von noch dubioseren Kreisen gestützt werde. Wer hat das gesagt? Der Botschafter oder schon wieder du? Fragte Baroudi und lächelte. Weder noch. Das war Kardinal Cornado. Das hat er so gesagt? Vergewisserte sich Baroudi. Ja, wirklich. Und der Botschafter hat bitter und resigniert geklungen, als er das erzählte. Dann fuhr er fort, dass der Kardinal die Reise nach Syrien im Oktober genau geplant hatte. Offizieller Reisegrund: Er war beauftragt, die vatikanischen Botschaften in Syrien, Libanon, Jordanien und Ägypten enger zusammenzubringen und die neu renovierte Kirche in Derkas einzuweihen. Eine Kopie der letzten Briefe und E-Mails werde ich dem Protokoll beilegen. Der Botschafter bittet darum, die Dokumente vertraulich zu behandeln. Botschafter Saleri fühlt sich verantwortlich für den Tod des Kardinals. Natürlich ist das nicht rational, aber Gewissensbisse haben noch nie die Vernunft um Erlaubnis gebeten. Mancini hielt inne, als wäre ihm gerade noch etwas eingefallen. Die Denkpause kam Baroudi sehr lang vor, aber er ließ dem Kollegen Zeit. »Ich habe«, fuhr Mancini schließlich fort, »den Eindruck, der Kardinal ist nicht nur wegen einer Kirche oder eines Heiligen in den Norden des Landes gefahren, sondern auch, um die Machenschaften des einflussreichen Kardinals Budi zu durchleuchten. Die Familie Budi sei mächtig in der Kas, wo der Bergheilige residiert, hat der Botschafter so nebenbei bemerkt. Ich hakte nach, aber er konnte darüber nicht viel mehr sagen. Er wisse nichts Näheres über die Familie Budi. Ein italienischer Journalist hatte angeblich über die Beziehung der italienischen Mafia mit syrischen Drogenbaronen aus der Familie des Kardinals Budi berichten wollen, aber er wurde entlassen und beging wenig später Selbstmord. Saleri meinte, die 10 Tage, die der Kardinal in der Botschaft verbracht hat, gehörten für ihn zu den schönsten seines Lebens. Er ließ seinen Freund wie einen Prinzen verwöhnen. Kardinal Cornaro war von dem pompösen Empfang durch die Botschaft zwar nicht begeistert, aber er war viel zu höflich, die Bemühungen seines Gastgebers in Frage zu stellen. In seiner Begrüßungsrede erläuterte Saleri vor den Anwesenden die angeblichen Pläne des Kardinals, um die Arbeit des Vatikans effektiver zu machen. Natürlich wolle er sich auch ein Bild der Lage der Christen in dieser unruhigen Zeit machen. »Stopp«, rief Baroudi dazwischen, »das geht mir zu schnell.« »Warum wollte der Vatikan denn die eigentliche Mission des Kardinals unbedingt geheim halten?« Soweit ich verstanden habe, gab es 2 Gründe. Einmal, weil der Vatikan keine schlafenden Hunde wecken wollte. Stell dir vor, was passiert, wenn bekannt wird, dass der Vatikan einen hohen Vertreter schickt, um solche, sagen wir, unnatürlichen Erscheinungen zu überprüfen. Da kannst du sicher sein, dass Olivenöl, Wein und Blut nur so aus den Poren von Tausenden spritzen, damit sie einmal in den Genuss kommen, vom Vatikan überprüft zu werden. Der 2. Grund war die Sicherheit des Kardinals, die unter allen Umständen gewahrt bleiben sollte. Der Bergheilige ist ein Muslim, der Jesus verehrt. Wie würden die Muslime das auffassen? Stellt es nicht eine Einmischung des Vatikans dar, ausgerechnet einen Mann aufzuwerten, der Jesus verehrt und den Propheten Mohammed mit keinem Wort erwähnt? Deshalb wird der Besuch bei einem abtrünnigen Heiler oder Heiligen geheim gehalten. Deshalb auch war der Kardinal beim Verlassen der Botschaft verkleidet und gab sich als Philosoph und reicher, gläubiger Tourist aus. Wie? Reiste er nicht als Kardinal von Damaskus? Nein, seine Soutane und sein Hut, der sogenannte Pileolus, liegen bis heute in der Botschaft. Ich bat den Botschafter, sie sicher aufzubewahren, falls wir sie irgendwann brauchen. Aber zurück zu deiner Frage. Die Geheimhaltung war eine Farce. Einer der 4 Kardinäle, die diese Mission gemeinsam mit dem Papst beschlossen hatten, hat sie und Kardinal Cornado verraten. Die katholische Kirche in Damaskus wusste Bescheid. Und das ist die Stelle, die ich noch einmal hören möchte. Soweit ich verstanden habe, wussten mindestens 2 Personen des katholischen Klerus in Damaskus von der Mission, noch bevor Kardinal Cornaro am 25. Oktober syrischen Boden betrat. Mit diesen Worten begann Mancini, die Wiedergabefunktion in seinem Handy zu suchen. Barudi nutzte die Gelegenheit, um zur Toilette zu gehen. Draußen auf dem Korridor war es inzwischen still. Nur Nabil saß noch am Schreibtisch. Er hob den Blick. »Mach dir keine Sorgen, ich spiele nur«, sagte er rasch, weil Barudi ihn oft gemahnt hatte, nicht zu eifrig zu sein und dem Überführungswahn zu verfallen, einer Krankheit, die vor allem junge Kommissare heimsuchte. Barudi lachte. Als er von der Toilette zurückkehrte, stand Mancini vor dem Fenster und machte gymnastische Übungen. »Ich habe mich nicht geirrt. Genau so hat es der Kardinal gesagt. Aber jetzt habe ich Hunger. Gibt es hier in der Nähe ein Lokal, in dem man Falafel, Tabule und Hummus bekommt? Eines? Es sind deren 100.« Draußen auf dem Korridor lud Barudi seinen Assistenten Nabil ein, mitzukommen. Dieser schnappte seine Jacke und lief hinter den beiden Männern her. »Das Lokal wirkt ärmlich, und der Wirt sieht aus wie ein Pirat«, warnte Barudi seinen Gast. »Aber seine Sachen schmecken am besten im ganzen Midan-Viertel.« Der Wirt war ein Koloss, 2x1 Meter mit Narbe, wie sich die Kollegen ausdrückten. Eine grässliche Narbe begann in der Mitte seiner Stirn und reichte schräg über das linke Auge und die Wange bis zum Ohrläppchen. Aber Barudi mochte den Mann, und dieser war stolz darauf, dass der berühmte Kommissar bei ihm aß. »Erzähl mir bitte, bis unser Essen kommt, was das für eine Information war, die du überprüfen wolltest«, sagte Barudi leise. Nabil fühlte sich sehr geehrt, zusammen mit einem ausländischen Kollegen beim Essen zu sitzen. »Also, ich fragte den Botschafter, ob das Geheimnis der Mission geheim geblieben sei. Darauf antwortete er, dass mindestens 3 Personen in Damaskus von der Mission wussten. Zunächst ein Bischof und ein Pfarrer. Die Namen habe ich im Büro notiert. Sie sprachen mehrmals beim Kardinal vor. Und beim 3. Besuch hat er die Geduld verloren, weil sie sich in seine Mission einmischen und sein Interesse auf ihre Lokalheilige, die Wunderfrau, lenken wollten. Er nannte die beiden Männer die Paten der Heilerin Dumia. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Perfekt, sagte Nabil. Barudi warf ihm einen mahnenden Blick zu, was so viel bedeutete wie »Schweig«. »Dann hat mich der Patriarch also belogen«, sagte er voller Bitterkeit. »Warum?«, fragte Mancini. Nabil schluckte eben diese Frage hinunter, die gerade auf seiner Zunge tanzte. »Weil er mir erzählt hat, dass er den Kardinal nur einmal gesehen habe.« »Nein, nein, er hat nicht gelogen«, widersprach Mancini, der bemerkte, dass Barudis Gedanken abschweiften und er nicht genau zuhörte. Er war in der Tat nur beim besagten offiziellen Empfang. Aber ein Bischof und ein Pfarrer kamen später noch 2-mal und waren lästig. »Nabil war auch bei Bischof Tabir«, wandte Barudi ein. »Aber er hat nichts von einem Streit erzählt, oder?« fragte Barudi nun seinen Assistenten. Dieser nickte. »Nein, im Gegenteil, der Bischof sprach mit großer Zuneigung von dem ehrenhaften Kardinal, den er bewunderte. Man könne zwar anderer Meinung sein als er, aber das trübe nicht den Respekt vor seiner großen Persönlichkeit. Das steht alles in meinem Bericht.« Nabil nickte noch einmal bekräftigend. »Aber wenn dieser Umstand so wichtig ist, gehe ich gern noch einmal zu ihm und hake nach.« »Nein, nein«, sagte Barudi leicht verstimmt. »Wir wollen erst einmal das ganze Umfeld in Augenschein nehmen. Wir ermitteln erst in alle Richtungen, bevor wir weitere Schritte unternehmen. Es ist ein Minenfeld. Aber was ist mit der 3. Person? Du sprachst von 3 Besuchern. Wer war der 3.?« »Das war die große Überraschung für mich«, sagte Mancini. »Der Kardinal hat auch Besuch von einem Scheich bekommen. Den Namen habe ich mir gemerkt. Er hieß Ahmad Facha.« »Das überrascht mich nicht«, erwiderte Barudi. »Er ist der bekannteste Prediger der Umayyaden-Moschee und ein Scharia-Professor. Er war jahrzehntelang Berater des Präsidenten, weil er ihn in einer Rede die Gnade Gottes für unser Land genannt hat. Und das aus dem Mund eines sunnitischen Gelehrten für einen Alawiten, der gerade in der Stadt Hama 30.000 Sunniten umgebracht hatte. Es war ein Geschenk des Himmels für den Diktator. Wie dem auch sei, Ich finde aber, es ist nichts dabei, wenn der bekannteste Kopf der Muslime in der Stadt den großen Gast willkommen heißt. Ja, die Liste der Gäste ist lang. Und da stehen alle möglichen Würdenträger drauf. Das ist für uns nicht von Interesse. Aber ich erfuhr, dass auch der Scharia-Professor noch ein zweites Mal gekommen ist und sich mit dem Kardinal gestritten hat. Und das überrascht mich sehr. Der vatikanische Botschafter schwor, dass er nicht wisse, worum es bei dem Streit ging. Er bedauerte sehr, dass er die beiden allein gelassen hatte, weil er an dem Tag andere wichtige Termine wahrnehmen musste. Es war am 6. oder 7. Tag nach der Ankunft des Kardinals. Die Sekretärin, die ihnen Kaffee brachte, hat ihm später erzählt, die beiden hätten sich angeschrien, und zwar auf Französisch, so dass sie kein Wort verstand. Und sie hätten lange gestritten. Als der Scheich die Botschaft verließ, sei er außer sich vor Wut gewesen, aber der Kardinal wollte mit niemandem über den Vorfall sprechen. Er deutete nur an, der Scheich fürchte sich vor seiner Mission. Das Verrückte ist doch, dass auch der Scheich von der Mission wusste. Aber sag mir eins, wie erfährt ein Scheich in Damaskus von der geheimen Mission eines Kardinals, von der die Mehrheit der Kardinäle im Vatikan nichts wusste? Baroudi dachte nach, dann sagte er, »Bitte vergiss später im Büro nicht, das Ganze noch einmal für den Rekorder zu wiederholen, damit dein Rapport auch komplett ist. Außerdem wäre es wichtig zu wissen, wann genau das zweite Treffen zwischen dem Scheich und dem Kardinal stattfand. Und drittens, um zu erfahren, wie er an die Information über die geheime Mission des Kardinals kam, müssen wir herausfinden, mit wem er sonst noch Kontakte pflegte.« Für all diese Fragen ist Nabil der beste Mann. Baroudi wandte sich an seinen Assistenten. Du holst mir alle Informationen über den Scheich ein, auch mit der Hilfe deines Cousins. Gern, sagte Nabil und strahlte vor Glück über den wichtigen Auftrag. Bald aßen sie zusammen und Mancini genoss seine Lieblingsgerichte, Hummus und Falafel. Baroudi amüsierte sich über seinen italienischen Kollegen, der bei jedem Bissen vor Genuss stöhnte wie bei einem Orgasmus. Als sie den Tee serviert bekamen, klingelte das Handy in Baroudis Tasche. Er stellte sein Teeglas auf den Tisch und schaute aufs Display. »Ja?« meldete er sich dann. »Ali, bist du schon zurück? Alles in Ordnung?« »Ja, hier im Imbiss, Sindbad. Hast du Hunger? Dann komm rüber.« Baroudi steckte das Handy wieder in die Tasche. »Ali hat ganze Arbeit geleistet«, sagte er zu Mancini, der ihn fragend anschaute. Nabil stierte auf seinen Teller und pickte mit der Gabel den letzten Rest auf. »Vielleicht«, setzte Mancini das Gespräch fort, »sollte ich selbst die lästigen Besucher des Kardinals aufsuchen, wie geplant als Journalist, und zwar alle, den Bischof, den Pfarrer und auch den Scheich. Vielleicht bekommen wir so ein paar weitere Informationen über den Kardinal, die der Botschafter verblendet durch seine Verehrung nicht sehen konnte. Vielleicht war der Kardinal in seinem Umgang schroff, direkt oder manchmal abweisend gewesen, was viele für arrogant hielten. Aber er war nicht arrogant. Kardinal Cornaro hasste Smalltalk und Zeitverschwendung. Er schien es im Leben immer eilig zu haben, wie ich in Rom gehört habe. Das ließ ihn ungeduldig, ja, hochnäsig erscheinen. Und vielleicht hat er als nüchterner Islamexperte den Propheten Mohammed zwar respektiert, aber nicht vergöttert, was für Islamisten bereits eine Todsünde ist und ohne weiteres einen Mord zur Folge haben kann. Sie sollen ihm ja schon in der Nähe des Flughafens aufgelauert haben, wie du mir erzählt hast. Meinetwegen kannst du als Journalist jeden aufsuchen, aber den Scheich Facha überlässt du bitte mir. Sobald ich die notwendigen Informationen habe, gehe ich zu ihm. Ich weiß, wie ich ihn erpressen kann, sagte Baroudi, der den opportunistischen Scharia-Professor nicht ausstehen konnte. Noch einmal zurück zu deiner These. Auch ich hätte Islamisten für die Täter gehalten, wenn der Kardinal, sagen wir, erschossen oder erdolcht oder sein Wagen in die Luft gesprengt worden wäre. Hier aber wurde eiskalt agiert, mit der Professionalität einer modernen Killergruppe, die sogar über einen Chirurgen verfügt, wandte Baroudi ein. Unterschätze die Islamisten nicht, mahnte Mancini. Nein, ich unterschätze sie überhaupt nicht. Ich habe ein Buch über die Arbeitsmethoden der Kaida gelesen. Du denkst, du liest einen Science-Fiction-Roman. Sie sind in ihren Höhlen in Afghanistan auf dem neuesten Stand der Computertechnik gewesen, mit der sie sogar die Amerikaner täuschen und überlisten konnten. Aber hier in Syrien hatten sie nie eine starke Basis. Ali kam eiligen Schrittes durch die Tür, als würde er verfolgt, bestellte, als er den Tresen passierte, beim Wirt ein Falafel-Sandwich und ein Glas Tee und schnappte sich, sobald er ihren Tisch erreicht hatte, einen Stuhl. »Der Begleiter von Kardinal Conado war Pater José Camilleros«, begann er sofort zu erzählen und warf immer wieder einen Blick in sein kleines Notizheft. »Ein syrisch-spanischer Jesuit«, er ist zweisprachig aufgewachsen und spricht neben Arabisch und Spanisch drei Sprachen fließend, Französisch, Englisch und Persisch. Er hatte in einigen Eliteschulen in Damaskus Arabisch und Französisch unterrichtet. Dann hat er sich ein Jahr vom Schuldienst beurlauben lassen, weil er ein Buch über die semitischen Sprachen schreiben wollte. Zuvor aber wollte er einen Monat im Kloster Musa al-Habashi meditieren, um seine Seele zu reinigen. Dort hatte er einen sehr guten Freund. Pater Jack heißt er. Ich stutzte und fragte, was mit der Seele des Paters passiert sei, dass er sie reinigen musste. Und der Generalsekretär erzählte mir, Pater José sei müde, ausgelaugt und verzweifelt gewesen, nur Söhne und Töchter der Reichen zu unterrichten. Darüber sei er in einen seelischen Konflikt geraten. Er wollte beinahe den Orden verlassen. Deshalb war die Reinigung seiner Seele wichtig. Da bekam Pater José die Aufgabe, sich als Begleiter in den Dienst des Kardinals zu stellen. Pater José gehorchte nicht nur, er war begeistert. »Wie hat der Generalsekretär auf die Nachricht von seinem Verschwinden reagiert?«, fragte Barudi. »Total schockiert. Der Stellvertreter des Direktors im Jesuitenzentrum weinte wie ein Kind. Auch dem Generalsekretär stockte die Sprache.« Er sagte mir sogar wörtlich, »Sie können sich unseren Verlust gar nicht vorstellen. Unser Bruder José war die Seele dieses Hauses.« Ich habe den Eindruck, sie liebten ihn alle und standen unter Schock. Deshalb habe ich ihnen meine Karte gegeben. Sie sollen mich anrufen, falls ihnen noch etwas einfällt, das für unsere Ermittlungen von Bedeutung ist. Schwere Stille herrschte am Tisch. Als der Wirt das Sandwich und den Tee brachte, schaute er in die Runde. »Ist euch mein Essen nicht bekommen?« scherzte er. Mancini lächelte. »Doch, doch. Es schmeckt exzellent, aber wir haben eine traurige Nachricht bekommen.« »Oh«, sagte der Wirt, »wird es hier bald eine Schießerei geben?« »Junge, Junge, du sollst nicht so viele amerikanische Krimis sehen«, erwiderte Barudi giftig. Der Wirt entfernte sich leise. »Das reicht für heute.« Nach einer Weile brach Barudi als erster das Schweigen. Ali kaute still vor sich hin. »Wir gehen zu mir. Ich habe zwei Flaschen Wein und Pistazien und das Wichtigste. Ich habe meine Wohnung geputzt und aufgeräumt.« »Sie sieht grässlicher aus als vorher«, sagte er und ging zum Tresen, um die Rechnung zu bezahlen. Ali nahm den letzten Schluck Tee und stand auf. In dem Augenblick klingelte sein Handy. Er machte den anderen ein Zeichen, auf ihn zu warten, und konzentrierte sich auf das Gespräch. »In welcher Gefahr war er?«, fragte er mit besorgtem Gesicht. »Und das hat er so gesagt? Auch über den Kardinal? Und was haben Sie ihm empfohlen?« »Ja, ja, ich verstehe.« »Nein, sie trifft keine Schuld. Nein, wirklich nicht. Das war richtig. Ja. Was Sie ihm empfohlen haben, war richtig. Man kann nicht ewig weglaufen. Man muss sich stellen.« »Nichts zu danken. Ich habe mich bei Ihnen für diese wichtige Information zu bedanken.« »Doch, doch, sie ist wichtig.« Barudi war noch einmal zurückgekehrt und wartete geduldig. »Was ist passiert?«, fragte er. Mancini und Nabil gesellten sich zu ihnen. »Der Stellvertreter des Direktors hat sich beruhigt und mir nun erzählt, dass Pater José ihn 3 oder 4 Tage nach seiner Ankunft im Norden angerufen habe. Er habe eine Art Beichte abgelegt. Er fühle sich schwach und seine Seele sei in Gefahr. Der Stellvertreter in Damaskus dachte, sein Freund meine, sein Leben sei in Gefahr. Nein, sagte Pater José, nicht sein Leben, sondern seine Seele sei durch die Begegnung mit diesem Bergheiligen in Gefahr. Der Mann vollbringe die erstaunlichsten Wunder. Nach einer einzigen Berührung durch den Heiligen spreche der Kardinal Arabisch und fühle sich dort sehr wohl. Pater José habe gefragt, ob er nicht ins Kloster zurückkehren könne. Der Kardinal habe ihn von jedweder Verpflichtung befreit. Da bat ihn sein Freund, der Stellvertreter, beim Kardinal zu bleiben und durchzuhalten. Er solle den Kardinal in dieser fremden Gegend keine Sekunde allein lassen. Nun fühle er sich schuldig am Tod seines Freundes José. Ich habe ihn beruhigt. Ich habe deine Worte gehört, du hast richtig gehandelt. Diese Information wirft allerdings ein ganz besonderes Licht auf die Sache, sagte Baruli. Ali verstand nicht, von welchem Licht sein Chef sprach. Aber für heute ist Schluss. Unser Arbeitstag ist beendet. Die anderen drei lachten, und gemeinsam verließen sie das Restaurant. Draußen fegte ein eiskalter Wind über die Straße, und Baroudi band sein Halstuch fester. Bewegte Tage. Kommissar Baroudis Tagebuch. Mancini ist ein Segen. Was er an einem einzigen Tag vom vatikanischen Botschafter erfahren hat, hätten wir in einem halben Jahr nicht herausgekriegt. Einen 10-seitigen Bericht hat er über das Gespräch mit dem Botschafter geschrieben. Er ist wahnsinnig diszipliniert. Ich bin bei meinem Besuch gescheitert. Schade um die erstklassigen Süßigkeiten, die ich dem Botschafter geschenkt habe. Mancini hat den Botschafter geknackt und ist an alle wichtigen Informationen gekommen. Sein Bericht hat mir ein wenig Orientierung geschenkt. Der Kardinal war auf einer geheimen Mission, deren Inhalt und Ziel keinem, mich eingeschlossen, ganz klar ist. Es war die Rede von einer Intensivierung der Zusammenarbeit der vatikanischen Botschaften, einer Überprüfung der Wunder, weniger dieser Humbug mit Öl, Stigmata und Wein, als vielmehr die Wunder des Bergheiligen, der Einweihung der Kirche und nicht zuletzt einer eingehenden Überprüfung der Machenschaften der mächtigen Buri-Sippe, die offenbar mit der italienischen Mafia zusammenarbeitet. Letzteres würde mich nicht wundern, da auch viele Angehörige des Herrscherclans mit der Mafia sowie mit Waffen- und Drogenhändlern zusammenarbeiten. Auch wenn uns das Ziel der Reise bis heute noch nicht wirklich klar ist, die Reise des Kardinals nach Syrien wurde durch eine undichte Stelle im Vatikan an mehrere Personen verraten. Merkwürdigerweise hat auch die Kaida davon gewusst. Sie hat ja versucht, den Kardinal in der Nähe des Flughafens zu entführen. Die Gruppe nennt sich Saladins Brigaden. Eine Abspaltung der Kaida, heißt es bei uns intern. Sie wollen alle Europäer aus den arabischen und islamischen Ländern vertreiben. Auf ihr Verbrecherkonto gehen 2 Morde an amerikanischen Diplomaten sowie die Entführung einer französischen Ethnologin, die durch Vermittlung Saudi-Arabiens gegen die Freilassung von 3 Mitgliedern dieser Gruppe, die in französischen Gefängnissen saßen, freikam. Shukri und ich waren damals gegen den Austausch, aber wir standen allein mit dieser Haltung. Wir fürchteten, der Hunger der Erpresser würde nie gestillt. Woher aber hat die Terrorgruppe von der Ankunft des Kardinals erfahren? Das ist mir rätselhaft. Gab es eine Informationsbrücke zwischen Scheich Farha, der von der Ankunft des Kardinals wusste, und der Kaida? Oder war es wieder ein Zusammenspiel von Geheimdiensten und Terrororganisationen? Wir müssen unsere Fühler in alle Richtungen ausstrecken. 4 Richtungen scheinen mir vielversprechend. Der Bergprediger, die Islamisten, vor allem deren Terrorgruppen, der Buri-Clan, mehrere enttäuschte Wunderheiler. Ob unser Geheimdienst seine Finger im Spiel hat? Ich denke viel darüber nach und mache mir Sorgen. Vielleicht ist das eine ganz üble Geschichte, eine vorbereitete Verschwörung, um in Europa irgendetwas zu erreichen. Es ist nicht das erste Mal, dass arabische Herrscher und ihre Geheimdienste ihre Gäste, die sie offiziell eingeladen oder denen sie Asyl gewährt haben, demütigen, erpressen, ausliefern oder sogar, wie unter Gaddafi, verschwinden lassen. Aber doch nicht einen Kardinal. Nein, das ist unmöglich. Ich muss mir diese Gedanken der politischen Verschwörung aus dem Kopf schlagen und zu meinen erprobten Methoden zurückkehren. Gestern hat mich ein Anruf unterbrochen. Ich konnte nicht mehr schreiben. Ali rief mich an. Er war betrunken und traurig. Ich versuchte, ihn zu trösten, aber ein Ertrinkender kann nur schwer einen anderen Schiffbrüchigen retten. Zurück zu Mancini. Er hat mir eine interessante Information gegeben, die mich fasziniert. Kardinal Cornaro hat eine kluge Haltung zu den Wundern eingenommen. Zu den Männern, die ihn in Damaskus besuchen kamen, hat er klipp und klar gesagt, dass er derlei wunderhafte Auftritte nicht ausstehen könne. Warum? Weil sie das Christentum auf das Jahrmarktsniveau von Scharlatanen und Taschentricksern, von Quacksalbern und Gauklern auf einem Jahrmarkt stellen. Kluge Christen hätten derlei Hokuspokus nicht nötig. Sie haben Jesus Christus, den Gottessohn. Nach einem langen Spaziergang. Die Erkenntnisse, die ein Kommissar über ein Verbrechen sammelt, sind wie Puzzleteile. Jedes für sich mag bedeutungslos scheinen, aber wenn man sie nebeneinander legt, wird das ganze Bild klar und der Fall ist gelöst. Wir sind am Anfang, aber ein paar Puzzleteile haben wir bereits. Und dazu haben wir alle beigetragen. Mancini, ich, Nabil, Ali und in gewisser Weise auch der Chef, der uns freie Hand lässt. Der Kommissar als Einzelgänger ist eine Erfindung billiger Krimis. Ich weiß nicht, wie ich ohne den ganzen Apparat, ohne die Helfer, die Techniker, die Kollegen von der Spurensicherung, die Rechtsmediziner und Assistenten auch nur einen Schritt in die richtige Richtung hätte machen können. Die Ermordung des Kardinals zeigt es noch einmal deutlich. Nicht das Geschick des Täters, sondern die Dummheit oder Naivität des Opfers ist der Grund, weshalb das Verbrechen so raffiniert erscheint. Der Kardinal hätte ohne schützende Begleiter in einer fremden Gegend keinen Schritt tun dürfen. Er war zu stolz und zu sehr davon überzeugt, dass sein Status als Kardinal, seine adlige Herkunft oder der Heilige Geist ihn schützen würde, nicht ahnend, dass die Leute, die ihm aufgelauert und ihn am Ende ermordet haben, vielleicht nicht einmal wussten, was ein Kardinal ist, sofern sie Islamisten waren. Wer war für diesen idiotischen Leichtsinn verantwortlich? 2 Tage später. Wir studieren zu viert jeden Schritt, der uns notwendig erscheint, aber wir kommen nicht weiter. Gestern konnte ich nicht weiterschreiben. Ich habe die Rotweinflasche geleert, danach war ich reif fürs Bett. Schukri lebt in einer sorgfältig getarnten Einsamkeit. Er erzählte mir heute ehrlich und stolz, was für raffinierte Methoden er als Verführer anwendet, um eine Frau ins Bett zu kriegen. Aber all diese Mühe zeigt doch, dass er nicht frei ist. Er ist ein Prachtkerl, aber irgendetwas hindert ihn, eine Frau zu lieben. Mich lähmt die Trauer. Er aber liefert immer nur dieselbe selbstironische Erklärung. »Mir fehlt das Gen zur Liebe«, sagt er. »Dafür habe ich doppelt so viele Gene für Sex.« Und er lacht auch noch dazu, der arme Mann. Ali hat mir heute leise, aber zugleich merkwürdig stolz und fast heiter erzählt, dass sein Nachbar verhaftet wurde. Der Schriftsteller Mahmoud Sharif wurde verhaftet. Warum? Weil er so klug wie keiner vor ihm einen Zensor bloßgestellt und das System der Zensur entlarvt hat. Dieser Zensor hatte fast 2 Drittel seines eingereichten Manuskripts gekürzt und viele satirische Formulierungen gestrichen. Nachdem er die Genehmigung zur Veröffentlichung bekommen hatte, brachte Sharif das Manuskript zur Druckerei. Über dem Titel stand sein Name und daneben Abdo Murtasek. Der einfältige Besitzer der kleinen Druckerei fragte, »Auch die schwarzen Balken?« »Ja«, sagte der Schriftsteller. Also wurden die geschwärzten Seiten, Zeilen und Wörter mitgedruckt. Im Verhör gab Sharif zu Protokoll, er habe aus reinem Gerechtigkeitssinn so gehandelt. Der Zensor habe den Roman so radikal verändert, dass die neue mit der ursprünglichen Geschichte nicht mehr viel zu tun habe. Deshalb musste der Zensor, gerechterweise, als Mitautor der neuen Fassung genannt werden. Der Richter lachte zwar und bewunderte den klugen Autor, aber wegen Beleidigung der Zensurbehörde brummte er ihm 6 Monate Gefängnis auf. Man stampfte alle Bücher ein, die man noch finden konnte, die Auflage aber war, bis der Zensor die Beleidigung bemerkte, schon fast ausverkauft. Ali zog ein Exemplar aus einer Tüte. »Tatsächlich. Das ist für dich als Erinnerung. Man kann es schnell lesen, da über 70% der Geschichte aus schwarzen Balken bestehen. Ich habe meines zu Hause«, sagte er. »Wenn dein Nachbar aus dem Knast kommt«, erwiderte ich, »möchte ich ihn 100% zensurfrei zum Essen bei Sindbad einladen.« »Ist das nicht verrückt? Ich habe mit Basma viele glückliche Augenblicke erlebt und nicht nur im Liebesspiel. Auch manche unserer Spaziergänge haben sich Schritt für Schritt in mein Gedächtnis eingebrannt. Wie blass sind dagegen Fotografien. Ich sehe Basma vor mir, wie sie an meiner Seite lacht und mit ihrer Hand, im Winter immer eiskalt, nach meiner Hand sucht, sie umschließt, an die Lippen führt und küsst. Sie schaut mich an, und in ihren Augen liegt alle Freude der Welt. Bei einer so schönen Erinnerung drücke ich in meiner Verzweiflung immer wieder auf die Wiederholungstaste, um die Szene noch einmal zu sehen.« Mancinis neue Identität. Baroudi trank schnell seinen Mokka. Die Nacht war kurz gewesen. Um 6 Uhr war er aus einem Albtraum aufgeschreckt. Um 7 saß er bereits im Büro, ordnete seine Unterlagen und genoss die Stille. Der Pförtner war wie immer gnädig und kochte ihm einen Kaffee mit Kardamom. Zu dieser Stunde war das Amt fast menschenleer. Nur Frau Malik, die Sekretärin des Chefs, kam früh, um sich dem Chaos im Amt gut gerüstet zu stellen, so pflegte sie zu sagen. Baroudi mochte die kluge Dame sehr und versicherte ihr oft, sie sei ein Grund dafür gewesen, dass er in diesem blöden Job ausgeharrt habe. Und sie erwiderte fast immer, sie sei stolz darauf, wenn sie auf diese Weise dazu beigetragen habe, ein paar Mörder mehr hinter Gitter zu bringen. Er rief sie kurz vor 8 an, wie immer mit einem Scherz auf den Lippen. Frau Malik war ungewöhnlich schweigsam und erklärte nur, der Chef habe anscheinend Kummer. Er sei schon lange da. Baroudi eilte zur Major Suleiman, um ihm Bericht über den letzten Stand der Ermittlungen zu erstatten. Der Aufzug war seit einer Ewigkeit außer Betrieb. Das Büro lag im 4. Stock. Im Treppenhaus traf er auf Kollegen aus der Computer- und Elektronikabteilung im 3. Stock, die hechelnd und fluchend die Stufen hinaufstiegen, und auf Issam, die rechte Hand seines Kollegen Shukri, von der Spurensicherung im 2. Stock. Als Baroudi ins Vorzimmer trat, strahlte Frau Malik ihn an. »Gesegneten guten Morgen«, sagte sie. »Deine Nacht war wohl recht kurz.« »Vor meiner Frau konnte ich meine Müdigkeit verheimlichen«, erwiderte Baroudi und lachte. »Aber dir bin ich ausgeliefert. Du hast einen Röntgenblick.« »Er hat großen Kummer«, flüsterte Frau Malik dann. »Wieso? Er hat mir doch gestern erst gesagt, der Präsident persönlich habe veranlasst, dass er nicht mehr abgehört werden darf.« »Das schon«, unterbrach Frau Malik ihn und winkte ab. Die Experten waren auch schon da und haben diese Aushorchviecher aus seinem Büro entfernt. Aber darum geht es nicht. Sein Bruder in Kairo hat wieder Mist gebaut, fügte sie hinzu und verdrehte die Augen. Oh Gott, stöhnte Baroudi und klopfte bei seinem Chef an. Als er dessen herein vernommen hatte, trat er ein. Major Suleiman unterschrieb gerade einen ganzen Stapel Akten, wie es schien, ohne sie zu lesen. »Kommissar Baroudi, gibt es was Neues?«, fragte er routiniert, ohne den Kopf zu heben. Das war seine übliche Begrüßung, wenn es ihm nicht gut ging. »Ja, wir können die Vorgeschichte der Reise und die Mission des Kardinals inzwischen ziemlich gut rekonstruieren.« »Fakten«, forderte Suleiman schlecht gelaunt. »Wenn du willst, komme ich später noch einmal.« »Vielleicht passt es im Moment nicht«, erwiderte Baroudi sanft. Er wollte rücksichtsvoll wirken, denn es war nicht zu übersehen, dass es dem Chef schlecht ging. »Lieber Zakaria, es wird nie den passenden Zeitpunkt geben. Lieber nehmen wir die Arbeit auf und du sagst mir, wo ihr mit den Ermittlungen steht.« Das wird mir helfen, zu vergessen, wie beschissen die Welt ist. Manches Unglück bricht völlig unvorhergesehen über einen herein und man kann nichts dagegen tun. Ja, das gibt es. Und du weißt, dass ich alle Katastrophen erwartet hatte, nur nicht den schnellen, grausamen Tod meiner Frau. Damals hat es mir sehr geholfen, mit jemandem zu sprechen. Und du hast mir immer freundlich zugehört. Erinnerst du dich nicht mehr daran? Doch, doch, sagte Atif Suleiman leise, fast schüchtern. Es war eine Katastrophe. Ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht. Nun, wie dem auch sei. Warum ist der Kardinal... Lass den Kardinal. Was ist passiert? Ich möchte dir zuhören. Vom Kardinal wirst du später noch genug erfahren, unterbrach Baludi ihn und verhielt sich in diesem Moment eher wie ein älterer Verwandter und nicht wie der untergebene Mitarbeiter. Major Suleiman zögerte einen Augenblick und warf dann seinen Kugelschreiber auf den Tisch. Kannst du dir vorstellen, ich lasse meinen Bruder aus dem Dorf hierher holen und auf meine Kosten studieren. Und dann sagt der Herr, er würde lieber Medizin in Kairo statt Jura in Damaskus studieren. Also habe ich ihn nach Kairo geschickt, um meiner Mutter einen Gefallen zu tun, erneut alle Kosten für das Studium dort getragen, ihm monatlich Geld überwiesen. 4 Jahre lang hat er mich belogen. Erst schrieb er mir Briefe und später E-Mails, in denen er Geschichten von seinem Studium erzählte. Mir und unserer Mutter schickte er Fotos von sich aus dem Krankenhaus, im weißen Kittel und mit Stethoskop. Angeblich durfte er seine hervorragenden Noten wegen bereits als Assistent arbeiten. Alles Lug und Trug. Man hat ihn beim Handel mit Drogen erwischt. Die Uni hat er seit 3 Jahren nicht mehr betreten. Und nun versucht er, unseren Botschafter in Kairo, Dr. Shafat, in die Sache hineinzuziehen, indem er der Polizei gegenüber behauptet, Shafat sei der Kopf der Drogenmafia. Der Botschafter hat sich direkt bei unserem Präsidenten beschwert. Er ist genau wie ich sein Cousin. 3-mal darfst du raten, wer das alles nun ausbaden darf. Er hat mich für heute 10 Uhr einbestellt. Willst du den Rat eines alten Mannes hören? Ja, gern, erwiderte Atif Suleiman gespannt. Auch wenn er dich schockieren sollte, vergewisserte sich Baludi. Der Major nickte. Du brauchst dich für gar nichts zu entschuldigen. Geh zum Präsidenten und sag ihm gerade heraus, du bist nicht verantwortlich für diesen 25-jährigen Trottel und er soll seine Strafe wie jeder Bürger in Ägypten absitzen. Du erbittest keine Gnade für ihn. Damit befreist du dich von jedweder Schuld, die dich nur immer tiefer in den Sumpf der Rechtfertigungen hineinzieht. Verstoße deinen Bruder, so direkt du kannst. Erzähl dem Präsidenten von der Täuschung, die er dir und deiner Mutter zugemutet hat. Sag ihm, in jeder Familie gibt es ein Klo. Der Präsident ist klug genug und wird dich verstehen. Meinst du? Fragte der Major unsicher. Ich bin sicher, der Präsident hat genug Erfahrung mit den Missetätern und Gaunern in seiner eigenen Familie, antwortete Baludi. In Suleimans Gesicht zeigte sich Erleichterung. Er kannte die Herrschersippe, der ja auch er angehörte. Er lächelte und bestellte bei Frau Malik 2 Tassen Kaffee und lauschte nun ganz entspannt dem Rapport seines erfahrenen Kommissars. Und er machte sich Notizen, damit er beim Gespräch mit dem Innenminister am Nachmittag keine wichtigen Details vergaß. Als Baludi eine Weile später aus dem Büro kam, lächelte ihn Frau Malik an. Großer Hypnotiseur. Die 2 Tassen Kaffee waren eindeutig. Er ist wie ein glückliches Kind. Was hast du mit ihm gemacht? Und bevor Baludi mit den Schultern zucken und seine Wirkung herunterspielen konnte, fügte Frau Malik hinzu. Mancini hat angerufen. Er muss noch ein wichtiges Telefonat mit Rom führen, das kann dauern, aber dann kommt er. Auch gut, dachte Baludi und stieg die Treppe wieder hinunter. Im ersten Stock angekommen, klopfte er bei seinen beiden Assistenten und öffnete die Tür, gerade als sie »Ja, bitte« riefen. »Nabil, Du besorgst mir alle Unterlagen über Wundertäter, die du damals beim Fall der Ermordung der jungen Nonne für mich gesammelt hast. Insbesondere möchte ich alles über Stigmata wissen und über Öl und Wein, die aus Statuen und Bildern fließen. Vergiss bitte nicht das Büchlein über die Wunderheilerin Dumia und deinen Rapport über die beiden Scharlatane, die eine Mischung aus Honig und rote Beete als Blut Jesu verkauft haben. Und mach von allem auch eine Kopie für Mancini. Dann wandte sich Barudi an seinen zweiten Assistenten. Ali, sei so nett und lass mir von Hussein, dem großen Fälscher unseres Amtes, einen perfekten Presseausweis auf den Namen Roberto Mastroianni anfertigen. Er hat vor Jahren einen solchen Ausweis für einen Kollegen aus Frankreich gemacht, als es um den Kopf einer Drogenmafia ging. Sag ihm, ich brauche wie beim letzten Mal eine International Press Card, diesmal in Italien ausgestellt. In der Regel steht EU drauf, erwiderte Nabil. Ali verdrehte die Augen. Er notierte alles. Badoudi wollte schon gehen, da fiel ihm noch etwas ein. Fotos habt ihr ja gestern gemacht, oder? Sie sind leider nichts geworden, weil Mancini nur Grimassen geschnitten hat. Ich brauche übrigens noch seine Heimatadresse. Die steht immer auf solchen Ausweisen. Gut, ich trete ihm in den Hintern, sobald er kommt, dann grinst er nie wieder. Und du erkundigst dich bei Hussein, was alles auf dem Presseausweis stehen muss. Aber lass dich von dem faulen Sack nicht hinhalten, ich brauche den Ausweis umgehend. Erst dann kann ich zum Botschafter gehen und ihn um Kooperation bitten. Du hast ihn in einer guten Stunde, versprach Ali stolz. Ein von Zynismus entstelltes Lächeln zog sich über Nabils Gesicht. Barudi bedankte sich bei beiden. Er wusste, dass er sich zu den glücklichsten Kommissaren aller Zeiten zählen konnte, aber er wusste auch, dass dieses Gefühl nicht lange andauern würde, und so beschloss er, den Augenblick zu genießen. Als er in sein Zimmer zurückkehrte, klingelte sein Telefon. »Hallo, wo warst du?«, fragte Shukri ohne Umschweife. »Beim Chef zum Rapport und bei meinen Mitarbeitern, um ihnen etwas Arbeit aufzuhalsen, sonst streiten sie aus purer Langeweile.« »Kann ich vorbeikommen?« »Jederzeit«, erwiderte Barudi. 5 Minuten später war Shukri bei ihm. Er erzählte, dass er Mancini für abends zum Essen eingeladen habe und ihn, Barudi, dazu bitten wolle. Barudi bedankte sich und freute sich schon auf die Gerichte, die Shukri dem italienischen Kollegen vorsetzen würde. Dann aber stockte Shukri und schien nach passenden Worten zu suchen. »Ich dachte«, sagte er, »ich könnte den tüchtigen Ali auch einladen.« Barudi begriff sofort, warum es Shukri schwerfiel, diese Einladung auszusprechen. »Und Nabil?« »Der wird meine Wohnung niemals betreten, solange ich lebe. Ich mag ihn nicht«, erwiderte Shukri leise, aber ungewöhnlich aggressiv. In diesem Augenblick ging die Tür auf. Barudi konnte auch später nicht sagen, ob er ein Klopfen gehört hatte oder nicht. »Mancini«, streckte lächelnd den Kopf herein. »Störe ich?«, sagte er, als er die angespannten Gesichter sah. »Nein, nein«, wiegelte Barudi ab. »Aber Ali braucht neue Fotos von dir für den Presseausweis. Du hättest Grimassen geschnitten. Er wartet auf dich. Er braucht, glaube ich, auch deine Adresse in Rom«, sagte er. Mancini zog ab mit dem sicheren Gefühl, in eine heikle Situation hineingeplatzt zu sein. Sowohl Shukri als auch Barudi mussten davon ausgehen, dass ihre Räume möglicherweise abgehört wurden. Deshalb ließen sie unausgesprochen, was hinter Shukris Abneigung stand. Barudi wusste, dass Shukri Nabil insgeheim verdächtigte, ein Spitzel des Geheimdienstes zu sein. Bei einem vertraulichen Gespräch am Rande einer Feier hatte Shukri einige kritische Bemerkungen über den korrupten Cousin des Präsidenten Rami Malfouf fallen lassen, den man Mr. 20% nannte, weil er bei jedem Import oder Export und bei jeder Firmengründung mitkassierte, so, dass er mit knapp 30 Jahren bereits Milliardär war. Anwesend war bei dem Gespräch außer Barudi nur Nabil. Wenig später wurde der Antrag des Polizeipräsidenten abgelehnt, Shukri für seine exzellente Arbeit öffentlich auszuzeichnen. Und als Major Suleiman einen Antrag zur Beförderung seines tüchtigen Leiters der Spurensicherung stellte, kam erneut eine Absage. Dabei war der Polizeipräsident der Meinung, diese Abteilung sei bei der Kriminalpolizei eher vernachlässigt. Die Spurensicherung arbeitete leise und blieb immer im Schatten der anderen, aber ohne sie war jede Aufklärung eines Mordes, jede Ermittlung fast unmöglich. Baloudi wusste, es war der Geheimdienst, der Shukris Auszeichnung und Beförderung stoppte, aber er war nicht sicher, dass der charmante Nabil dahinter steckte. Klar hatte er Verwandte beim Geheimdienst, aber das war für ihn, Baroudi, nie ein Grund, Nabil zu verdammen. Manchmal waren sie vielmehr sogar eine Hilfe. Nicht selten brachte Nabil durch seine Verwandten eine ins Stocken geratene Ermittlung wieder in Schwung. Shukri verdächtigte jeden Alawiten, ein Agent des Regimes zu sein. Das fand Baroudi ungerecht. Denn nicht nur Alawiten, auch viele Christen, Drusen und Sunniten arbeiteten mit der Regierung Hand in Hand. Baroudis Onkel hatte ein Jahr im Gefängnis gesessen, weil sein Schwiegersohn ihn beim Geheimdienst angezeigt hatte. Und dieser Kerl war ein religiöser Katholik, der ihn immer mit dem Spruch »Liebet eure Feinde« traktiert hatte. Als er bei einem der nächsten Familientreffen wieder seinen Spruch von sich gab, erwiderte Baroudi gehässig: »Aber wohl den Schwiegervater nicht.« Der Mann zog den Schwanz ein. Er wagte nicht, Baroudi anzuzeigen. Auch das lernen die Spitzel, wen sie anzeigen können und wen nicht. Sie entwickeln einen Riecher dafür. Baroudis Gleichgültigkeit gegenüber jeder Beförderung hatte ihm den Geruch einer Macht gegeben, die er nicht besaß. Baroudi wollte nicht zulassen, dass der eine Mitarbeiter bei Shukri eingeladen wurde, der andere nicht. Das vergiftet die Atmosphäre, die zwischen den beiden ohnehin immer angespannt ist. »Und wer badet das aus? Dreimal darfst du raten«, erwiderte Baroudi ungewöhnlich streng. Er mochte Shukri sehr, aber das ging zu weit. Am Ende einigten sie sich darauf, weder Ali noch Nabil einzuladen und einen ruhigen, friedlichen Abend zu dritt zu verbringen. Als Mancini zurückkam, war Shukri bereits weg. »Was war da vorhin los?«, fragte er. »Nichts. Ein kleines, privates Missverständnis. Und bei dir?« »Heute Morgen kam ich drauf. Wie du weißt, erhoffe ich mir noch mehr Aufschluss über den Kardinal, wenn ich mit diesen Besuchern spreche, die ihn belästigt haben. Du wolltest Scheich Farha übernehmen und ich übernehme die Katholiken. Letzten Endes hat sich der Kardinal geweigert, diese Wunderheilerin Dumia zu treffen, die Bischof Tabir und Pfarrer Gabriel betreuten und die der syrische Kardinal Buri favorisierte. Es muss etwas zwischen den Paten der Frau, wie man sie nannte, und dem Kardinal vorgefallen sein. Wenn ich jetzt, und sei es als Journalist, plötzlich auftauche, werden sie bestimmt misstrauisch und holen Erkundigungen über mich ein. Das geht heutzutage verdammt schnell. Aber ich habe einen sehr guten Freund, Giuliano Conte, um einen Gefallen gebeten. Wir sind zusammen in die Schule gegangen und kickten jahrelang im selben Fußballverein. Er ist ein Freund und wichtiger Mitarbeiter von Paolo, dem Bruder von Silvio Berlusconi und Besitzer der Zeitung Il Giornale. Giuliano ist inzwischen ein einflussreicher Redakteur. Er hat mir den Gefallen getan, schon aus Abneigung gegen den Vatikan. Sein Vater war Kommunist. Der Vatikan hat ihn in den 50er Jahren exkommuniziert und aus der Kirche verstoßen. Das war für seine katholische Familie eine Katastrophe. Mein Freund ist Antikommunist und Anhänger von Silvio Berlusconi, aber die Abneigung gegen den Vatikan hat er zu 100% vom Vater übernommen. Giuliano hat dafür gesorgt, dass mein Pseudonym als Journalist Roberto Mastroianni im Impressum der Zeitung sowohl in der Print- als auch in der elektronischen Ausgabe als Mitglied der Redaktion für den Nahen Osten auftaucht. Es gab zwar früher einen Korrespondenten, aber fast alle Redaktionen haben ihre Auslandsreporter reduziert. Die offizielle Bestätigung vom Chefredakteur und Herausgeber unterschrieben, ging als E-Mail-Anhang bei mir ein. Giuliano war immer zuverlässig. Diese Bestätigung dient als Beweis, dass ich Journalist bei Il Giornale bin und muss nun nur noch vom syrischen Informationsministerium abgesegnet werden, schloss Mancini seinen Bericht. Das leiten wir schnell in die Wege und den italienischen Botschafter weihen wir in die Sache ein, natürlich mit der Bitte um absolute Diskretion. So liegt der Nachweis für deine Journalistentätigkeit auch offiziell in der Botschaft, falls irgendwelche Schnüffler dort wühlen sollten. Es ist ja nur fair, den italienischen Botschafter genau zu informieren, nicht, dass er sich von uns in das Licht geführt fühlt. Außerdem liegt es in unserem Interesse, dass die Pressestelle der Botschaft jede Anfrage, ob ein gewisser Roberto Mastroianni ein der Botschaft bekannter italienischer Journalist sei, mit einem überzeugenden Ja beantwortet, führte Barudi aus. Ja, das meint auch mein Freund Giuliano. Ich habe dir das Dokument hier auf diesem USB-Stick gespeichert, sagte Mancini und übergab Barudi den kleinen Datenspeicher. Mein Freund will auch unsere Untersuchung hier unterstützen, fuhr er fort. Ich habe ihn gebeten, Kardinal Bodi anzurufen und ihm eine kleine Geschichte zu erzählen von seiner Tante, die in Beirut gelebt hat und bis zu ihrem Tod vor ein paar Monaten von der Wunderheilerin in Damaskus schwärmte. Tote Zeugen stehen immer zur Verfügung, sagt man. In dankbarer Erinnerung an sie würde er nun gern einen Bericht über die Wunderheiler im Libanon und Syrien schreiben. Interviews mit dort lebenden Wunderheilern durch einen Korrespondenten von Il Giornale könnten den Bericht zusammen mit einer Fotostrecke wunderbar ergänzen. In Italien würden derlei Artikel dringend gebraucht, weil die neue Generation an gar nichts mehr glaube. Wenn der Kardinal anbeißt, wird er in Damaskus und Beirut dafür sorgen, dass der Il-Journale-Reporter freundlich empfangen wird. Sobald mir mein Freund heute oder morgen Bescheid gibt, dass er mit Budi gesprochen hat, rufe ich Pfarrer Gabriel an, der diese Frau betreut, und mache einen Termin aus, um etwas über seinen Streit mit dem Kardinal herauszufinden. Ich bin für jedes Detail dankbar, bevor wir nach der Kass aufbrechen. Klasse gedacht und gemacht, sagte Barudi begeistert. Er nahm sein Notizheft zur Hand, blätterte darin und wählte dann die Nummer der italienischen Botschaft. Mancini beobachtete ihn. Barudi ließ sich direkt mit dem Botschafter verbinden. Er erklärte ihm in bestem Englisch, dass er ihn kurz sehen wolle, um ihm die bisherigen Ergebnisse mitzuteilen. Außerdem wolle er ihm einige Dokumente übergeben, um in einer bestimmten Angelegenheit mit ihm zu kooperieren, wie er in vagen Worten andeutete. Mancini verstand sofort, dass sein syrischer Kollege davon ausging, abgehört zu werden. Wie es schien, war der Botschafter sehr entgegenkommend. Barudi bedankte sich und legte auf. »Er macht mit«, sagte er. »Sehr gut«, sagte Mancini. »In einer halben Stunde ist dein Presseausweis fertig. Warte einen Augenblick«, sagte Barudi und unterbrach sich selbst. Wieder wählte er eine Nummer. »Ich bin es, wer sonst?« »Warst du bei Hussein?« »Umso besser. Ich weiß nicht, ob er das wirklich benötigt, aber schreib auf. Der Journalist Roberto Mastroianni arbeitet bei der Zeitung Il Giornale. Auf Arabisch schreibst du Al-Gurnali, ja?« Barudi verstummte und hörte seinem Gesprächspartner zu. »Wozu der Aufwand? Ich denke, die Identität soll dicht sein.« »Du kannst ein Schreiben aufsetzen. Der Journalist Roberto Mastroianni beabsichtigt, für Il Giornale eine Reportage über Wunderheiler zu schreiben. Lass es vom Chef abzeichnen und bring es dann zum Informationsministerium.« Barudi hörte wieder eine Weile lächelnd zu. »Nichts zu danken. Ich bemühe mich immer, dir die Langeweile zu vertreiben.« Dann legte er auf. »Jetzt ist deine Identität dicht«, sagte er zu Mancini. »Du sprichst ja sehr gut Englisch. Wo hast du das her?« »Mein Englisch war miserabel, bis ich vor Jahren einmal ein paar Erpresser gefasst und die 10-jährige Tochter des englischen Kulturattachés unversehrt gerettet habe. Dafür hat London mir ein Jahr als Gast bei New Scotland Yard geschenkt. Eine Art Fortbildung. Als Vorbereitung für diese Reise habe ich 2 Intensivkurse Englisch hier in Damaskus belegt. Aber das meiste habe ich natürlich in London gelernt.« Es war ein sehr arbeitsames Jahr, aber ich war jung und London ist eine großartige Stadt. Bei meiner Rückkehr habe ich am Flughafen Basma meine Frau kennengelernt. Barudi unterbrach sich selbst. Lassen wir diese alten Geschichten. Der Botschafter ist wirklich hilfsbereit. Ich habe noch nie zuvor mit ihm zu tun gehabt. Er ist erst seit wenigen Jahren hier. Wir sind um 14 Uhr verabredet. Bis dahin habe ich den Ausweis und ein Blatt mit deinen Daten. Sehr gut, sehr gut, sagte Mancini beeindruckt. Um 12 Uhr brachte Nabil 2 kleine Mappen mit Informationen über die Wundertäter. In jeder Mappe lag auch ein kleines Büchlein mit der Geschichte und den Erlebnissen von Dumia, die angeblich mit der heiligen Maria sprach und Stigmata bekam. Barudi schob seine Mappe beiseite, während Mancini neugierig blätterte. »Da habe ich eine Weile genug zu lesen«, sagte er dankbar. Barudi bestellte für ihn ein Kännchen Mokka mit viel Kardamom und wollte gerade seinen Assistenten aufsuchen, als das Telefon klingelte. Aisha Malik war am Apparat. »Unser Chef hat einen neuen Heiligen«, sagte sie mit scherzhaftem Unterton. »Er ist überaus erfreut und möchte dich sofort sehen.« »Kommst du bitte gleich herauf? Er muss in einer halben Stunde ins Präsidium.« »Aber gern«, sagte Barudi. Frau Malik hatte nicht übertrieben. Major Suleiman war außer sich vor Freude. »Dein Rat war genial. Der Präsident hat mich sogar noch getröstet. Auch in seiner Familie gäbe es Kerle, die hinter Schloss und Riegel gehörten. Er hat mir mindestens 5 Minuten lang gut zugeredet. Stell dir vor, der mächtigste Mann im Land tröstet mich.« »Barudi, du bist genial. Es hat genau so funktioniert, wie du es vorausgesagt hast. Wie kann ich dir meine Dankbarkeit erweisen?« »Indem du dich freust und entspannst. Es ist mir eine Ehre, dir beizustehen. Du bist ein anständiger Kerl. Wenn du irgendetwas brauchst, lass es mich wissen. Übrigens, ich wollte dir nicht zu früh die Zähne lang machen. Der Polizeipräsident will zu deinem Abschied ein großes Fest ausrichten. Zu deiner Ehrung, versteht sich. Es soll im Festsaal des Präsidiums stattfinden. Und du wirst den Palmzweigorden in Gold bekommen. Das ist, wie du vielleicht weißt, die höchste Auszeichnung, die ein Beamter bekommen kann. Aber behalte es noch für dich, bis der Fall geklärt und dein Dienst zu Ende ist. Du bist der erste Kommissar, der diesen Orden bekommt. Das erhöht deine Rente immerhin um 300 Lira. Barudi war gerührt. Er trank den Mokka, den Frau Malik hereingebracht hatte, mit Bedacht und besprach dann mit seinem Chef die Frage der Sicherheit von Mancini. Major Suleiman stimmte den Maßnahmen zu. Dem Kollegen aus Italien durfte unter keinen Umständen etwas zustoßen. »Mach, was du für richtig hältst. Das Ministerium ist großzügig in allen Dingen, die den Italiener betreffen.« Barudi bedankte sich für die Unterstützung und wandte sich zum Gehen. Er hatte alle Mühe, sich zusammenzureißen und schwebte fast die Treppe hinunter. In seinem Gesicht stand ein breites Lächeln, als stünde er unter Drogen. Der eine oder andere, der ihm begegnete, mochte sich wundern. Zurück in seinem Büro sah Barudi auf die Uhr. Es war kurz vor 1:30. Mancini studierte noch immer die Unterlagen und schrieb Notizen in ein kleines Heft. Barudi öffnete einen Umschlag, der auf seinem Schreibtisch lag, und zog den Obduktionsbericht heraus. Außerdem fand er den Presseausweis zusammen mit einem Schreiben, in dem auf Englisch und Arabisch alles Wissenswerte über den Journalisten Roberto Mastroianni stand. Barudi nahm Platz und las den Obduktionsbericht sorgfältig. Als er fertig war, lud er Mancini zu einem kleinen Sindbad-Imbiss ein. »Aber heute zahle ich«, sagte Mancini entschlossen und schob sein Notizheft, den Stift und die Unterlagen ordentlich zusammen. »Ab sofort bin ich ein aktiver Mitarbeiter der syrischen Kriminalpolizei und kein Gast mehr.« »Dein Ausweis ist perfekt«, stimmte Barudi zu, während die beiden sich auf den Weg machten. »Aber zu deiner eigenen Sicherheit solltest du in den nächsten Tagen nicht mehr ins Amt kommen. Niemand in Damaskus soll deine wahre Identität aufdecken. Von jetzt an bist du Roberto, der Journalist. Wir werden nur noch ein paar Tage hier in Damaskus zu tun haben, dann brechen wir nach Derkas auf. Bleib in deiner Wohnung oder geh meinetwegen spazieren, aber hier im Amt bist du gefährdet.« Wir bleiben über dein Handy in Kontakt und solltest du ganz dringend zu uns kommen müssen, schicke ich dir Ali. Er ist der Beste, wenn es darum geht, Verfolger abzuhängen. Er wird dich in die Tiefgarage fahren und von dort nimmst du den Aufzug zu mir, wenn er denn funktioniert. Du hast wirklich an alles gedacht, staunte Mancini. Aber ist das tatsächlich nötig? Macht ihr euch nicht zu viel Arbeit, was mich angeht? Ich soll doch vielmehr euch ein wenig Arbeit abnehmen. Den Gast zu schützen ist eine Selbstverständlichkeit. Außerdem hat der Chef es angeordnet. Nein, mach dir keine Sorgen. Wir werden dich noch genug ausbeuten, erwiderte Barudi und lachte. Ein einziges Foto von uns gemeinsam hier könnte dich enttarnen, und das wollen wir nicht. Der Meinung ist auch der Chef. Deshalb hat er untersagt, dass mit dem Bericht über die italienisch-syrische Zusammenarbeit auch ein Foto von dir veröffentlicht wird. Mancini kam aus dem Staunen nicht heraus. Auch dein Chef denkt an mich? Was haltet ihr davon, wenn ich in Rom kündige und bei euch einsteige? Würde ich dir nicht empfehlen, sagte Barudi und winkte ab. Wir sind freundlich, solange du unser Gast bist. Sobald du einer von uns wirst, fallen wir über dich her. Er lachte laut. Wie klein und bescheiden der Imbiss war, fiel Mancini erst diesmal so richtig auf. Über dem Eingang hing ein Schild mit dem Spruch, den die Damaszener gern an ihrem Besitztum anbringen, um den bösen Blick abzuwehren. Das Neidauge soll erblinden. Der Wirt kannte seinen Stammkunden Barudi gut und begrüßte ihn mit den Worten »Pizza Salami, wie immer?« »Nein, heute will ich ein Fest essen. Käbe mit Salat. Der Italiener zahlt. Aber sag später nicht, ich hätte dich nicht gewarnt.« Er ist Journalist und arbeitet mit der Mafia zusammen. Er besitzt nur Falschgeld. Bruder, glaub ihm kein Wort, widersprach Mancini in breitem Damaszener Dialekt. Der soll Italiener sein? Wunderte sich der Wirt. Er sieht nicht italienisch aus, und so wie er spricht, müsste er aus dem alten Schagurviertel stammen. Ganz richtig, bestätigte Mancini. Du hast gute Augen und super gute Ohren. »Mein Kollege Barudi isst zu viel Pizza und sieht in jedem Passanten einen Mafioso. Für mich bitte auch, Käbe, aber mit Gurken-Joghurt-Salat.« Die beiden nahmen in einer Ecke des zu dieser Stunde noch fast leeren Imbisses Platz. »Ich will dir erzählen«, fing Barudi an, »worum es heute Morgen bei meinem Gespräch mit Schukri ging. Im Amt kann ich das nicht. Wir, die Kriminalpolizisten, stehen sehr tief in der Pyramide der Macht.« Unter uns kommen nur noch die Verkehrspolizisten und die Nachtwächter. Die Kriminalpolizei hat bei uns gewisse Ähnlichkeiten mit der Müllabfuhr. Sie reinigt die Gesellschaft von Kriminellen, damit die Bürger, vor allem die Wohlhabenden, besser schlafen können. Darüber hinaus aber sind wir machtlos und niemand interessiert sich für uns. Es gibt auf der Welt kaum ein raffinierteres System als den syrischen Geheimdienst. 15 Abteilungen und jede Abteilung kümmert sich nur um einen ganz genau definierten Sektor. Militär, Universitäten, Kulturinstitutionen und Künstler, Moscheen, Gewerkschaften, Parteien, Prostitution und alle, die in irgendeiner Weise die Herrschaft gefährden könnten. Von uns Kriminalpolizisten geht keine Gefahr aus, aber es ist besser, sich im Amt nicht politisch zu äußern. Wir werden vielleicht nicht abgehört, aber unter den Mitarbeitern könnten durchaus einige Spitzel sein. Deshalb habe ich dich zur Vorsicht gemahnt. Barudi hielt inne, als der Wirt zwei Gläser Tee servierte. Ein Willkommensgruß für den Schagur-Italiener, scherzte dieser und stellte die Gläser auf den Tisch. Schukri verdächtigt meinen Mitarbeiter Nabil, fuhr Barudi fort, nachdem der Wirt sich entfernt hatte, ein Spitzel des Geheimdienstes zu sein. Er sei schuld daran, dass die bereits zugesagte Beförderung und eine Würdigung Schukris vom Geheimdienst blockiert wurden. Ich habe es in meinen Dienstjahren 3-4 Mal am eigenen Leib erfahren. Wenn der Geheimdienst irgendetwas blockiert, kuscht der Innenminister und zieht die Zusage zurück. Schukri sagte mir nun, er wolle Nabil nicht einladen. Und das nicht, weil er ein Spitzel sei, sondern weil er ihn nicht möge. Und dagegen hat weder der Geheimdienst noch Gott etwas einzuwenden, dass du irgendjemanden nicht ausstehen kannst, auch ohne Begründung. Aber er wollte Ali einladen, und das kann ich nicht zulassen, denn dann schaukelt sich die Feindseligkeit zwischen den beiden Assistenten weiter hoch. Das möchte ich unter allen Umständen verhindern. »Verstehe«, sagte Mancini. Deshalb haben wir als gute Kollegen einen Kompromiss gefunden. Keiner der beiden wird eingeladen. Du musst dich also heute Abend mit mir und Shukri zufrieden geben. Gern, und ich danke dir für das große Vertrauen, erwiderte Mancini. Wir haben eine gefährliche Ermittlung vor uns. Wer auch immer den Kardinal umgebracht hat, ist ein Profi. Und er wird alles tun, um nicht entlarvt zu werden. Das Einfachste wäre, uns beide zu erledigen. Deshalb dürfen wir keinen Fehler machen. Wir dürfen dem Täter zum Beispiel nicht zu früh zeigen, dass wir ihm auf die Schliche gekommen sind. Und außerdem müssen wir uns absolut aufeinander verlassen können. Das setzt großes Vertrauen voraus. Ich habe dieses Vertrauen zu dir. Mancini streckte die Hand aus. Und ich zu dir. Die beiden Männer drückten einander kräftig die Hand. »Was ist passiert? Habt ihr euch darauf geeinigt, mir Falschgeld zu geben?« sagte der Wirt in diesem Moment und stellte ein großes Tablett auf den freien Tisch neben den beiden. Er reichte Mancini und Barudi je eine große Portion Kebbe und dann den gemischten Salat für Barudi und eine Schale mit Gurken-Joghurt-Salat für Mancini. »Ja, Salam, das duftet herrlich«, rief Mancini begeistert. Und Barudi rieb sich die Hände. »Ich habe keinen Hunger, ich bin der Hunger in Person«, rief er. Er schob gerade ein Salatblatt in den Mund, als Mancinis Smartphone läutete. »Pronto«, sagte dieser, als er auf dem Display sah, wer der Anrufer war. Er sprach lange auf Italienisch und lachte immer wieder. Barudi bedeutete ihm mit Gestik und Mimik, dass er essen solle, bevor die Kebbe kalt würde. Mancini nickte, sprach aber unbeeindruckt weiter. Der Wirt näherte sich erstaunt. »Er ist also doch ein Italiener. Er hat Salute, Ciao, Grazie und Amico gesagt. Das ist italienisch. Er kommt also doch nicht aus dem Chagur-Viertel.« »Habe ich dich jemals belogen?« erwiderte Barudi leise. Der Wirt schüttelte den Kopf. Er mochte Barudi für seine Bescheidenheit, obwohl er wie ein Volksheld verehrt wurde. Mancini sagte noch etliche Male »Ciao«, dann wieder »Si, grazie« und erneut »Ciao, ciao«, bevor er das Smartphone tatsächlich neben seinen Teller legte. »Perfekt. Auf Giuliano ist Verlass«, rief er begeistert, schnitt ein Stück Kebab ab und schob es sich in den Mund. »Giuliano hat Kardinal Budi überzeugt. Er wird noch heute Abend bei Pfarrer Gabriel und bei Bischof Tabir anrufen und ein Wort dafür einlegen, dass sie mir vertrauensvoll und offen von der Wunderheilerin erzählen. Kardinal Budi feiert bereits jetzt die angekündigte Reportage in Il Giornale als Sieg über die Gegner seiner Wunderheilerin. Sobald du von der Botschaft zurück bist, fuhr Mancini fort, rufe ich ihn an und vereinbare einen Termin für morgen. Du weißt, ein Journalist wie ich kann keine Zeit verstreichen lassen. Er lachte und schob sich wieder eine Gabelkebbe in den Mund. Und wenn es rauskommt, dass dein Freund Kardinal Budi getäuscht hat, wird das nicht gefährlich für ihn? Gefährdet er nicht seine Stelle, wenn kein Bericht und keine Interviews erscheinen? Nein, aus zwei Gründen nicht. Erstens kann er der Redaktion guten Gewissens mitteilen, die ganze Story habe sich als Fake, als Gaunerei erwiesen und dem Kardinal gegenüber höflich behaupten, Il Giornale habe die Sache gnädigerweise unter den Tisch fallen lassen. Wir Italiener sind solche Wunder, die keine sind, inzwischen gewöhnt. Je rauer die Zeiten, umso größer ist das Bedürfnis der Menschen nach Übersinnlichem. Und Italien erlebt seit dem Zweiten Weltkrieg nur raue Zeiten. Für das Thema ist normalerweise die Boulevardpresse zuständig, nicht die seriösen Blätter. In der kleinen Hafenstadt Civitavecchia, nicht einmal 60 Kilometer von Rom entfernt, weinte unlängst eine Statue Blut und schon strömten die Menschen in die Stadt und der Bürgermeister war begeistert. Bald darauf weinten 20 Madonnen von Norditalien bis Sizilien, obwohl ein Labortest bewies, dass das Blut von einem Mann stammte. Der Besitzer der Statue weigerte sich, eine DNA-Analyse seines eigenen Blutes durchführen zu lassen. Kaum ist eine blutende Statue als Täuschung entlarvt, weint eine andere. Und die verzweifelte Masse rennt, begleitet von der Regenbogenpresse, kopflos von Ort zu Ort, wie eine aufgescheuchte Schafsherde. Auch das Blutwunder von Neapel ist Humbug. Und trotzdem pilgern Tausende dorthin. Was für ein Blutwunder? Fragte Barudi. Im Dom von Neapel gibt es eine gläserne Phiole, eine Ampulle aus dem 14. Jahrhundert, die angeblich das getrocknete Blut des Schutzpatrons St. Gennaro, auch Januarius genannt, beinhaltet. An 3 Tagen im Jahr verflüssigt sich das Blut vor den Augen der ekstatischen Gläubigen. Wirklich? Hakte Barudi ungläubig nach. Ja, aber das Phänomen ist nicht in der Theologie, sondern in der Chemie begründet. Und nicht erst heute, sondern schon seit dem 14. Jahrhundert weiß man, dass sich in der Phiole kein Tropfen Blut des Märtyrers befindet, der bereits im Jahr 305 umgebracht wurde, sondern ein Gemisch aus mehreren Substanzen, die, solange sie in der Kälte ruhen, festbleiben, sich aber, sobald sie bei einer Temperatur von 29 Grad die geringste Erschütterung erfahren, verflüssigen. Du kannst dir vorstellen, wie heiß es im Dom manchmal ist, bei den Temperaturen in Italien, mit Hunderten von brennenden Kerzen und Tausenden von Menschen, deren Herz im Aberglauben entflammt. All die Menschen, die den Dom betreten, bewirken eine feine Erschütterung, und das Gemisch verflüssigt sich. Was sind das für Substanzen? Ich habe die genaue Zusammensetzung vergessen, aber es sind ganz primitive Salze, die man sogar im 14. Jahrhundert schon kannte. Ich werde das noch einmal recherchieren und dir Bescheid geben. Ich erinnere mich deshalb so genau daran, weil ich damals beim Lesen sehr gestaunt habe, dass Ketchup zu dieser Gruppe von Substanzgemischen gehört. Man muss schütteln, damit es flüssiger wird. Im Kühlschrank ist es dickflüssig, fast wie Gelee. Ich staune, wandte Barudi ein, über den Wankelmut der Kirche gegenüber solch dubiosen Wundertätern. Hier in Syrien sind, abgesehen vom Bischof und ein paar wenigen Priestern, sowohl die Führung der orthodoxen als auch der katholischen Kirche gegen Dumia. Ist das in Italien bei den Wundern nicht so? Doch, doch, und wie? Der Vatikan hegt inzwischen allergrößte Zweifel. Der Vatikan? Ja, weil die klügeren Kardinäle diese Scharlatane und ihren negativen Einfluss fürchten. Am Ende kommt die Kirche in Verruf und andere machen das Geschäft. Es gibt inzwischen Madonnen, die per Fernbedienung weinen. Aber hinter der strengen Haltung des Vatikans steht noch etwas anderes. Diese Scharlatane drängen durch ihre Popularität die zentralen Figuren der Kirche in den Hintergrund. In Italien, das weiß jeder, steht Padre Pio, auch so eine dubiose Person mit Stigmata und Heilung, an erster Stelle der Beliebtheit. Dann erst folgt die heilige Maria. Jesus ist bei den Italienern inzwischen auf Platz 3 der Beliebtheitsskala gerutscht. Die aufgeklärten Kardinäle, die Kardinäle Cornaro und Levada, machen sich große Sorgen. »Du hast vorhin gesagt«, unterbrach Barudi seinen Kollegen, »dein Freund würde sich aus 2 Gründen nicht davor fürchten, wenn Kardinal Budi entdeckt, dass ihr ihn getäuscht habt. Bisher hast du aber nur einen Grund genannt.« »Meine Güte, du bist wirklich ein exzellenter Zuhörer.« »Es stimmt, weder mein Freund noch ich fürchten den Kardinal Budi. Er besitzt vielleicht im inneren Zirkel um den deutschen Papst einige Macht, aber in der Presse hat er weder Freunde noch Einfluss. Das ist der 2. Grund.« Die Zunge der einsamen Männer. Kommissar Barudis Tagebuch. Morgens um 6 Uhr. Ich bin wie aufgekratzt, aufgewacht nach nur 5 Stunden Schlaf. Ich hatte einen seltsamen Traum. Ich ging durch einen Park mit vielen Grabsteinen, umgefallenen Stelen und rostigen Kreuzen. Als ich an einem Busch vorbeikam, entdeckte ich dahinter zu meinem Schrecken Mancini im Maul einer monströsen Riesenschlange. Er hockte darin im Schneidersitz mit dem Laptop auf dem Schoß. Fröhlich pfiff er vor sich hin und tippte irgendetwas. Die Schlange konnte ihr Maul nicht schließen, weil Mancini im Rachen des Monsters einen Wanderstab aufgestellt hatte, als bildete er sich ein, in einem Zelt zu sitzen. Die Schlange versuchte mit aller Kraft, das Maul zu schließen. Der Stab bog sich elastisch fast zu einem Halbkreis, richtete sich aber wieder auf, sobald die Schlange ein wenig nachgab. Mancini bemerkte von all dem nichts und hörte auch meine Rufe nicht. Irgendetwas lenkte meinen Blick für eine Sekunde ab, dann hörte ich den Stab auseinanderbrechen. Erschrocken wachte ich auf. Vielleicht ist es der Vollmond. Ich schaue aus dem Fenster. Groß und etwas blass schwebt er am Himmel. Wolken schenken ihm in der Morgendämmerung einen dünnen Schleier. Wir, Mancini und ich, haben lange über den Aberglauben gesprochen, der in Italien so verbreitet zu sein scheint wie in Syrien. Er hat laut gelacht, als ich ihm von meinem Aberglauben als Kind erzählt habe. Damals hatte ich gehört, dass die Heiligen die Wünsche der Frommen erfüllen, und so begann ich, dem heiligen Georgios, dem Drachentöter, meine bescheidenen Wünsche vorzutragen. Ich wollte einmal einen 100-Lira-Schein finden. Nichts geschah. Auch die heilige Barbara, Johannes der Täufer und viele andere erfüllten mir den Wunsch nicht. Selbst die weichherzige Maria erhörte meine bescheidene Bitte nicht. Ich reduzierte die Summe bis auf 1 Lira, was damals sogar noch für eine Tafel Schokolade reichte. Nichts. Da sagte mir mein Nachbar Faris, manch ein Heiliger verstehe nur harte Worte. Ich solle jeden Einzelnen beschimpfen und bedrohen, dann würden sie Angst bekommen und mir den Wunsch erfüllen. Also beschimpfte ich einen nach dem anderen, doch nichts passierte. Wütend vor Enttäuschung stellte ich mich vor das Bild der heiligen Maria, wollte auch sie tadeln und beschimpfen. Aber ich kam nicht weit, denn kaum hatte ich den ersten Satz gesagt, »Maria, du bist keine Heilige, sondern eine ziemlich blöde Tante«, traf mich ein so harter Schlag auf den Hinterkopf, dass ich vornüberfiel. Mir war nicht nur schwindlig, sondern auch bange, woher der Schlag gekommen war. Ganz langsam drehte ich mich um und sah in das leicht debile Gesicht von Yusuf, dem Kirchendiener, einem Koloss von Mann. Er grinste mich diabolisch an. »Heilige Maria wird bös. Du, du nix schimpfen, verstanden?« Ich rappelte mich hoch und lief nach Hause. Shukri hat mir heute eine sehr traurige Geschichte erzählt, die seine Nachbarn durchlitten haben. Shukri wohnt seit dem Tod seiner Eltern in deren Haus. Es ist sehr vornehm und die Nachbarn dort kennen sich untereinander. Die Eheleute Haddad sind über 80. Ihr Sohn Elias ist in Kanada ein berühmter Schriftsteller. Er hat in seinen Romanen kritisch über die Diktatur und die Macht der Sippe geschrieben und fiel hier in Ungnade. Wir wissen nicht genau, was er geschrieben hat, da man in unserem Land lieber unbekannte, seichte, ausländische Autoren übersetzt als oppositionelle Landsleute. Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass die Eltern ihren einzigen Sohn nicht mehr sehen können, sie dürfen auch nicht fliegen, weil beide an Herzschwäche leiden, wen wundert's, schneiden alle Verwandten und Nachbarn das Ehepaar. Nur Shukri nicht. Er besucht sie einmal in der Woche und kauft für sie ein, wenn sie etwas brauchen. Als ob wir die Pest oder Cholera hätten. Meiden die Leute unser Haus, hat der alte Haddad unter Tränen zu ihm gesagt. Heute habe ich eine merkwürdige Eigenschaft an mir beobachtet. Seltsam, dass mir erst jetzt auffällt, wie sehr mir der jeweilige Fall zusetzt, mit dem ich mich gerade beschäftige. Als ich einmal einen Mörder stellen musste, der Kinder verführt und vergewaltigt hatte, konnte ich es kaum ertragen, zu sehen, wie kleine Kinder auf der Straße von Verwandten oder Bekannten geküsst oder geherzt werden, was doch bei uns alltäglich ist. Ein andermal wurde ich fast hysterisch, wenn ich einen Mann mit Sturmhaube sah. Ein mit einer Sturmhaube getarnter Verbrecher hatte damals einen Bankangestellten erschossen, bevor wir ihn festnehmen konnten. Als ich ein ganzes Jahr lang nichts mehr aß, was nach Mandeln duftete, hat Shukri mich ausgelacht. Zuvor hatte ich einen Mord aufgeklärt, bei dem Blausäure eine Rolle spielte. Shukri und einige Kollegen nehmen bei Blausäure allenfalls einen dumpfen Geruch wahr, während ich den Duft von bitteren Mandeln rieche. Ich habe mich noch bei keinem Mord mit Blausäure geirrt. Und heute? Seitdem ich mich mit dem Fall des ermordeten Kardinals beschäftige, begegnen mir überall Scharlatane, Quacksalber und Leichtgläubige. Sprüche und Amulette gegen den Neid findet man aller Orten, obwohl Neid das einzige Verbrechen ist, das dem Täter mehr als dem Opfer schadet. Dauernd hört man, vor allem beim Friseur, Geschichten über böse Geister, die eine Ehe zerstören, ein schönes Kind krank machen oder einen Reichen über Nacht verarmen lassen. War das immer so? Oder ist unsere Gesellschaft durch die Krisen offener für Aberglauben geworden? Keine Ahnung. Heute haben wir uns eine Verschnaufpause gegönnt. Mancini liebt die Damaszener Kaffeehäuser. Wir saßen in einem modernen Café in der neuen Stadt am Fenster unweit einer Bushaltestelle. Eine riesige Traube Menschen wartete auf den Bus, fast sah es nach einer Demonstration aus. Der Bus kam aber nicht. Eine alltägliche Enttäuschung. »Schau dir das an«, sagte ich und zeigte auf die Straße. Mancini hatte die Szene längst erfasst. Ein Taxifahrer fuhr langsam an der Bushaltestelle vorbei, aber er hielt nicht an. Etwa 10 Männer und Frauen rannten hinter ihm her. Nach einigen Metern waren es noch 7, dann 5. Der Taxifahrer bremste noch immer nicht. Er schien Gefallen an diesem Wettlauf zu finden. Die Zurückgefallenen gaben auf, schleuderten ihm ihre Verwünschungen hinterher und kehrten zur Haltestelle zurück. Nur 2 Männer hielten durch. Ein kleiner, dürrer, bebrillter Mann im Anzug mit einer Aktentasche und ein kräftiger, großer Handwerker im blauen Overall mit einem mächtigen, kahlrasierten Schädel. Der drahtige Mann war etwas schneller. Er erreichte das Taxi vielleicht 10 Sekunden vor seinem Kontrahenten. Das Taxi hielt an. Mit von Neid verzerrten Gesichtern beobachteten die Wartenden an der Haltestelle die Szene. Als der kleine Mann die Wagentür aufmachen wollte, war der Vorsprung dahin. Der große Mann packte ihn an der Schulter und verpasste ihm einen kräftigen Stoß. Er fiel zu Boden, versuchte sich aufzurappeln, aber der Taxifahrer war bereits mit dem Sieger davongerauscht. Ich habe Major Suleiman noch nie so entgegenkommend erlebt wie jetzt im Zusammenhang mit Mancini. Ich weiß nicht, ob diese Freundlichkeit von oben verordnet ist oder ob sie seinem eigenen Wunsch entspricht, ein guter Gastgeber zu sein. Ich kann ihn schlecht danach fragen. Fakt ist, dass er ohne Wenn und Aber zustimmt, egal was ich für Mancini erbitte. Heute hat er zum Abschied scherzhaft gefragt, ob ich bereits einen Verdächtigen habe. 2 sogar, sagte ich. Dich und mich. Als ich mit dem italienischen Botschafter telefonierte, hat Mancini mein Englisch bewundert, das ich vor allem in London gelernt habe. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Ohr beim Spracherwerb wichtiger ist als das Auge. Das Ohr schult die Zunge. Ich begann Mancini davon zu erzählen, aber ich unterbrach die Geschichte an der Stelle, als ich nach Damaskus zurückkehrte und am Flughafen Basma kennenlernte. Ich hatte in London 2 Affären. Eine rein erotische mit Daisy, der Nachbarin, die mit einem Piloten verheiratet war, der selten zu Hause und sehr kalt zu ihr war. Da kam ich gerade recht. Es war ein nüchternes Tauschgeschäft. Erotik mit einem Araber gegen Geborgenheit in der Fremde. Mit Alice, der Sekretärin meines damaligen Chefs, war es anders. Ihr war es ernst. Aber meine Angst vor dem Scheitern bremste mich, sie zu lieben. Mir blieben nur noch 3 Monate in London und ich wusste genau, dass Alice, Tochter eines Professors und einer sehr bekannten Geigerin, ein Leben in Damaskus nicht ertragen würde. Sie war ein wenig hochnäsig und führte sich im Amt auf, als wäre sie die wahre Chefin. Ihr gefiel nicht einmal London. Ich weiß nicht, warum sie sich ausgerechnet in mich verliebt hat. Ich habe alles versucht, ihr keine falschen Hoffnungen zu machen und kam mir feige vor. An solchen Tagen wunderte sich Daisy über meine Wildheit im Liebesspiel. Natürlich konnte ich ihr den Grund nicht erklären. Irgendwann nahm ich meinen Mut zusammen und lud Alice zu einem langen Spaziergang im St. James Park ein. Ich sprach alles offen an und sie gestand mir ihre Liebe. Aber auch sie war überzeugt, dass sie es in Syrien nicht aushalten würde. Sie hoffte, ich würde in London bleiben und sagte, der Chef sei von mir begeistert. Als ich beschloss, nach Damaskus zurückzukehren, war sie entsetzt. Wir blieben Freunde und schrieben uns noch über ein Jahr. Dann heiratete sie einen reichen alten Richter, der sehr eifersüchtig war und ihr bei jedem Brief Szenen machte. Da hörte sie auf, mir zu schreiben. Ich war inzwischen mit Basma zusammen und sie war überhaupt nicht eifersüchtig. Wer sich selbst achtet, braucht nicht eifersüchtig zu sein, sagte sie. Basma war eine der ersten Frauen, die in der Zentrale des Telefon- und Telegrafenamts, wie es damals hieß, nicht weit vom Hijaz-Bahnhof eine leitende Stelle erhielt. Sie war gerade von einer Ausbildung in Frankreich zurückgekehrt und ich traf sie zufällig, als sie bei der Passkontrolle am Flughafen hinter mir in der Warteschlange stand. Wir kamen ins Gespräch und tauschten uns über die weltberühmte syrische Bürokratie aus. Dabei lachten wir viel. Meine Wut auf meinen damaligen Chef war wie weggefegt. Er hatte mir am Telefon versichert, am Flughafen würde ein Chauffeur warten, um mich an der Passkontrolle vorbeizuschleusen. Immerhin sei ich der ganze Stolz einer Kriminalpolizei. Niemand war da. Wir standen fast eine Stunde und warteten. Die Beamten hinter den Schaltern schienen wie in Trance und vermieden jeden Blickkontakt mit uns Reisenden. Sie arbeiteten alles andere als effektiv. Mein Gott, dachte ich, das allein wäre für Alice ein Grund, die Scheidung einzureichen. Ich, der Fremde, brauchte in London nicht länger als 5 Minuten, bis mir der Beamte höflich einen schönen Aufenthalt wünschte. Und draußen in der Halle wartete schon der Chauffeur, der mich abholen sollte. Aber in meinem eigenen Land ließ man mich als Syrer, als Kommissar, also als Staatsbeamten seit einer Stunde warten. Dann rief plötzlich ein Mann in Uniform: »Oberleutnant Baroudi?« »Ach, du bist gerettet«, meinte Basma. »Ich will aber unser Gespräch nicht beenden«, erwiderte ich, und mein Herz klopfte wie verrückt. Sie errötete. »Du musst nicht mehr warten«, sagte der Chauffeur arrogant und laut und baute sich breitbeinig vor mir auf, als hätte er etwas zu befehlen. »Du bist eine Stunde zu spät gekommen, deshalb fährst du jetzt allein in die Stadt zurück«, sagte ich schroff, kehrte zu Basma zurück und sah aus dem Augenwinkel, dass der Chauffeur einen Moment lang wie eine Gipsfigur fassungslos dastand, bevor er verschwand. »Das war gut«, sagte sie und strich mir über die Hand. Nachdem die Formalitäten endlich erledigt waren, setzten wir uns in ein Restaurant am Flughafen und aßen, lachten und sprachen bis nach Mitternacht. Dann nahmen wir ein Taxi, das erst sie und dann mich nach Hause brachte. Es war um uns beide geschehen, und mit jedem weiteren Treffen verwandelte sich die Verliebtheit in eine große Liebe, getragen von der tiefen Überzeugung, dass wir einander gefunden hatten. Bevor ich nach London ging, war ich ein einsamer Mensch gewesen. Die Einsamkeit ist eine sadistische Bestie. Sie tötete mich nicht, sondern machte mir die Zeit quälend lang. Ich las Bücher, ging ins Kino, schaute fern, doch immer allein. Feste und Treffen mit glücklichen Paaren mied ich, weil ich das Mitleid in den Augen der Freunde und Bekannten nicht ertragen konnte. Mich zu fragen, ob ich denn gar nicht zu heiraten gedachte, mochte lieb gemeint sein, aber es führte mir schmerzlich vor Augen, dass ich bisher gescheitert war, eine Partnerin zu finden. Und dann kam ich eines Abends zufällig in ein Lokal, um einen Wein zu trinken, und fand da genau die Menschen, die dann meine Runde wurden. Es war eine volkstümliche alte Kneipe, nicht eine von diesen Bars, in denen Animiermädchen vornehm taten und dabei doch nur arme Prostituierte waren. In Kneipen und Bars galten andere Regeln und Moralvorstellungen als in den Ämtern, Fabriken, Familien, Schulen oder auf den Straßen. Anfangs hatte ich in Bars keinen Hehl daraus gemacht, dass ich Kommissar war, aber dann wurden die Leute stumm und schauten mich ängstlich an. Meine Versuche, abzuwiegeln, scheiterten kläglich, denn wenn ich sagte, ich sei nicht für Steuerhinterziehung, Drogenschmuggel oder Politik zuständig, sondern nur für Mord und Totschlag, wurden sie noch ängstlicher. »Warum bist du denn heute hier? Hat dich eine Spur hierher geführt? Verdächtigst du einen von uns? Sei ehrlich, du suchst jemanden hier.« So beschloss ich irgendwann, mich als Beamten im Einwohnermeldeamt oder Vermessungsamt auszugeben. Und es funktionierte prima. Die Leute wurden mir gegenüber schnell zutraulich. In dieser volkstümlichen Kneipe also trafen sich Abend für Abend der Lehrer Ismail, ein rechter Angeber, George, der Bodybuilder, ein schüchterner Schwuler mit Herkulesmuskeln und der Stimme und Seele einer zarten Frau, und Abdo, der alte Zuhälter, der keine Mitarbeiterin mehr hatte, Vier alte Huren, die sich gerade noch über Wasser halten konnten, spendeten ihm aus Mitleid Arak und Zigaretten. Er wohnte bei seiner blinden Schwester, die die Wohnung der Eltern geerbt hatte und ihm ein kleines Zimmer überließ. Gegen Kost und Logis musste er für sie im Gegenzug alle Botengänge erledigen, kochen und Wäsche waschen. Oft erzählte er von seinen abenteuerlichen Erfahrungen mit den Reichen und Mächtigen, die er mit jungen Huren versorgt hatte. Ob erfunden oder wahr, seine Geschichten waren spannender als die unserer Autoren mit ihren geschlechtslosen Helden. Und dann war da noch Daniel, der ewige Pechvogel. Es hieß, er habe mindestens 10 Pleiten hinter sich. Wovon er lebte, wusste niemand zu sagen, noch nicht einmal er selbst. Gott allein weiß das, sagen Damaszener, wenn ihre Geldquellen illegal sind. Der Jüngste in der Runde war Samuel, ein Möchtegern Casanova. Er erzählte von all den Frauen, die ihn umschwärmten, wo auch immer er war. Seine Einsamkeit strafte ihn Lügen. Aber mit seinen Geschichten erotisierte er die Luft, weil er gut erzählen konnte, oft verschwörerisch leise. Was uns verband, was uns einander näher brachte, war die Einsamkeit. Und in der Tat vergaß ich meine Misere gewöhnlich für ein paar Stunden, wenn ich mit diesen komischen Vögeln zusammen war. Wir lachten und jeder bemühte sich, einen Witz in die Runde zu werfen. Ich wurde ehrgeizig und sammelte im Amt und beim Friseur Anekdoten, Witze und Geschichten. Eines Tages ließ ich mich über einen Beamten aus, der nichts zu tun hatte. Ich weiß nicht, wie der Satz auf meine Zunge kam. »Er hat so wenig Arbeit wie ein Zuhälter im Altersheim«, sagte ich. Das Erstaunliche war, dass Zuhälter Abdo von da an immer lachte, wenn er mich sah. »Das war gut, ein Zuhälter im Altersheim«, wiederholte er amüsiert. An manchen Abenden wurden die Zungen der Männer zu Penissen, die die Mäuler verließen wie hungrige Schlangen, Frauen suchten, Kinder zeugten. Nach dem 4. Glas Arak begatteten sie Schauspielerinnen und Weltstars und kehrten schließlich lallend vor Müdigkeit und Alkohol in die Mäuler zurück, die nur noch Zigarettenrauch und Alkoholfahnen ausstießen. Erst nach meiner Rückkehr aus London, als ich mich in Basma verliebt hatte, verabschiedete ich mich von den Kumpeln meiner Einsamkeit. Ich schmiss eine letzte Runde Arak, und merkwürdigerweise weinten einige beim Abschied. Ich war ebenfalls gerührt. »Ich werde dich vermissen, wie der Zuhälter die Freier im Altersheim«, schniefte Abdo an meiner Schulter. Ich klopfte ihm tröstend auf den Rücken. Nur Samuel, der Möchtegern Casanova, lächelte wie ein Sieger und drückte mir zum Abschied kräftig die Hand. »Du brauchst dich meinetwegen nicht um deine Geliebte zu sorgen. Frauen von Freunden sind für mich wie Geschwister, tabu«, prahlte er. Ich aber antwortete, »du würdest auch deine Schwester bespringen.« Alle außer ihm lachten. »Ich werde diesen Scharia-Professor so bald wie möglich ausquetschen. Mir kommt das sehr merkwürdig vor, dass er von der Ankunft des Kardinals wusste. Vielleicht gibt es doch eine Verbindung zu den Terroristen, die den Kardinal am Flughafen entführen wollten.« Ich höre beim Schreiben den Nachbarn furzen. Demnächst werde ich Schlaf- und Wohnzimmer tauschen. Das Wohnzimmer liegt zwar zur Straße hin, aber so viel Autolärm dringt da nicht herauf. Hier kriege ich jede Regung im Schlafzimmer der Nachbarn zwangsläufig mit. Und das meiste ist unappetitlich. Ich werde wütend, wenn der Mann seine Frau misshandelt, was nicht selten geschieht. Auf dem Weg zum Imbiss mit Mancini sah ich diesen Verrückten wieder, den die Damaszener den verlorenen Prinzen nennen. Er ist klein und dürr und trägt einen weißen Anzug, auf dem sich die Zeit schon lange niedergelassen hat. Im Knopfloch seines Revers steckt immer eine frische Nelke. Seine Haare, billig gefärbt, glänzen. Die Damaszener hänseln ihn, aber manche geben ihm aus Mitleid auch Geld und Essen, wofür er sich mit einer übertriebenen Verbeugung bedankt. Er spricht oft über seinen Vater, der ein gestürzter König sei, und verkündet, er wolle eine große Armee ausrüsten, um den Thron seines Vaters zu besteigen. Er ist so verrückt, dass nicht einmal die Spitzel der diversen Geheimdienste ihn ernst nehmen. Nie wurde er verhaftet. Er ist äußerst höflich. Vor Frauen verneigt er sich und sagt immer denselben Satz. »Chère Madame, quand je vous vois, c'est un plaisir pour moi.« Hin und wieder geht er langsam die Straße entlang und wedelt mit seinen Armen, als würde er fliegen oder schwimmen oder gar mit unsichtbaren Feinden kämpfen. Dazu spricht er laut irgendein Kauderwelsch, das kein Mensch versteht. An solchen Tagen grüßt er niemanden und seine Augen weiten sich, als sehe er große Gefahren kommen. Ich kenne den Verrückten schon lange und habe ihm oft Geld geschenkt. Aber immer, wenn er ausrastete, sprach ich ihn nicht an. Heute trug er Piloten-Headset. Das Kabelende hüpfte hinter ihm auf der Straße. Mancini blieb fasziniert mitten auf dem Bürgersteig stehen. »Komm, weiter. Er hat gerade eine Krise«, sagte ich voller Mitleid. Die Passanten lachten über den Verrückten. »Was für ein idiotisches Kauderwelsch«, sagte eine junge Frau hämisch zu ihrer Freundin. »Das ist kein Kauderwelsch«, berichtigte Mancini die Frau und stellte sich ihr in den Weg. »So, du verstehst das?«, erwiderte die ältere der beiden Frauen, die selbst kaum älter als 20 war. »Nein, aber ich verstehe auch kein Chinesisch und kein Russisch, was nicht bedeutet, dass Chinesen und Russen verrückt sind.« »Russisch und Chinesisch sind richtige Sprachen, aber was der verlorene Prinz da spricht, ist keine Sprache. Das sind tierische Laute«, widersprach die Jüngere und kicherte. »Kannst du dir vorstellen, dass er in seiner Fantasie auf einem fliegenden Teppich steht und über verschiedene Länder hinwegschwebt? Er begrüßt die Bewohner in ihrer eigenen Sprache, zwei Sätze auf Persisch, drei auf Hebräisch und vier auf Japanisch, gefolgt von einer Begrüßung auf Finnisch.« »Komm, Magda«, rief die Ältere, »lass uns weitergehen. Das ist der Bruder vom verlorenen Prinzen.« Und beide kicherten und gingen davon. »Lass uns endlich essen, sonst breche ich vor Hunger zusammen, und dann kommt nur noch Teufelskorderwelsch aus mir heraus«, sagte ich und zerrte Mancini am Ärmel. »Aber die Ältere der beiden ist sehr attraktiv«, sagte er und ging nur unwillig hinter mir her. »Heilige Maria, schütze diesen frechen Italiener«, stöhnte ich. Mancini lachte nur. Barudis neuer Verbündeter. Ein merkwürdiges Gefühl überwältigte Barudi vor dem Eingang der italienischen Botschaft. Der Wächter salutierte, weil er den Kommissar kannte, und wunderte sich, dass Barudi nicht weiterging, sondern innehielt. Sein Blick war auf den Hintereingang der Botschaft gerichtet. In diesem Moment sah er vor seinem inneren Auge noch einmal die Leiche des Kardinals auf dem Boden liegen, und ihm war zum Weinen zumute. Er schüttelte die Bilder aus dem Kopf und klingelte. Der Botschafter überraschte Barudi. Im Grunde hatte der erfahrene Kommissar nur gehofft, dass dieser seine Ermittlung unterstützen und Mancini in seiner Rolle als Journalist decken würde, damit er ungestört arbeiten konnte. Anders aber als der Botschafter des Vatikans war Francesco Longo vom ersten Augenblick an entgegenkommend und offen. Beide Männer verstanden sich auf Anhieb. Vielleicht waren ihre Liebe zu London und einige Dinge, die sie an Großbritannien schätzten, der Grund dafür, dass das Eis zwischen ihnen schnell schmolz. Vielleicht verband sie auch ihr Hang zur Selbstironie. Der Botschafter beauftragte die Pressestelle Roberto Mastroianni umgehend als Journalisten zu registrieren. Eher aus Verlegenheit sagte Barudi, dass ihn die Ermordung des Kardinals beschäme und er den Vorfall außerordentlich bedauere. Und dass er nicht verstehe, warum der Vatikan bloß wegen ein paar gaunerischer Wundertäter eine solche Persönlichkeit nach Syrien geschickt habe. Barudi gestand dem Botschafter offen, er als Katholik verabscheue solche angeblichen Wunder. Allein die Tatsache, dass ein Mensch sich für auserwählt halte, mit Jesus oder Maria zu sprechen, sei eine Ohrfeige für die Millionen anderen, die gläubig, ehrenhaft und reinen Herzens sind. »Sie sprechen mir aus der Seele, Herr Kommissar«, sagte der Botschafter und lachte. Er vertraute Barudi an, er glaube, dass es einen Schöpfer allen Lebens gebe. Und er könne sich auch vorstellen, dass es einen Jesus gegeben habe, der mutig einen Aufstand gegen die Römer in einer staubigen Provinz namens Palästina führte. Seine geniale Strategie lautete, Umarme deinen Feind so innig, dass er nicht mehr in der Lage ist zu kämpfen. Pontius Pilatus, der brutale und korrupte Statthalter des römischen Kaisers Tiberius, erkannte die Gefahr und verurteilte den Revolutionär Jesus in einem Schnellprozess zum Tode. Er war bekannt für seine Prozesse. Später wurde ihm das zum Verhängnis. Er wurde wegen seiner Brutalität und Korruption abgesetzt. Wenn später behauptet wurde, er habe es den Juden überlassen, ob Jesus verurteilt werden sollte oder nicht, so ist das ein Ammenmärchen. Pilatus verachtete die Juden. Und wo gab es einen Kolonialherrn, der einen Rebellen nicht selbst hinrichtete, sondern das Urteil dem versklavten Volk überließ? Aber Jesu geniale Strategie ging auf, schloss der Botschafter. Es brauchte 300 Jahre, um das Römische Reich friedlich zu erobern. Die Liebe besiegt kampflos jeden Feind. Das ist die geniale Idee, und für diese Idee wurde er von Pilatus gekreuzigt. Der Botschafter schwieg eine Weile. Barudi ließ ihm Zeit. Die Jahre hatten ihn gelehrt, die inneren Prozesse eines Gegenübers nicht übereilt zu unterbrechen. »Kann ich vertraulich mit Ihnen sprechen?« fragte Botschafter Longo schließlich leise. »Aber selbstverständlich, Exzellenz«, erwiderte Barudi, und sein Herz klopfte, weil es schneller als sein Kopf ahnte, dass nun etwas Wichtiges kommen würde. »Wir haben den Kardinal hier zu Gast gehabt. Zu seinen Ehren wollten wir ein Festessen geben, er jedoch wollte nicht so viele Leute sehen, deshalb lud man nur den vatikanischen Botschafter, seinen ersten Sekretär und unsere wichtigsten Beamten im Haus ein. Er war damit zufrieden. Wir erkundigten uns heimlich nach seinen Lieblingsgerichten. Er stammte, wie Sie wissen, aus Venedig. Unser Koch hat sein Bestes gegeben und Kardinal Cornaro war gerührt. Es war ein heiterer Abend. Wir sprachen offen über Glaube und Aberglaube. Und er war sehr angetan, dass sich ein Politiker, der eher in der harten Realität beheimatet ist, überhaupt mit dem Aberglauben beschäftigt. Ich erzählte ihm von meinem Bruder, der sich einer Sekte in Amerika angeschlossen und sein Leben zerstört hat. Er endete in der Irrenanstalt. Ich war damals 16. Ich habe mich kundig gemacht, um meiner Mutter zu erklären, wie es dazu kommen konnte. Seither habe ich eine große innere Abneigung gegen jede Art von Aberglauben. Das Festessen endete in heiterer Stimmung. Wir verabschiedeten uns und der Kardinal wurde zur vatikanischen Botschaft zurückgefahren. Am nächsten Morgen kam die Überraschung. Kardinal Cornaro war am Telefon. Erst bedankte er sich bei mir für den schönen Abend und das intensive Gespräch, dann sagte er, ohne Umschweife, er würde sich freuen, mich unter vier Augen zu sprechen. Ich schickte sofort unseren Fahrer, um ihn abholen zu lassen. Er saß hier, wo Sie jetzt sitzen, und erzählte mir von seiner schier unmöglichen Mission. Nicht, dass er sich beklagt hätte, nein, er war begeistert wie ein junger Wissenschaftler, der einen schwierigen Forschungsauftrag bekommen hat. Darauf brennt, ihn zu erfüllen. Ich fragte aus Neugier, warum seine Mission unmöglich sei. Er lächelte und sagte, der Papst habe ihm diese Aufgabe übertragen, weil nur zwei Kardinäle so skeptisch gegenüber Wunderheilern seien, Kardinal Levada und er. In der Tat erinnere ich mich an einen Zeitungsbericht über eine heftige Debatte im Vatikan zwischen Befürwortern und Kritikern der Wunderheiler. Selten dringt ein solcher Wortwechsel an die Öffentlichkeit. Ein Kardinal, ich habe seinen Namen vergessen, meinte, die Italiener bräuchten die Wunder, um ihren schwach gewordenen Glauben zu festigen. Da soll Kardinal Cornaro erwidert haben, die Italiener sind wunderbar genug, aber ihr Hirn, Bruder, braucht dringend ein Wunder. Ich fragte den Kardinal, ob ich das richtig in Erinnerung hätte. Er genierte sich ein wenig, die Presse habe übertrieben, aber im Zorn seien ihm ähnliche Worte tatsächlich über die Lippen gekommen. Er habe also vom Papst diesen Auftrag erhalten. Benedikt sei zwar eher ein Freund von Levada, der seit 2006 die Glaubenskongregation leite, aber da der älter und gebrechlicher sei, bleibe nur er, Kardinal Cornaro. Unmöglich sei die Aufgabe deshalb, weil zu viele Syrer und ein paar Kardinäle Interesse an einem positiven Bericht hätten. Sie machten sich große Hoffnungen, dass die syrischen Wunderheiler anerkannt würden. Dann aber wären Ägypter, Libanesen, Jordanier, Palästinenser und Iraker beleidigt, bei denen es auch Wunderheiler gibt. Auch sie haben Marienerscheinungen und lassen Olivenöl und Wein aus allen möglichen Löchern fließen. Barudi lachte herzhaft und auch der Botschafter lachte über seine eigene Formulierung. Cornaro fuhr fort und erklärte, Papst Benedikt sei selbst eher skeptisch gegenüber Wunderheilern. Aber er habe Freunde in beiden Lagern und wolle keine Seite verärgern. Deshalb habe er ihn, Kardinal Cornaro, mit der Untersuchung beauftragt. Nach eingehendem Studium habe er die anderen Fälle in Syrien, dem Libanon und Jordanien fallen gelassen. Das seien überwiegend Gauner und Taschenspieler, die mit ihren Manipulationen nicht einmal einen Auftritt in einem kleinen Zirkus durchstehen könnten, sagte er. Dieser eine Fall in Derkas jedoch habe ihn von Anfang an fasziniert. Die Berichte überschlugen sich vor Begeisterung. Auch Skeptiker legten die Waffen nieder, nachdem sie dem Mann begegnet waren. Sogar Monsignore Saleri, der Nuntius des Vatikans in Damaskus, sei inkognito in Derkas gewesen und vollkommen überzeugt. Er kenne Saleri seit Jahrzehnten. Dieser sei ein großer Rationalist. Der Botschafter hielt inne. Sein Blick wanderte durch den prachtvoll möblierten Raum, als suchte er die passenden Worte. Die Stille wurde nur vom leisen Ticken einer Wanduhr durchbrochen. »Das Problem besteht darin«, fuhr er schließlich fort und richtete seinen Blick wieder auf Barudi, »wie mir Kardinal Cornaro erklärt hat, dass der Wunderheiler im Norden Muslim ist. Keiner weiß genau, ob Sunnit oder Schiit oder Alawit, aber ein Muslim ist er mit Sicherheit. Ein Muslim, ohne die Stigmata Jesu. Aber er stellt Jesus höher als Mohammed und residiert in einer Kirche.« Diese Worte sprach der Kardinal ganz langsam, und mir blieb die Spucke weg. Erst jetzt begriff ich, weshalb er mit mir hatte reden wollen. Der Kardinal fuhr in aller Ruhe fort. Dieser Wunderheiler, der weder Olivenöl absondere noch Stigmata trage, scheine ihm der wichtigste Fall nicht nur in Syrien, sondern auf der ganzen Welt zu sein. Apropos Stigmata, selbst belesene und von kirchlichen Betreuern beratene Wundergauner trügen die Wunden in der Handfläche, und das sei nachgewiesenermaßen falsch. Jesus wurde hier ans Kreuz genagelt, sagte er und zeigte auf sein Handgelenk. Barudi wunderte sich. Aber auf allen Gemälden, bei allen Skulpturen, befinden sich die Wunden in der Handfläche. Der Botschafter lächelte und sagte, genau das habe er auch eingewendet. Inzwischen weiß ich, fuhr er fort, dass das in Wirklichkeit nicht möglich wäre, weil die Handfläche das Gewicht des Gekreuzigten nicht hält. Die Hände wären gerissen. Abgesehen davon stirbt der Gekreuzigte nicht an den Wunden oder am Blutverlust. Der Tod tritt durch Ersticken ein. Durch die ausgestreckten Arme lässt sich der Kopf nicht lange aufrecht halten und fällt dem Gekreuzigten auf die Brust. Dadurch schnürt es ihm die Luftröhre zu und er erstickt grausam langsam. In vielen Fällen führen auch Kreislaufzusammenbruch und Herzversagen zum Tod. Die Maler fanden es jedoch ästhetischer, die Handflächen mit Nägeln zu durchbohren. Barudi nickte nachdenklich und staunte nicht schlecht, dass er sich darüber als Christ noch nie Gedanken gemacht hatte. »Aber zurück zum eigentlichen Problem«, fuhr der Botschafter fort. »Wie würden die Muslime reagieren, wenn der Kardinal feststellte, dass der Heiler von Derkas tatsächlich ein Wunderheiler war?« Der Kardinal breitete eine Palette von möglichen Reaktionen vor mir aus, und ich merkte, wie intensiv er sich damit beschäftigt hatte. Welche Palette? Fragte Baroudi. Kardinal Cornaro hat mir erklärt, wie jede einzelne Religionsgemeinschaft reagieren würde. Er hatte sich im Vorfeld wirklich keine Mühe erspart. Ich habe vieles vergessen, aber nehmen wir an, der Mann von Derkas wäre tatsächlich ein Wunderheiler, ein Heiliger, wie es seine Anhänger behaupteten. Dann würden viele Christen beleidigt reagieren, sich in ihrem Glauben verletzt fühlen. Hatte Gott keinen einzigen anständigen Christen gefunden, um der Menschheit seine Botschaft zu vermitteln? Und wie wiederum würden es die Muslime finden, wenn einer von ihnen plötzlich ein Bote christlicher Wundertaten wäre? Sollte der Mann hingegen kein Wunderheiler sein, gäbe es genauso viele, die sich beleidigt fühlen könnten. Warum aber, fragte ich ihn, hat man ausgerechnet einen der wichtigsten Kardinäle des Vatikans geschickt, der, nebenbei bemerkt, 70 Jahre alt ist? Warum hatte er den Auftrag nicht delegiert? »Ja, genau, das will ich hören«, unterbrach Baroudi die Rede seines Gastgebers. »Ich ging sogar noch weiter und sprach direkt von den Gefahren, die dem Kardinal drohten, weil die Region viele Unruhen und Aufstände erlebt hat. Die Mission könne lebensgefährlich werden, habe ich ihm gesagt.« »Alle Achtung, die Hälfte der Syrer hat keine Ahnung, was in diesem Gebiet los ist, aber Sie wissen das«, staunte Baroudi. »Nicht nur ich«, der Vatikan hat sich beim italienischen Geheimdienst informiert und Cornaro davor gewarnt, in die nördlichen Regionen des Landes zu reisen. Das hat er mir selbst gesagt. Als ich ihn fragte, warum er sich dieser Warnung widersetzen wolle, senkte er den Blick und saß eine ganze Weile still da. Dann fing er leise, fast zu sich selbst gewandt, zu sprechen an. Dass diese Reise ihm persönlich und seinem Glauben diene. Er habe zu lange alles abgelehnt, was mit Wunderheilern zu tun habe. Bereits als Theologie- und Philosophiestudent habe er sich mit historischen Wundertaten beschäftigt und sei in diesem Zusammenhang auf viel Lächerliches und bisweilen sogar Kriminelles gestoßen. Allmählich aber sei er dahinter gekommen, dass es über die Jahre hinweg unter den Kardinälen immer zwei Fraktionen gegeben habe. Auch heute wollen die einen ein offenes, aufgeklärtes Christentum, das ohne irgendwelchen Aberglauben auskommt und sich allein auf die Lehre Christi stützt. Die anderen, unter Führung des Kardinals Budi, betrachten das Christentum als eine Religion der Wundertäter. Für sie ist die Gottesschöpfung selbst das erste Wunder und Jesus, Gottes Sohn, hat auf Schritt und Tritt Wunder vollbracht und Kranke geheilt. Und sie gehen noch weiter. Wer Wunder ablehne, wolle aus der katholischen eine evangelische Kirche machen. Deshalb soll der Weg bis zur Ewigkeit mit Heiligen gepflastert sein. Diese hitzige Auseinandersetzung dauert bis heute an. Der Botschafter schwieg einen Moment lang. »Kardinal Cornaro selbst«, flüsterte er dann kaum noch hörbar, »ist, wenn Sie so wollen, in eine Glaubenskrise geraten. Natürlich hätte er in Rom bleiben und die Untersuchung in Syrien an einen jungen Mitarbeiter delegieren können, aber er wollte sich selbst und nicht die Meinung der Experten auf die Probe stellen.« Das ist jedenfalls meine Erklärung. Sein Glaube war erschüttert, und er machte sich schwerwiegende Gedanken, ob er in der Diskussion um diese Wunderheiler eigenen Vorurteilen aufgesessen war. Deshalb wollte er sich selbst auf den Weg machen und Informationen aus erster Hand einholen. Hat er Ihnen von den christlichen und muslimischen Religionshütern erzählt, die ihm hier mit ihren Besuchen auf die Pelle rückten? Nein, anscheinend haben sie keinen großen Eindruck hinterlassen. Mich aber fragte er um Rat. Vom Nuntius der Vatikanischen Botschaft hatte er erfahren, dass ich nicht nur ein normales Geschichtsstudium absolviert habe, sondern ein paar Jahre meines Lebens insbesondere dem Studium historischer Schlachten und den dahinterstehenden Strategien gewidmet habe. Er erkundigte sich nach dem besten taktischen Vorgehen und wie er sich nach Beendigung seiner Untersuchungen zurückziehen könne, ohne für böses Blut zu sorgen. Ich empfahl ihm erstens, sich nie in die Auseinandersetzung zwischen den muslimischen Fraktionen einzumischen, da sie genau wie unsere diversen Konfessionen verfeindet sind. Zweitens, wie ein Feldherr zu handeln. Je weniger der Feind von dem Vorhaben erfährt, umso besser. Das bedeutet, keine Erkenntnisse preiszugeben oder auch nur anzudeuten und keine Einschätzung, in welche Richtung auch immer, zu äußern. Drittens riet ich ihm, die ganze Sache abrupt abzuschließen, ohne dass viel Staub aufgewirbelt wird, und heimlich abzureisen. Das überzeugte ihn. Er bedankte sich für das Gespräch. Doch halt, beinahe hätte ich es vergessen. Er wollte sich schon erheben, da fragte er mich noch, ob ich etwas über den Budi-Clan wisse. Das hat mich ein wenig irritiert. »Warum?«, fragte Barudi. »Ich weiß nicht genau. Ich bot an, Erkundigungen einzuholen, aber er winkte ab. Mein erster Sekretär hat später in Rom in Erfahrung gebracht, dass Kardinal Cornaro für seine Bemühungen bekannt war, den Vatikan aus den Krallen der italienischen Mafia zu befreien. Und es gibt Gerüchte, dass die italienische Mafia mit dem Budi-Clan zusammenarbeitet, der den Drogen- und Waffenhandel im Norden beherrscht. Und so ein aufrechter und engagierter Mann wird umgebracht, erwiderte Barudi empört. Der Botschafter nickte traurig. Barudi stand auf. Es war bereits nach 5. »Sie haben uns einen guten Schritt vorangebracht. Für mich ist die Sache nun klarer. Der Kardinal war leidenschaftlich auf der Suche nach der Wahrheit, auch für sich selbst, und ließ sich weder vom Drängen der Damaszener Fürsprecher der Wunderheilerin noch von der Wut des Scheichs beeinflussen. Er wollte in den Norden fahren und sich selbst ein Bild machen.« »Genau so ist es«, sagte der Botschafter und drückte Barudi zum Abschied kräftig die Hand. Barudi wusste, er hatte einen Verbündeten gewonnen. An der Tür fasste der Botschafter den Kommissar kurz am Arm. »Haben Sie irgendeinen Verdacht, wer der Mörder sein könnte? Ich will wirklich nicht neugierig erscheinen, aber ich wünschte, Sie hätten jemanden im Visier.« »Einen?« rief Barudi und lachte. »Es sind fast zu viele Verdächtige. Meine Arbeit besteht darin, wie mit einem Meißel an die Sache heranzugehen, um alles wegzuschlagen, was den Kern verdeckt. Und ich bin sicher, dass wir es nicht mit einem Einzeltäter zu tun haben.« Der Botschafter hätte gerne gewusst, wie der Kommissar darauf kam, von mehreren Mördern auszugehen. Aber er verkniff sich die Frage und sagte nur, »Ich freue mich sehr auf die Fortsetzung unseres Gesprächs.« Ein Bekennerschreiben. Mancini klingelte kurz vor 20 Uhr. Die Tür ging augenblicklich auf, als hätte Barudi direkt dahinter gestanden. »Sir Shukri ist in der Küche«, sagte er und lachte den Gast an. »Er mag keinen Besuch in seinem Königreich, wenn er kocht. Deshalb bin ich zum Pförtner geworden. Komm herein.« Barudi machte eine Verbeugung, als wäre er der Butler des Hauses. Mancini trat ein. »Merci, Monsieur«, sagte er mit dünner Stimme, ganz so, wie man sich die übertriebene höfische Aussprache in französischen Palästen vorstellt. Shukri lachte, als er Mancini mit der Geschenktüte sah. Dieser war sehr erfreut gewesen, als er den Delikatessladen, den er kannte, wiedergefunden hatte. Dort hatte er vor Jahren italienische Lebensmittel und Wein gekauft, um ein Abschiedsessen für seine Hauswirtin zuzubereiten, die ihn während seines Aufenthalts wie ihren eigenen Sohn behandelt hatte. Mancini übergab Shukri die Tüte mit 2 Flaschen Wein, einem würzigen Primitivo di Manduria aus Apulien und einem Pinot Grigio aus dem Friaul. »Das war aber wirklich nicht nötig«, sagte Shukri, während er die Flaschen auf den Tisch stellte. Für das Essen hatte er 2 nicht minder edle Rotweine aus Daria und Malula vorgesehen. Weißwein konnte Shukri nicht trinken, da er davon Sodbrennen bekam und außerdem nicht gut schlief. Das erzählte er Mancini aber nicht. Er würde den Weißwein aus dem Friaul weiterschenken. Der tüchtige Hobbykoch hatte verschiedene Gerichte zubereitet. mit Hackfleisch gefüllte Weinblätter und andere mit vegetarischer Füllung, Kebbe, Hummus, Mutabal, Tabule, gebratenes Gemüse und drei Schälchen mit Dips. Dazu knuspriges Fladenbrot, das nach Erde duftete. Zwischen all diese Herrlichkeiten stellte Shukri weitere kleine Teller mit Oliven, Erdnüssen und Pistazien, sauren Gurken, gefüllten Mini-Auberginen und anderen eingelegten Spezialitäten. »Hast du das ganze Amt eingeladen?« fragte Mancini beim Anblick des vollen Tisches. Shukri hatte sich zwar schon mittags aus dem Büro verabschiedet, aber er verschwieg, dass drei der zeitaufwendigsten Gerichte von seiner geliebten Faride zubereitet worden waren. Sie wohnte zwei Häuser weiter. Farides Ehemann war Transportunternehmer, ein reicher Grobian, und Faride liebte den charmanten Shukri, der keine großen Ansprüche stellte und sie verwöhnte. Er war nicht nur im Bett eine Freude für sie. Er war der erste Mann in ihrem Leben, der sie auf Augenhöhe behandelte und für sie kochte. Was sie aber nicht wusste und erst 10 Jahre später erfuhr, war, dass ihr Mann sowohl in Jordanien wie in Kuwait eine Frau und mehrere Kinder hatte. Die drei Frauen erfuhren erst bei seinem Begräbnis voneinander, aber das ist eine andere Geschichte. Faride konnte Shukri helfen, weil ihr Mann für eine Woche auf Geschäftsreise in den Golfstaaten war. Sie verschwand kurz vor Baroudis Ankunft. Bevor die drei Männer sich zum Essen niederließen, sah Mancini sich ein wenig in der Wohnung um. Sie war elegant und gepflegt. Mancini erfuhr von Baroudi, dass Shukri mit niemandem zusammenleben wollte. Es war nicht zu übersehen, dass Shukri gerne las. Seine Bibliothek füllte eine große Wand von etwa 6 Meter Länge. Ausgesuchte Übersetzungen der Weltliteratur, alte Werke der früheren arabischen Dichter, in Leder gebunden. Und dann aßen sie mit großer Freude all die Köstlichkeiten, die Shukri zubereitet hatte. »Wo hast du kochen gelernt?« erkundigte sich Mancini voller Bewunderung und strich sich über den Bauch. »Bei meiner Mutter«, antwortete Shukri. »Als Kind war ich oft krank und meine Mutter lenkte mich ab, indem sie mir von leckeren Speisen vorschwärmte. Sie beschrieb ihre Rezepte bis in alle Einzelheiten und ließ mich manchmal beim Kochen zuschauen. Hin und wieder überprüfte sie, ob ich auch gut zugehört hatte, und fragte mich nach irgendeinem Rezept. Erst stotterte ich herum und hatte die Hälfte vergessen. Irgendwann beschloss ich, mir alles zu merken und so lange zu wiederholen, bis ich es wirklich im Kopf hatte. Es gab damals keine Kochbücher, und meine Mutter war eine Fundgrube für all die Tricks, wie man aus einfachen Zutaten das exotischste Essen zubereitet und wie man Gerichte retten kann, wenn etwas schiefgegangen ist. Bald wusste ich mehr Rezepte auswendig als patriotische Gedichte. Meine Mutter war stolz auf mich. Wenn wir Besuch hatten, ließ sie mich vor Tanten und Nachbarinnen mein auswendig gelerntes Wissen vortragen. Die Frauen lachten. Mein Vater warnte oft im Scherz, sie mache noch ein Mädchen aus mir. Der Wein schmeckte köstlich, aber Mancini trank langsam. Er wollte nüchtern bleiben und einige Fragen klären, die ihn beschäftigten. Das Gespräch sprang, wie bei solchen Einladungen häufig der Fall, von Thema zu Thema. Immer wieder verglichen die drei die Verhältnisse in Italien mit denen in Syrien. Als Baroudi und Shukri über einige Politiker und Kollegen im Amt sprachen, musste Mancini sich richtiggehend konzentrieren. Laufend ging es um Sunniten, Schiiten, Drusen, Alawiten, Christen und Juden. Seit seiner Ankunft war das so. Auf der Straße, in den Geschäften, im Bus und im Amt. »Was war passiert?«, fragte er sich. Als er 5 Jahre zuvor in Syrien gewesen war, um Arabisch zu lernen, hatte man höchstens einmal an einem ganzen Abend erwähnt, dass jemand einer bestimmten Religion oder Nationalität angehörte. Er folgte dem Gespräch zwischen Baroudi und Shukri nicht weiter, indem es inzwischen um irgendeine Liebesaffäre ging, die nicht akzeptabel war, weil die Frau einer anderen Religion angehörte als der Mann. Mancini kehrte in Gedanken zurück zu seinem spätnachmittäglichen Spaziergang durch die Stadt. Vieles war ihm seltsam vorgekommen. So viele verschleierte Frauen und so viele Geschäfte, die Schleier anboten. Das hatte er in Damaskus, der offenen Metropole, nicht erwartet. Absurd fand er ein Schaufenster im Souk al-Hamidiyye, wo modische Schleier ausgestellt waren, bunte, mit Strass und Klunkern verkitschte Tücher. »Wir langweilen unseren Gast«, sagte Schukri in diesem Moment und riss Mancini aus seinen Gedanken. »Nein, überhaupt nicht«, erwiderte dieser. »Ich dachte nur kurz über die Veränderungen nach, die ich täglich beobachte, wenn ich durch die Straßen gehe.« Er hielt kurz inne, dann wandte er sich an Barudi. »Übrigens, vielen Dank für die ausführlichen Unterlagen. Die Analyse ist glaubwürdig und informativ. Hast du sie vorgenommen?« »Nein, ich habe sie vor einiger Zeit gelesen, aber ich muss das eine oder andere Kapitel noch einmal durchgehen.« »Welche Analyse?« warf Schukri ein. »Es geht um die Einschätzung von Aberglauben, Wundertätern und ihren Tricks«, erwiderte Barudi. »Du erinnerst dich doch bestimmt noch an die Ermordung der jungen Nonne vor etwa 6 Jahren.« »Die in der Sakristei gekreuzigt wurde?« »Ja, genau die. Damals standen wir vor einem Rätsel. Wer hatte diese liebenswürdige junge Nonne so gehasst, dass er sie bei lebendigem Leib kreuzigte?« »Ist das wahr? Mein Gott, wie entsetzlich«, flüsterte Mancini und fasste sich mit beiden Händen an den Kopf. »Ja, leider. Die Nonne hatte Jesus Stigmata. Ihre Hände heilten angeblich Kranke. Einer ihrer fanatischen Anhänger war, wie sich herausstellte, zutiefst enttäuscht, dass die Nonne seine schwerkranke Mutter nicht heilen konnte und wollte verhindern, dass sie andere Menschen heilte. Wir tappten lange im Dunkeln. Mein damaliger Assistent Elias Barkil war ein gläubiger Katholik. Er mochte die Wundertäter nicht und stand mir während der Untersuchung dauernd im Weg. Weil ich wusste, dass er Psychologie und Geschichte studiert hatte, bevor er zur Polizei kam, habe ich ihn beauftragt, eine Analyse der bekanntesten Wundertäter vorzunehmen. Er machte seine Arbeit gründlich, und als ich sie gelesen hatte, ahnte ich, dass der Täter aus den Reihen der Anhänger dieser Nonne und nicht ihrer Feinde stammt. Es war der erste entscheidende Schritt bei der Ermittlung, und bald hatten wir in etwa sein Profil. Ein Einzelgänger, fanatisch, bitter enttäuscht von der Nonne. Das Kloster hatte zum Glück Buch geführt über alle Menschen, die zu der Nonne kamen. Aus diesen Namen haben wir diejenigen herausgefiltert, bei denen sich keine Heilung eingestellt hatte. Mit Pressemitteilungen versuchten wir, den Täter in Sicherheit zu wiegen. Wir gaben vor, in den Kreisen von Atheisten und Islamisten zu ermitteln. Gleichzeitig engten wir durch Ausschlussverfahren den Kreis der Verdächtigen immer weiter ein. Bald konnten wir den Täter fassen. »Und du«, wandte sich Barudi erneut an Schukri, »hast uns mit deiner hervorragenden Arbeit genau diesen einen Fingerabdruck von ihm zur Verfügung gestellt, der ihn eindeutig überführte. Er musste alles zugeben.« »Macht nicht schon wieder andere für deinen Erfolg verantwortlich. Deine Fähigkeit, jeden kleinsten Verdacht ernst zu nehmen und diese Ansätze zu kombinieren, ist inzwischen legendär.« Barudi winkte ab und um das Thema zu wechseln, fragte er Mancini, »was hat dir an der Analyse am besten gefallen?« 2-3 Dinge sind wirklich herausragend, aber erzähl mir zuerst, wo arbeitet dieser Assistent heute? Wir könnten seine Unterstützung gebrauchen.« Die Frage löste Schweigen aus. Barudi und Schukri schauten sich an. »Elias«, hob Schukri dann mit belegter Stimme an, »ist leider vor 3 Jahren bei einer Verfolgungsjagd verunglückt. Er war einem Bandenchef auf der Spur, der mehrere Menschen ermordet und noch weitere auf seiner Liste hatte. Unglückseligerweise fuhr Elias zu schnell, verlor in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen, überschlug sich und krachte gegen einen Betonpfeiler.« »Es war meine Schuld«, sagte Barudi. Seine Stimme brach und er musste sich räuspern. »Ich hätte ihm nicht erlauben dürfen, an der Verfolgung teilzunehmen.« »Hör bitte damit auf«, flehte Schukri. »Jedem von uns kann das passieren. Hast du ihm etwa gesagt, er soll die Schleudergefahr missachten?« »Nein, aber ich habe einen der besten Männer verloren, mit dem ich in 30 Jahren zusammengearbeitet habe. So eine Leidenschaft für Gerechtigkeit hat man selten gesehen, sagte Barudi traurig. Das tut mir leid zu hören, sagte Mancini. Seine Studie über Wundertäter und Aberglaube ist wirklich sehr gut. Ich war überrascht zu lesen, dass schon die alten Ägypter und Griechen Tricks beherrschten, wie man Statuen und Bilder Blut weinen ließ. Aber dein Assistent hatte auch den Mut zuzugeben, dass es Fälle gibt, bei denen tatsächlich etwas Übernatürliches im Spiel sein muss. »Wie bitte, die alten Griechen?« warf Schukri verwundert ein. »Ja, und zwar bis zur Perfektion. Allein was Heron von Alexandria geleistet hat, war unglaublich,« antwortete Mancini. »Heron von Alexandria nie gehört,« murmelte Schukri. »Ich bis zu meinen letzten Recherchen auch nicht,« gab Mancini zu. »Aber Mathematiker kennen den Mann, der wahrscheinlich im 1. Jahrhundert nach Christus in Ägypten gelebt und geforscht hat. 13 Bücher hat er geschrieben über Mathematik, Optik, Automaten, Hydraulik, Waffentechnik und Erdmessungen. Er hat Automaten erfunden, die Türen durch die unsichtbare Hand der Götter öffneten, sobald man ein Feuer für die Götter entzündete, das dann in einem versteckten Kessel ausreichend Dampf und damit Druck erzeugte. Er war der Erfinder der ersten Dampfmaschine der Menschheit, die damals allerdings nur als kurioses Spielzeug betrachtet wurde. Die Industrie war noch nicht so weit, Dampf für den Antrieb von Maschinen einzusetzen. Er jedoch hat die erste Windmaschine, die eine Orgel betätigte, entwickelt. Und zur Erheiterung der Zuschauer eben auch weinende Statuen, die salzige, blutfarbene Tränen weinten. Über ein einfaches System versteckter kleiner Kanülen wurde Druck aufgebaut und die Flüssigkeit in Bewegung gebracht. »Und hast du auch nach dem Wunder im Dom von Neapel gegoogelt?« fragte Barudi seinen italienischen Kollegen. »Nein, das habe ich vergessen. Aber vielleicht kann ich es jetzt nachholen,« schlug Mancini vor. »Klar, komm mit. Der Computer steht im Arbeitszimmer,« erwiderte Schukri. Mancini folgte ihm. Als Schukri zurückkam, fragte er Barudi, was es mit diesem Wunder in Neapel auf sich habe. Und Barudi erzählte ihm von dem angeblich erstarrten Blut in der geschlossenen Ampulle, das sich vor den Augen der Gläubigen verflüssigte. Schukri schüttelte den Kopf. Keine 5 Minuten später kehrte Mancini mit einem Zettel in der Hand zurück. »Die Mischung in der Ampulle«, sagte er noch im Stehen, »besteht aus Eisen-3-Chlorid, das als Mineral Molysit in der Natur vorkommt. Dazu nimmt man Calciumcarbonat, das ist Marmorpulver, oder Eierschalen und etwas Tafelsalz und noch ein paar Tropfen Wasser. Fertig ist die Suppe. Solange es kalt ist, sieht es wie getrocknetes Blut aus. Ab 29 Grad jedoch verflüssigt sich das Pulver zu einer dicken roten Flüssigkeit. Simpler geht ein Betrug kaum.« Mancini nahm einen Schluck Wein, aber noch bevor er sich setzen konnte, fragte Barudi, »Und hast du auch das kleine blaue Büchlein über die Wunderheilerin Dumia gelesen?« Als er Schukris Miene sah, fuhr er fort. »Vor einigen Jahren hat einer unserer Mitarbeiter ein paar Exemplare angeschleppt. Er ist bis heute absolut überzeugt von ihr.« »Ja, ein absurdes, aber aufschlussreiches Buch. Es half mir, einige Fragen zu formulieren. Hast du es denn auch gelesen?« fragte Mancini zurück. »Ja, und ich musste viel lachen, als ich über diese mediengeile Dumia gelesen habe,« antwortete Barudi. »Sie ist für mich eine Karikatur des Glaubens. Sie selbst ist ziemlich primitiv, hat aber im Bischof und im Pfarrer 2 beredte Fürsprecher gefunden, oder Paten, wie die Leute respektvoll sagen. Für mich sind sie Paten nach sizilianischer Art. Sie wollen die Leute mit allerlei Tricks und angeblichen Gesprächen mit der heiligen Maria einlullen, als hätte die heilige Maria nichts anderes zu tun, als ausgerechnet mit dieser Dumia zu reden. Aber wie dem auch sei, jahrzehntelang war Damaskus im Aufschwung und hatte solche Taschenspielertricks nicht nötig. Erst die Krise vor 30 Jahren belebte das Geschäft neu. Auf dem Land gibt es solche Gauner seit über 50 Jahren. Bittere Armut und Analphabetismus machen die Leute abergläubisch. Sie suchten Halt. Ich habe selbst als Kind von 10, 11 Jahren in unserem armseligen christlichen Dorf im Süden solche Scharlatane erlebt. Nie werde ich vergessen, wie meine Tante für viel Geld das heilige Öl gekauft hat. Ein kleines Fläschchen mit einem in Olivenöl getränkten Wattebausch für 3 Lira. Sie war so arm wie wir. 3 Lira. Das war damals der Tageslohn ihres Mannes. Aber sie erhoffte sich von dem Öl alles. Es sollte Krankheiten heilen, Unheil abwenden und magische Kräfte verleihen. Meine Mutter lachte sie aus. Ich war sehr gläubig und betete zur heiligen Maria. Und eines Tages ging ich zu meiner Tante und bat sie, meine Hände mit dem heiligen Öl zu betupfen, damit sie Kraft bekämen. Einmal, nur einmal wollte ich meinen Rivalen Butros zu Boden werfen. Butros schlug mich, wann immer er konnte. Er war gleich alt, aber 2-mal so groß wie ich. Ich hatte immer fürchterliche Angst, aus dem Haus zu gehen, weil ich fürchtete, dass er mir auflauerte. An jenem Tag aber steuerte ich erhobenen Hauptes auf Butros zu, packte ihn mit beiden Händen am Kragen und rief: »O heilige Maria, steh mir bei!« Ich wollte Butros zu Boden werfen und ihm meinen lange vorbereiteten Satz zurufen: »Jetzt kannst du Staub fressen!« Doch Butros war ein Berg aus Fleisch und ließ sich überhaupt nicht einschüchtern. Er schüttelte sich vor Lachen, hob mich mit einer Hand hoch, bis ich in seinen Augen die roten Äderchen sah, und dann stieß er mit seinem großen Kopf so heftig gegen meine Stirn, dass ich mehrere Meter rückwärts flog und für einen Augenblick wie benommen war. Als ich schmerzhaft auf dem Hintern landete, kam ich wieder zu mir. Ich taumelte benommen nach Hause, und er lachte mir laut hinterher. Zu Hause konnte ich die Beule auf meiner Stirn nicht verbergen. Bis dahin hatte ich meine Angst vor Butros stets verheimlicht und gelogen, wenn man mich fragte, woher ich meine Schürfwunden hatte. An dem Tag aber kam mein Cousin Jirgi aus der Stadt zu Besuch. Er war bereits 16 und arbeitete bei einem Automechaniker. Er liebte meine Mutter sehr. Jirgi sah meine Beule und fragte mich unter 4 Augen: »Was ist los? Deiner Mutter hast du erzählt, du bist gestolpert und mit der Stirn gegen einen Baumstamm geprallt. Mir erzählst du jetzt die Wahrheit.« Ich weinte vor Scham, aber ich erzählte ihm alles, auch vom ranzigen Öl der Tante. Er küsste mich, gab mir 10 Piaster und sagte, ich solle zum Krämer gehen und Kürbiskerne kaufen und danach Butros rufen. Er solle mal rauskommen. Dann lehnst du dich an unsere Mauer und knackst genüsslich deine Nüsse. Alles andere überlässt du mir. Ich rannte zum Krämer. Auf dem Rückweg stand Butros 2 Häuser weiter an die Mauer seines Elternhauses gelehnt. »Na, bringst du mir Kürbiskerne?« »Nur zu, ich habe Lust darauf.« Ich warf einen Blick auf unsere halb geöffnete Haustür und sah meinen Cousin mit einem Stock in der Hand in ihrem Schatten stehen. Butros aber konnte ihn nicht sehen. Jirgi bedeutete mir, das Monster herzurufen. »Wenn du eine Tracht Prügel haben willst, dann komm doch her.« »Und von den Kernen bekommst du nur die Schalen«, erwiderte ich heiser vor Aufregung. Noch heute weiß ich nicht, wie mein zittriger Mund diese Worte hervorgebracht hat. Butros kam tatsächlich. Als er unser Haus erreichte, ging die Tür vollends auf, und mein Cousin Gigi, so groß wie Butros, aber athletischer gebaut, sprang ihn an wie ein Panther. Erbarmungslos schlug er auf ihn ein. Kurz darauf lag Butros auf dem Boden und jammerte wie ein Baby. Jirgi hielt inne. »Hör mir jetzt gut zu. Du wirst doppelt so viele Prügel bekommen wie heute, wenn dein Schatten Zacharias Füße auch nur berührt. Verstanden? Wenn dein Schatten seine Füße auch nur berührt.« »Bitte nicht mehr schlagen«, winselte Butros, dass ich beinahe Mitleid mit ihm bekam. »Ja, ich habe verstanden.« »Das war's.« Wann immer wir uns sahen, flüchtete er aus Angst, sein Schatten könnte mich berühren. Vor allem in den Abendstunden, wenn die Schatten länger wurden. Ich aber hatte jedweden Glauben an irgendwelche Öle, die Tränen und das Blut der heiligen Bilder verloren. Jahre später jedoch, ich war bereits in der Polizeiakademie, floss das Öl wieder aus heiligen Bildern in Malula, und heute tauchen in Damaskus und überall Gesprächspartner der heiligen Maria auf und heilen Kranke mal mit, mal ohne Öl. Wie der Bergheilige in Darkas, zu dem unser Kardinal gefahren ist. Moment, meldete sich jetzt Mancini zu Wort, und in seiner Stimme lag Widerspruch. Der Fall der Wunderheilerin Dumia und der des Bergheiligen sind jedenfalls nach den Unterlagen eine Stufe seriöser einzuordnen, oder, er zögerte, wie sagt man auf Arabisch? Ach ja, raffinierter. Hier in Damaskus stellt sich die katholische Kirche samt ihrem Bischof und dem merkwürdigen Pfarrer vor die Wunderheiler. Nur Patriarch Besra hält sich bedeckt. Bischof Tabich und Pfarrer Gabriel dagegen betreiben die Sache mit großem Einsatz. Mit CDs, DVDs und Büchern machen sie Werbung. Es gibt sogar Gerüchte, dass Verteidigungsminister Ballas zusammen mit führenden Offizieren des Geheimdienstes und der Armee bei der Frau war, um sich segnen und salben zu lassen. Die Sache mit dem Bergheiligen ist dagegen etwas komplizierter. Der Mann ist Muslim. In diesem Moment klingelte Barudis Handy. Er warf einen Blick auf das Display. »Ja, Ali, guten Abend, was gibt's?« sagte er dann. Eine Weile hörte er schweigend zu. »Ach Gott, nein«, sagte er schließlich. »Bist du sicher?« »Danke. Nein, bleib zu Hause, das hat Zeit bis morgen. Wir können zu dieser Stunde ohnehin nichts machen.« ich weiß, ich danke dir, aber es ist nicht nötig. Gut, wir sehen uns morgen. Salam.« Barudi beendete das Gespräch mit einem Knopfdruck, legte sein Handy auf den Tisch. »Es ist eine Katastrophe«, sagte er. »Was ist passiert?«, fragten seine Kollegen wie im Chor. »Im Fernsehen wurde gerade ein Bekennerschreiben verlesen. Eine islamistische Gruppe, die sich Kampf gegen die Kreuzzügler nennt, hat sich zum Mord an dem Kardinal bekannt. Das ist echt scheiße. Wir lassen keine Silbe über den Fall verlauten. Nicht einmal unseren Kollegen gegenüber sprechen statt vom toten Kardinal nur von Maher, um die Sache diskret zu behandeln. Und jetzt das. Ich war dabei, als der Innenminister alle Verantwortlichen der Zeitungen, Radiosender und Fernsehanstalten, auch der privaten, anwies, kein Wort in dieser Sache zu veröffentlichen, bis wir, Mancini und ich, mit unserer Untersuchung fertig sind. Das bedeutet, dass der Geheimdienst dahinter steckt. Niemand sonst würde es wagen, den Innenminister zu übergehen. Armer Barudi, sagte Shukri leise und strich Barudi liebevoll über die Schulter. Als ob wir nicht schon genügend Probleme hätten, wirft man uns nun dieses Bekennerschreiben wie eine Bombe zwischen die Beine, sagte Barudi und spürte, wie sich sein Magen zusammenzog. Lasst uns aufbrechen, schlug Mancini vor. Nein, ihr bleibt sitzen. Das Essen ist erst abgeschlossen, wenn man den Kaffee getrunken hat. Wir können uns dann noch gemeinsam die Nachrichten um 23 Uhr anhören, rief Shukri und eilte in die Küche. Barudis Protest bekam er nicht mehr mit. Es war kurz vor Mitternacht, als Barudi und Mancini das Haus verließen. Das Taxi wartete schon. Barudi nahm neben seinem Kollegen auf dem Rücksitz Platz und nannte dem Fahrer Mancinis Adresse in der Midanstraße. »Hast du schon einen Termin bei der Wunderheilerin?« »Ja, morgen um 15 Uhr. Zuvor muss ich zu Pfarrer Gabriel gehen.« Ohne dessen Zustimmung redet sie mit keinem Journalisten, hat mir ihr Mann am Telefon gesagt. Ich hoffe, das Gespräch wird uns weiterbringen. Wenn die Frau Ihnen nicht helfen kann, mischte sich der Taxifahrer ein, ich kenne da einen Scheich, der hat 3 Teufel aus einer Cousine von mir herausgeholt. Sie war blind, taub und verrückt dazu. 3 Sitzungen hat der Scheich gebraucht, und jetzt kann sie wieder sehen und hören und ist ganz vernünftig. Die beiden Kommissare waren sprachlos. »Hast du sie etwa geheiratet?« fragte Barudi giftig. »Nein, aber ein Freund von mir hat sie geheiratet«, antwortete der Schwätzer hinter dem Lenkrad. »Dann warte mal ab. Dein Freund wird bald blind, taub und reif sein für die Irrenanstalt. Aber ich habe Beziehungen dort und kann ein Wort für ihn einlegen.« Eingeschüchtert sah der Taxifahrer Barudi im Rückspiegel an. Schnell und ohne noch ein Wort zu sagen, fuhr er Richtung Midanstraße, überzeugt, die Herren seien Geheimdienstler. Es hatte zu regnen begonnen und Barudi genoss die Lichter der Stadt. Als sie an der bunten Neonschrift des Restaurants Ali Baba vorbeikamen, wurde Barudi melancholisch. Dort hatte er Basma zum ersten Mal leidenschaftlich geküsst. Sie hatten zusammen gegessen und viel gelacht. Als er ihr schließlich an der Garderobe in den Mantel half, konnte er ihrem Duft nicht widerstehen. Obwohl er Sorge hatte, Basma zu erschrecken, küsste er sie. Und Basma küsste ihn ebenso leidenschaftlich, bis sich eine Frau hinter ihnen räusperte. »Dürfte ich zu meinem Mantel, bitte? Das Taxi wartet.« Damals hatte er verlegen gelächelt. Kurz vor der Midanstraße fragte Mancini Barudi leise, ob er noch auf ein Glas Wein zu ihm kommen wolle. »Gern«, sagte Barudi. Bald erreichten sie das Gebäude. Barudi zahlte und stieg nach Mancini aus. »Der italienische Botschafter hat mich mit seiner Offenheit überrascht«, begann Barudi, als sie an dem kleinen Tisch in Mancinis Küche Platz genommen hatten. Sein italienischer Kollege hatte ihm einen trockenen Cabernet Sauvignon serviert. Lange sprachen sie über den Kardinal und über das Bekennerschreiben. Die Spätnachrichten zeigten das Papier. Wie jedes Schreiben islamistischer Terroristen begann der Text mit den Worten »Bismillah, Allah, Al-Rahman, Al-Rahim«. Die Nachrichtensprecherin verlas einige Details, die inzwischen bekannt geworden waren. Das Schreiben sei auf dem Computer geschrieben, ausgedruckt und der Nachrichtenagentur Sana per Post übermittelt worden. Aber, so die Nachrichtensprecherin, im Internet tauche das Schreiben nirgendwo auf. »Das sagt etwas über den Absender. Er ist bestimmt in fortgeschrittenem Alter«, murmelte Mancini, als spreche er zu sich selbst. »Wie kommst du darauf?« »Weil er Angst davor hat, im Internet zu schnell ausfindig gemacht zu werden«, erwiderte Mancini. »Aber dann kämen doch 15 Millionen Syrer in Frage.« »Auch ich vertraue dem Internet nicht«, wandte Barudi ein.